Seht, kommt ihr doch, ihr kommt. Der weite Weg, Graf Isolan, entschuldigt euer Säumen. Wir kommen auch mit leeren Händen nicht. Es ward uns angesagt bei Donauwörth, ein schwedischer Transport sei unterwegs mit Proviant. An die 600 Wagen. Die griffen die Kroaten mir noch auf. Wir bringen ihn hierher nach Pilsen. Er kommt uns gerade zu Pass, die stattliche Versammlung hier zu speisen. Es ist schon lebhaft hier, ich sehe es. Ja, ja, die Kirchen selber liegen voll Soldaten. Auch auf dem Rathaus, sehe ich, habt ihr euch schon ziemlich eingerichtet. Nun, nun, der Soldat behilft und schickt sich, wie er kann. Von 30 Regimenten haben sich die Obersten zusammen schon gefunden. Den Terzke trefft ihr hier in Tiefenbach, auch Sohn und Vater Piccolomini. Nur Gallas fehlt uns noch und Altringer. Auf Gallas wartet nicht. Wieso wisst ihr? Was? Max Piccolomini ist hier. Ach, führt mich zu ihm. Ihr sollt ihn heute noch sehen. Er führt aus Kärnten die Fürstin Friedland her und die Prinzessin. Sie treffen diesen Vormittag noch ein. Auch Frau und Tochter ruft der Fürst hierher? Er ruft ihr viel zusammen. Wie wisst ihr, dass Graf Gallas außen bleibt? Weil er auch mich gesucht, zurückzuhalten. Und ihr seid festgeblieben? Wackerer Butler! Nach der Verbindlichkeit, die mir der Fürst noch kürzlich auferlegt. Ja, Generalmajor, ich gratuliere. Zum Regiment, nicht wahr? Das ihm der Fürst geschenkt. Und noch dazu dasselbe höre ich, wo er vom Reiter hat heraufgedient. Ja, das ist wahr. Dem ganzen Korps gereicht zum Sporn, zum Beispiel. Macht einmal ein verdienter Kriegsmann seinen Weg. Ich bin verlegen, ob ich den Glückwunsch schon empfangen darf. Noch fehlt vom Kaiser die Bestätigung. Ach, greif zu. Die Hand, die ihn dahingestellt ist, stark genug ihn zu erhalten, trotz Kaiser und Minister. Wenn wir alle so gar bedenklich wollten sein. Der Kaiser gibt uns nichts. Vom Herzog kommt alles. Was wir hoffen, was wir haben. Herr Bruder, habe ich schon erzählt, der Fürst will meine Kreditoren kontendieren. Will selber mein Kassier sein, künftig hin. Zu einem ordentlichen Mann, mich machen. Und das ist schon das dritte Mal, bedenke er, dass mich der königlich Gesinnte vom Verderben rettet und zu Ehren bringt. Könnte er nur immer, wie er gerne wollte. Doch wie verkürzen Sie ihn wie nämlich den Arm? Da, diese neuen sauberen Forderungen, die dieser Questenberger bringt. Ich habe mir von diesen kaiserlichen Forderungen auch erzählen lassen. Doch ich hoffe, der Herzog wird in keinem Stücke weichen. Von seinem Recht gewisslich nicht. Wenn nur nicht vom Platze. Wisst ihr etwas? Ihr erschreckt mich. Nein, wir werden alle ruiniert. Recht ab. Ich sehe unseren Mann dort eben kommen. Mit Generalleutnant Piccolomini. Ich fürchte, wir gehen nicht von hier, wie wir kamen. Sieh da, ein tapferes Paar, das würdig den Heldenreihen schließt. Graf Isolan und Obrist Butler. Nun, da haben wir vor Augen gleich das ganze Kriegeshandwerk. Es ist die Stärke, Freund, und Schnelligkeit. Und zwischen beiden der erfahrene Rat. Den Kammerherrn und Kriegsrat Questenberg, den Überbringer kaiserlicher Befehle, der Soldaten, großer Gönner und Patron, verehren wir in diesem würdigen Gaste. Es ist das erste Mal nicht, Herr Minister, dass Sie im Lager uns die Ehre erweisen. Schon einmal sah ich mich vor diesen Fahnen. Und wissen Sie, wo das gewesen ist? Zu Znaim war es in Mähren, wo Sie sich von Kaisers wegen eingestellt, den Herzog um Übernahme des Regiments zu flehen. Zu flehen? Herr General, so weit ging weder mein Auftrag, dass ich wüsste, noch mein Eifer. Nun, ihn zu zwingen, wenn Sie wollen. Ich erinnere mich recht gut. Graf Tilly war am Lech aufs Haupt geschlagen. Offen stand das Bayerland dem Feind. Nichts hielt ihn auf, bis in das Herz von Österreich vorzudringen. Damals erschienen Sie und Werdenberg vor unserem Herrn. Mit Bitten ihnen stürmend und mit der kaiserlichen Ungnad drohend. Wenn sich der Fürst des Jammers nicht erbarme. Ja, ja, es ist zu begreifen, Herr Minister, warum Sie sich bei Ihrem heutigen Auftrag an jenen Alten just nicht gern erinnern. Wie sollte ich nicht? Ist zwischen beiden doch kein Widerspruch. Damals galt es, Böhmen aus Feindeshand zu reißen. Heute soll ich es befreien von seinen Freunden und Beschützern. Oh, mein schönes Amt. Nachdem wir dieses Böhmen mit unserem Blut dem Sachsen abgefochten, will man zum Dank uns aus dem Lande werfen. Wenn es nicht bloß ein Elend mit dem anderen vertauscht soll haben, muss das arme Land von Freund und Feindesgeißel gleich befreit sein. Der Krieg ernährt den Krieg. Gehen Bauern drauf, ach, so gewinnt der Kaiser mehr Soldaten. Und wird um so viel Untertanen ärmer. Seine Untertanen sind wir alle. Mit Unterschied, Herr Graf. Die einen füllen mit nützlicher Geschäftigkeit den Beutel und andere wissen nur, ihn brav zu leeren. Der Degen hat den Kaiser arm gemacht. Der Pflug ist's, der ihn wieder stärken muss. Der Kaiser wäre nicht arm, wenn nicht so viel Blutegel saugten an dem Markt des Landes. Und diese Landschmarotzer, die die Füße beständig unterm Tisch des Kaisers haben, nach allen Benefizen hungrig schnappen, die wollen dem Soldaten, der vom Feind liegt, das Brot vorschneiden und die Rechnung streichen. Mein Lebtag denke ich dran, wie ich nach Wien vor 7 Jahren kam, um die Remonte für die Regimenter zu betreiben, wie sie von einer Antekamera zur anderen mich herumgeschleppt, mich unter den Schranzen haben stehen lassen, stundenlang, als wäre ich da ums Gnadenbrot zu betteln. Zuletzt, da schickten sie mir einen Kapuziner. Ich dachte, es wäre um meiner Sünden willen, aber nein doch. Das war der Mann, mit dem ich um die Reiterpferde sollte handeln. Ich musste auch abziehen, unverrichter Ding. Der Fürst nachher verschafft mir in 3 Tagen, was ich zu Wien in 30 nicht erreiche. Ja, ja, der Posten fand sich in der Rechnung. Ich weiß, wir haben noch daran zu zahlen. Der Fürst trägt Vatersorge für die Truppen. Wir sehen, wie es der Kaiser mit uns meint. Für jeden Stand hat er ein gleiches Herz und kann den einen nicht dem anderen opfern. Drum stößt er uns zum Raubtier in die Wüste, um seine teuren Schafe zu behüten. Herr Graf, dies Gleichnis machen Sie, nicht ich. Doch wären wir, wofür der Hof uns nimmt. Gefährlich wär's, die Freiheit uns zu geben. Genommen ist die Freiheit nicht gegeben. Drum tut es Not, den Zaum hier anzulegen. Ein wildes Pferd erwarte man zu finden. Ein besserer Reiter wird's besänftigen. Es trägt den einen nur, der es gezähmt. Ist es gezähmt, so folgt es einem Kind. Das Kind, ich weiß! Hat man ihm schon gefunden. Es ist nur zur Erinnerung, Herr Kriegsrat, dass Sie im Lager sind und unter Kriegern. Die Kühnheit dieses würdigen Offiziers, die jetzt in ihrem Ziel sich nur vergriff, erhielt, wo nichts als Kühnheit retten konnte, bei einem furchtbaren Aufstand der Besatzung, dem Kaiser seine Hauptstadt Prag. Ah, das sind sie. Die Wachen salutieren. Dies Signal bedeutet uns, die Fürstin sei herein. So ist auch mein Sohn Max zurück. Er hat sie aus Kärnten abgeholt und hergeleitet. Gehen wir zusammen hin, sie zu begrüßen. Wohl, lasst uns gehen. Oberst Butler kommt. Erinnert euch, dass wir vor Mittag noch mit diesem Herrn beim Fürsten uns begegnen. Was habe ich hören müssen, Generalleutnant? Welch zügelloser Trotz, was für Begriffe. Wenn dieser Geist der Allgemeine ist. 3/4 der Armee vernahmen sie. Weh uns. Wo dann ein zweites Heer gleich finden, um dieses zu bewachen? Dieser Iller fürchtig denkt noch viel schlimmer, als er spricht. Auch dieser Butler kann seine böse Meinung nicht verbergen. Empfindlichkeit, gereizter Stolz, nichts weiter. Diesen Butler gebe ich noch nicht auf. Ich weiß, wie dieser böse Geist zu bannen ist. Nein, das ist schlimmer. Oh, viel schlimmer, Freund, als wir es in Wien uns hatten träumen lassen. Wir sahen es nur mit Höflingsaugen an, die von dem Glanz des Throns geblendet waren. Den Feldherrn hatten wir noch nicht gesehen, den Allvermögenden in seinem Lager. Hier ist's ganz anders. Hier ist kein Kaiser mehr, der Fürst ist Kaiser. Der Gang, den ich an Ihrer Seite jetzt durchs Lager tat, schlägt meine Hoffnung nieder. Und glauben Sie, dass er Gemahlin, Tochter, umsonst hierher ins Lager kommen ließ, gerade jetzt, da wir zum Krieg uns rüsten? Dass er die letzten Pfänder seiner Treue aus Kaiserslanden führt, das deutet uns auf einen nahen Ausbruch der Empörung. Weh uns! Und wie dem Ungewitter stehen, das drohend uns umzieht von allen Enden? Der Reichsfeind an den Grenzen, Meister schon vom Donaustrom. Stets weiter um sich greifend. Im Innenland des Aufruhrs Feuerglocke, der Bauer in Waffen, alle Stände schwierig. Und die Armee, von der wir Hilfe erwarten? Verführt, verwildert, aller Zucht entwohnt, vom Staat, von ihrem Kaiser losgerissen. Vom Schwindelnden die Schwindelnde geführt. Ein furchtbar Werkzeug dem Verwegensten der Menschen blind gehorchend hingegeben. Verzagen wir auch nicht zu früh, mein Freund. Stets ist die Sprache kecker als die Tat. Und mancher, der in blindem Eifer jetzt zu jedem Äußersten entschlossen scheint, findet unerwartet in der Brust ein Herz, spricht man des Frevels wahren Namen aus. Zudem, ganz unverteidigt sind wir nicht. Graf Altringer und Gallas, wissen Sie, erhalten in der Pflicht ihr kleines Heer, verstärken es noch täglich. Überraschen kann er uns nicht. Sie wissen, dass ich ihn mit meinen Horchern rings umgeben habe. Vom kleinsten Schritt erhalte ich Wissenschaft sogleich. Ja, mir entdeckt's sein eigener Mund. Ganz unbegreiflich ist's, dass er den Feind nicht merkt an seiner Seite. Denken Sie nicht etwa, dass ich durch Lügenkünste, gleisnerische Gefälligkeit in seine Gunst mich stahl, durch Heuchelworte sein Vertrauen nähre. Befiehlt mir gleich die Klugheit und die Pflicht, die ich dem Reich, dem Kaiser schuldig bin, dass ich mein wahres Herz vor ihm verberge. Ein falsches habe ich niemals ihm geheuchelt. Sie ziehen Ihren Sohn doch ins Geheimnis. Nein. Wie? Auch warnen wollen Sie nicht, in welcher schlimmen Hand er sich befinde? Ich muss ihn seiner Unschuld anvertrauen. Verstellung ist der offenen Seele fremd. Unwissenheit allein kann ihm die Geistesfreiheit bewahren, die den Herzog sicher macht. Mein würdiger Freund, ich habe die beste Meinung vom Oberst Piccolomini. Doch wenn... Bedenken Sie... Ich muss es darauf wagen. Still. Da kommt er. Da ist er ja gleich selbst. Willkommen, Vater. Beschäftigt, wie ich sehe. Ich will nicht stören. Wie, Max? Sieh diesen Gast doch näher an. Aufmerksamkeit verdient ein alter Freund. Ehrfurcht gebührt dem Boten deines Kaisers. Von Questenberg. Willkommen, wenn was Gutes ins Hauptquartier Sie herführt. Ziehen Sie die Hand nicht weg, Graf Piccolomini. Ich fasse Sie nicht bloß von meinetwegen, und nichts Gemeines will ich damit sagen. Octavio Max Piccolomini. Heilbringend vorbedeutungsvolle Namen. Nie wird das Glück von Österreich sich wenden, solange zwei solche Sterne, segenreich und schützend, leuchten über seinen Heeren. Sie fallen aus der Rolle, Herr Minister. Nicht lobenswegen sind Sie hier. Ich weiß, Sie sind geschickt zu tadeln und zu schelten. Ich will voraus nichts haben vor den anderen. Er kommt vom Hofe, wo man mit dem Herzog nicht ganz so wohl zufrieden ist als hier. Was gibt's aufs Neue denn an ihm auszustellen? Dass er für sich allein beschließt, was er allein versteht. Wohl, daran tut er recht. Und wird dabei auch sein Verbleiben haben. Er ist nun einmal nicht gemacht, nach anderen geschmeidig sich zu fügen und zu wenden. Es geht ihm wieder die Natur. Er kann's nicht. Geworden ist ihm eine Herrscherseele und ist gestellt auf einen Herrscherplatz. Wohl uns, dass es so ist. Es können sich nur wenige regieren, den Verstand verständig brauchen. Wohl dem Ganzen findet sich einmal einer, der ein Mittelpunkt für viele tausend wird, ein Halt, sich hinstellt, wie eine feste Säule, an die man sich mit Lust mag schließen und mit Zuversicht. So einer ist der Wallenstein. Und taugte dem Hofe ein anderer besser? Der Armee frommt nur ein solcher. Der Armee? Jawohl. Ergeben Sie sich nur in gutem, Freund. Mit dem da werden Sie nicht fertig. Da rufen Sie den Geist an in der Not und grauet Ihnen gleich, wenn er sich zeigt. Das Ungemeine soll das Höchste selbst geschehen, wie das Alltägliche. Im Felde, da dringt die Gegenwart. Persönliches muss herrschen, eigenes Auge sehen. Es braucht der Feldherr jedes Große der Natur, so gönne man ihm auch in ihren großen Verhältnissen zu leben. Das Orakel in seinem Innern, das Lebendige. Nicht tote Bücher, alte Ordnungen, nicht modrichte Papiere soll er fragen. Mein Sohn, lass uns die alten, engen Ordnungen gering nicht achten. Köstlich unschätzbare Gewichte sind's, die der bedrängte Mensch an seiner Dränger raschen Willen band. Denn immer war die Willkür fürchterlich. Der Weg der Ordnung, ging er auch durch Krümmen, er ist kein Umweg. Gradaus geht es Blitzes, geht es Kanonballs fürchterlicher Pfad, schnell auf dem nächsten Wege langt er an, macht sich zermalmend Platz, um zu zermalmen. Mein Sohn, die Straße, die der Mensch befährt, worauf der Segen wandelt, diese folgt der Flüsse Lauf, der Täler freien Krümmen, umgeht das Weizenfeld, den Rebenhügel, des Eigentums gemessene Grenzen ehrend, so führt sie später sicher doch zum Ziel. Oh, hören Sie den Vater, hören Sie ihn, der ein Held ist und ein Mensch zugleich. Das Kind des Lagers spricht aus dir, mein Sohn. Ein 15-jähriger Krieg hat dich erzogen. Du hast den Frieden nie gesehen. Es gibt noch höheren Wert, mein Sohn, als kriegerischen. Im Kriege selber ist das Letzte nicht der Krieg. Die großen, schnellen Taten der Gewalt, des Augenblicks erstaunenswerte Wunder, die sind es nicht, die das Beglückende, das ruhig, mächtig Dauernde erzeugen. In Hast und Eile bauet der Soldat von Leinwand seine leichte Stadt. Da wird ein augenblicklich brausen und bewegen, der Markt belebt sich, Straßen, Flüsse sind bedeckt mit Fracht, es rührt sich das Gewerbe. Doch eines Morgens, plötzlich, sieht man die Zelte fallen, weiter rückt die Horde, und ausgestorben, wie ein Kirchhof, bleibt der Acker, das zerstampfte Saatfeld liegen. Und um des Jahres Ernte ist's getan. Oh, lass den Kaiser Frieden machen, Vater. Den blut'gen Lorbeer geb ich hin mit Freuden fürs erste Veilchen, das der März uns bringt, das duft'ge Pfand der neu verjüngten Erde. Wie wird dir? Was bewegt dich so auf einmal? Ich hab den Frieden nie gesehen. Ich hab ihn gesehen, alter Vater. Eben komm ich. Jetzt eben, davon her. Es führte mich der Weg durch Länder, wo der Krieg nicht hingekommen. Oh, das Leben, Vater, hat Reize, die wir nie gekannt. Was in den innern Tälern Köstliches das Land verbirgt. Oh, davon. Davon ist auf unserer wilden Fahrt uns nichts erschienen. Und hättest diese Reise dir gezeigt? Es war die erste Muse meines Lebens. Sag mir, was ist der Arbeit Ziel und Preis der Peinlichen, die mir die Jugend stahl, das Herz mir öde ließ und unerquickt den Geist, den keine Bildung noch geschmücket? Denn dieses Lagers lärmendes Gewühl der Pferdewiehern, der Trompete schmettern, des Dienstes, immer gleichgestellte Uhr, die Waffenübung, das Kommandowort. Dem Herzen gibt es nichts, dem Lechzenden. Die Seele fehlt dem nichtigen Geschäft. Es gibt ein anderes Glück und andere Freuden. Viel lerntest du auf diesem kurzen Weg, mein Sohn. O schöner Tag, wenn endlich der Soldat ins Leben heimkehrt, in die Menschlichkeit. Zum frohen Zug die Fahnen sich entfalten und heimwärts schlägt der sanfte Friedensmarsch. Wenn alle Hüte sich und Helme schmücken mit grünen Maien, dem letzten Raub der Felder. Der stete Tore gehen auf von selbst. Nicht die Petarde braucht sie mehr zu sprengen. Von Menschen sind die Wälle rings erfüllt von Friedlichen, die in die Lüfte grüßen. Hell klingt von allen Türmen das Geläut des blut'gen Tages frohe Vesper schlagend. Da schüttelt froh des noch erlebten Tags dem heimgekehrten Sohn der Greis die Hände. Ein Fremdling tritt er in sein Eigentum, das längst Verlassene ein. Mit breiten Ästen deckt ihn der Baum bei seiner Wiederkehr, der sich zur Gerte bog, als er gegangen. Und schamhaft tritt als Jungfrau ihm entgegen, die er einst an der Amme Brust verließ. O glücklich, wem dann auch sich eine Tür, sich zarte Arme sanft umschlingend öffnen. O, dass Sie von so ferner, ferner Zeit und nicht von morgen, nicht von heute sprechen. Wer sonst ist schuld daran als Ihr in Wien? Ich will's nur frei gestehen, Questenberg. Als ich vorhin Sie stehen sah, es presste der Unmut mir das Innerste zusammen. Ihr seid es, die den Frieden hindern. Ihr! Der Krieger ist's, den er zwingen muss. Dem Fürsten macht ihr das Leben sauer, macht ihm alle Schritte schwer. Ihr schwärzt ihn an. Warum? Weil an Europas großem Besten ihm mehr liegt, als ein paar Hufen Landes, die Österreich mehr hat oder weniger. Ihr macht ihn zum Empörer und Gott weiß zu was noch mehr, weil er die Sachsen schont, beim Feind Vertrauen zu erwecken sucht, das doch der einzige Weg zum Frieden ist. Denn hört der Krieg im Kriege nicht schon auf? Woher soll Friede kommen? Geht nur! Geht! Wie ich das Gute liebe, hasse ich euch. Und hier gelob ich's an. Verspritzen will ich für ihn. Für diesen Wallenstein mein Blut. Das letzte meines Herzens. Tropfenweiß. Ehe das ihr über seinen Fall frohlocken sollt. Weh uns. Steht es so? Freund, und wir lassen ihn in diesem Wahn dahingehen? Rufen ihn nicht gleich zurück, dass wir die Augen auf der Stelle ihm öffnen? Mir hat er sie jetzt geöffnet. Und mehr erblick ich, als mich freut. Was ist es, Freund? Fluch über diese Reise. Wieso? Was ist es? Oh, ich fürchte alles. Ich sehe das Netz geworfen über ihn. Er kommt mir nicht zurück, wie er gegangen. Erklären Sie mir nur. Und konnte ich's nicht vorhersehen? Nicht die Reise hintertreiben? Warum verschwieg ich's ihm? Sie hatten recht, ich musste ihn warnen. Jetzt so ist's zu spät. Was ist zu spät? Besinnen Sie sich, Freund, dass Sie in lauter Rätseln zu mir reden. Wir gehen zum Herzog, kommen Sie. Die Stunde rückt auch heran, die er zur Audienz bestimmt hat. Kommen Sie. Verwünscht. Dreimal verwünscht sei diese Reise. Sie haben Wien berührt, sich vorgestellt der Königin von Ungarn. Der Kaiserin auch. Bei beiden Majestäten sind wir zum Handkuss zugelassen worden. Wie nahm man's auf, dass ich Gemahlin, Tochter zu dieser Winterszeit ins Feld beschieden? Ich tat nach ihrer Vorschrift, führte an, sie hätten über unser Kind bestimmt und möchten gern dem künftigen Gemahl noch vor dem Feldzug die Verlobte zeigen. Mutmaßte man die Wahl, die ich getroffen? Man wünschte wohl, sie möchte auf keinen fremden, noch lutherischen Herren gefallen sein. Was wünschen Sie, Elisabeth? Ihr Wille, wissen Sie, war stets der meine. Nun, und wie war die Aufnahme sonst am Hofe? Verbergen Sie mir nichts. Wie war's damit? Oh, mein Gemahl, es ist nicht alles mehr wie sonst. Es ist ein Wandel vorgegangen. Wie? Ließ man's an der alten Achtung fehl? Nicht an der Achtung. Würdig und voll Anstand war das Benehmen. Aber an die Stelle huldreich vertraulicher Herablassung war feierliche Förmlichkeit getreten. Ah, und die zarte Rücksicht, die man zeigte, sie hatte mehr vom Mitleid als der Gunst. Nein, Herzog Albrechts fürstliche Gemahlin, Graf Harrachs edle Tochter, hätte so, nicht eben so empfangen werden sollen. Man schalt gewiss mein neuestes Betragen. Nein, niemand schalt sie. Man verhüllte sich in ein so lastend feierliches Schweigen. Ach, hier ist kein gewöhnlich Missverständnis, keine vorübergehende Empfindlichkeit. Etwas unglücklich, Unersetzliches ist geschehen. Fassen Sie sich. Wie war's mit Eggenberg, mit Lichtenstein und mit den anderen Freunden? Keinen sah ich. Und der hispanische Konterambassador? Der sonst so warm für mich zu sprechen pflegte? Er hatte keine Zunge mehr für Sie. Die Sonnen also scheinen uns nicht mehr. Fortan muss eigenes Feuer uns erleuchten. Und wär es, teurer Herzog, wär's an dem, was man am Hofe leise flüstert, sich im Lande laut erzählt, was Pater Lamormand durch einige Winke... Lamormand, was sagt er? Man zeihe sie verwegener Überschreitung der anvertrauten Vollmacht... freventlicher Verhöhnung höchster kaiserlicher Befehle. Die Spanier, der Bayern stolzer Herzog, stehen auf als Kläger wider sie. Man spreche, sagt man, nein, ich kann's nicht sagen. Nun? Von einer zweiten... Zweiten? Schimpflicheren Absetzung. Spricht man. Sie zwingen mich. Sie stoßen gewaltsam wider meinen Willen mich hinein. Oh, wenn's noch Zeit ist, mein Gemahl, wenn es mit Unterwerfung, mit Nachgiebigkeit kann abgewendet werden, geben Sie nach. Gewinnen Sie es dem stolzen Herzen ab. Es ist Ihr Herr und Kaiser, dem Sie weichen. Oh, lassen Sie es länger nicht geschehen, dass hämische Bosheit Ihre gute Absicht durch giftige, verhasste Deutung schwärze. Mit Siegeskraft der Wahrheit stehen Sie auf, die Lügner, die Verleumder zu beschämen. Wir haben so der guten Freunde wenig, Sie wissen's. Unser schnelles Glück hat uns dem Hass der Menschen bloßgestellt. Was sind wir, wenn kaiserliche Huld sich von uns wendet? Wie, Schwester, von Geschäften schon die Rede? Und wie ich sehe, nicht von Erfreulichen, eher noch seines Kindes froh geworden? Der Freude gehört der erste Augenblick. Hier, Vater Friedland, das ist deine Tochter. Ja, Schön ist mir die Hoffnung aufgegangen. Ich nehme sie zum Pfand der größeren Glücks. Ein zartes Kind noch war sie, als sie gingen, das große Heer dem Kaiser aufzurichten. Hernach, als sie vom Feldzug heimgekehrt aus Pommern, war die Tochter schon im Stifte, wo sie geblieben ist bis jetzt. Indes wir hier im Feld gesorgt, sie groß zu machen, das höchste Irdische ihr zu erfechten, hat Mutter Natur in stillen Klostermauern das ihrige getan, dem lieben Kind aus freier Gunst das Göttliche gegeben und führt sie ihrem glänzenden Geschick und meiner Hoffnung schön geschmückt entgegen. Du hättest deinen Vater wohl nicht wiedererkannt, mein Kind? Kaum zähltest du 8 Jahre, als du sein Angesicht zuletzt gesehen. Doch, Mutter, auf den ersten Blick. Mein Vater hat nicht gealtert. Wie sein Bild in mir gelebt, so steht er blühend jetzt vor meinen Augen. Mein gutes Kind, ich zürnte mit dem Schicksal, das mir es den Sohn versagt, der meines Namens und meines Glückes Erbe könnte sein. In einer stolzen Linie von Fürsten mein schnell verlöschtes Dasein weiterleiten. Ich tat dem Schicksal Unrecht. Hier auf dieses jungfräulich blühende Haupt will ich den Kranz des kriegerischen Lebens niederlegen. Nicht für verloren achte ich's, wenn ich's einst in einen königlichen Schmuck verwandelt, um diese schöne Stirne flechten kann. Da kommt der Paladin, der uns beschützte. Sei mir willkommen, Max. Stets warst du mir der Bringer irgendeiner schönen Freude. Und wie das glückliche Gestirn des Morgens führst du die Lebenssonne mir herauf. Mein General. Bis jetzt war es der Kaiser, der dich durch meine Hand belohnt. Heute hast du den Vater dir, den Glücklichen, verpflichtet. Und diese Schuld muss Friedland selbst bezahlen. Mein Fürst, du eiltest sehr, sie abzutragen. Ich komme mit Beschämung, ja, mit Schmerz. Denn kaum bin ich hier angelangt, hab Mutter und Tochter deinen Armen überliefert, so wird aus deinem Marschstall reich geschätzt ein prächtiger Jagdzug mir von dir gebracht, für die gehabte Mühe, mich abzulohnen. Ja, ja, mich abzulohnen. Eine Mühe, ein Amt bloß war's? Nicht eine Gunst, für dich's vorschnell nahm und dir schon volles Herzens zu danken kam. Nein, so war's nicht gemeint, dass mein Geschäft mein schönstes Glück sein sollte. Belohnt er ihre Mühe? Seine Freude vergilt er ihnen. Ihnen steht es an, so zart zu denken. Meinem Schwager ziemt's, sich immer groß und fürstlich zu beweisen. So müsst auch ich an seiner Liebe zweifeln. Denn seine gütigen Hände schmückten mich noch eh das Herz des Vaters mir gesprochen. Ja, er muss immer geben und beglücken. Was danke ich ihm nicht alles? Oh, was spreche ich nicht alles aus in diesem teuren Namen, Friedland? Zeitlebens soll ich ein Gefangener sein von diesem Namen. Darin blühen soll mir jedes Glück und jede schöne Hoffnung. Fest wie in einem Zauberringe hält das Schicksal mich gebannt in diesem Namen. Der Bruder will allein sein. Lasst uns gehen. Ein Brief, den Terzky ihm gebracht, macht ihn bedenklich. Noch einmal, Fürstin, heiße ich Sie im Feld willkommen. Sie sind die Wirtin dieses Hofs. Du, Max, wirst diesmal noch dein altes Amt verwalten, indes wir hier des Herrn Geschäfte treiben. Sie hat ganz recht gesehen. So ist's und stimmt vollkommen zu den übrigen Berichten. Sie haben Ihren letzten Schluss gefasst in Wien, mir den Nachfolger schon gegeben. Der Ungarn König ist der Ferdinand des Kaisers Söhnlein, der ist jetzt Ihr Heiland, das neu aufgehende Gestirn. Mit uns gedenkt man fertig schon zu sein und wie ein Abgeschiedener sind wir schon beerbet. Um keine Zeit verloren. Terzky? Fürst? Graf Altringer lässt Sie entschuldigen. Auch Gallas. Das gefällt mir nicht. Und wenn du noch länger säumst, bricht einer nach dem anderen. Nun, der Cessin, der alte Unterhändler, hat sich ja kürzlich wieder blicken lassen. Was bringt er uns vom Grafen Turm? Der Graf entbietet dir. Er hat den schwedischen Kanzler aufgesucht, zur halber Stadt, wo jetzt so der Konvent ist. Der aber sagt, er sei es müd und wolle nichts weiter mehr mit dir zu schaffen haben. Wieso? Es sei dir nimmer ernst mit deinen Reden. Du wolltest die Schweden nur zum Narren haben, dich mit den Sachsen gegen sie verbinden, am Ende sie mit einem elenden Stück Geldes abfertigen. So, meint er wohl, ich soll ihm ein schönes deutsches Land zum Raube geben, dass wir zuletzt auf eigenem Grund und Boden selbst nicht mehr Herren sind? Sie müssen fort, fort, fort. Wir brauchen keine solchen Nachbarn. Gönn ihnen doch das Fleckchen Land. Geht's ja nicht von dem Deinen. Was kümmert's dich, wenn du das Spiel gewinnest, wer es zahlt? Fort, fort mit ihnen, das verstehst du nicht. Es soll nicht von mir heißen, dass ich Deutschland zerstücket hab, verraten an den Fremdling, um meine Portion mir zu erschleichen. Mich soll das Reich als einen Schirmer ehren. reichsfürstlich mich erweisend, will ich würdig mich bei des Reiches Fürsten niedersetzen. Es soll im Reiche keine fremde Macht mehr Wurzel fassen. Und am wenigsten die Schweden sollen's, dieser Hungerleider, die nach dem Segen unseres deutschen Landes mit Neidesblicken raubbegierig schauen. Beistehen sollen sie mir in meinen Planen und dennoch nichts dabei zu fischen haben. Doch mit den Sachsen willst du ehrlicher verfahren? Sie verlieren die Geduld, weil du so krumme Wege machst. Was sollen alle diese Masken? Sprich, die Freunde zweifeln werden irr an dir. Der Ochsenstirn, der Arnheim, keiner weiß, was er von deinem Zögern halten soll. Am End bin ich der Lügner. Alles geht durch mich. Ich habe nicht einmal deine Handschrift. Ich gebe nichts Schriftliches von mir, du weißt's. Woran erkennt man aber deinen Ernst, wenn auf das Wort die Tat nicht folgt? Sag selbst, was du bisher verhandelt mit dem Feind, hätte alles auch recht gut geschehen sein können, wenn du nichts mehr damit gewollt, als ihn zum Besten haben. Und woher weißt du, dass ich ihn nicht wirklich zum Besten habe? Dass ich nicht euch alle zum Besten habe? Kennst du mich so gut? Ich wüsste nicht, dass ich mein Innerstes dir aufgetan. Der Kaiser, es ist wahr, hat übel mich behandelt. Wenn ich wollte, ich könnte ihm recht viel Böses dafür tun. Es macht mir Freude, meine Macht zu kennen. Ob ich sie wirklich brauchen werde, davon, denke ich, weißt du nicht mehr zu sagen als ein anderer. So hast du stets dein Spiel mit uns getrieben. Ilo, wie steht es draußen? Sind sie vorbereitet? Du findest sie in der Stimmung, wie du wünschest. Sie wissen um des Kaisers Forderungen um Toben. Wie erklärt sich Isolan? Er ist mit Leib und Seele dein, seitdem du die Pharobank ihm wieder aufgerichtet. Wie nennt sich der Colalto? Hast du dich des Deodat und Tiefenbach versichert? Was Piccolomini tut, das tun sie auch. So meinst du, kann ich was mit ihnen wagen? Wenn du der Piccolomini gewiss bist. Wie meiner selbst. Die lassen nie von mir. Doch wollte ich, dass du dem Octavio, dem Fuchs, nicht so viel trautest. Lehre du mich meine Leute kennen. 16-mal bin ich zu Feld gezogen mit dem Alten. Zudem, ich hab sein Horoskop gestellt. Wir sind geboren unter gleichen Sternen. Und kurz, es hat damit sein eigenes Bewenden. Wenn du mir also gut sagst für die anderen... Es ist nur eine Stimme unter allen. Du dürfst das Regiment nicht niederlegen. Sie werden an dich debutieren, höre ich. Wenn ich mich gegen sie verpflichten soll, so müssen sie es auch gegen mich. Versteht sich? Parole müssen sie mir geben. Eidlich, schriftlich, sich meinem Dienst zu weihen. Unbedingt. Warum nicht? Unbedingt? Des Kaisers Dienst, die Pflichten gegen Österreich, werden sie sich immer vorbehalten. Unbedingt muss ich sie haben, nichts von Vorbehalt. Ich habe einen Einfall. Gibt uns nicht Graf Terzky ein Bankett heute Abend? Ja, und alle Generale sind geladen. Sag, willst du völlig freie Hand mir lassen? Ich schaffe dir das Wort der Generale, so wie du es wünschest. Schaff mir ihre Handschrift. Wie du dazu gelangen magst, ist deine Sache. Und wenn ich es dir nun bringe, schwarzer Feist, dass alle Chefs, die hier zugegen sind, sich blind hier überliefern, willst du dann ernst machen endlich? Mit beherzter Tat das Glück versuchen. Schaff mir die Verschreibung. Und nimm der Stunde wahr, ehe sie entschlüpft. Sieh, wie entscheidend, wie verhängnisvoll sich's jetzt um dich zusammenzieht. Die Häupter des Heeres, die trefflichsten, die besten. Um dich, den königlichen Führer, hier versammelt. Nur deinen Wink erwarten sie. Oh, lass sie so nicht wieder auseinandergehen. So einig führst du sie im ganzen Lauf des Krieges nicht zum zweiten Mal zusammen. Die Zeit ist noch nicht da. So sagst du immer. Wann aber wird es Zeit sein? Wenn ich sage. Oh, du wirst auf die Sternenstunde warten, bis dir die irdische entflieht. Glaub mir, in deiner Brust sind deine Schicksalssterne. Vertrauen zu dir selbst. Entschlossenheit ist deine Venus. Der Maleficus, der Einzige, der dir schadet, ist der Zweifel. Du rätst, wie du es verstehst. Wie oft und vielmals erkläre ich dir es. Dir stieg der Jupiter hinab bei der Geburt, der helle Gott. Du kannst in die Geheimnisse nicht schauen. Das irdische Gemeine magst du sehen, das Nächste mit dem Nächsten klug verknüpfen. Darin vertraue ich dir und glaube dir. Doch was geheimnisvoll bedeutend webt und bildet in den Tiefen der Natur, die Geisterleiter, die aus dieser Welt des Staubes bis in die Sternenwelt mit tausend Sprossen hinauf sich baut, an der die himmlischen Gewalten wirkend auf und nieder wandeln. Die Kreise in den Kreisen, die sich eng und enger ziehen um die zentralische Sonne. die sieht das Auge nur. Das Entsiegelte der hellgeborenen, heitern Jovis-Kinder. Die himmlischen Gestirne machen nicht bloß Tag und Nacht, Frühling und Sommer. Nicht dem Seemann bloß bezeichnen sie die Zeiten der Aussaat und der Ernte. Auch des Menschen Tun ist eine Aussaat von Verhängnissen gestreut in der Zukunft dunkles Land, den Schicksalsmächten hoffend übergeben. Da tut es Not, die Saatzeit zu erkunden, die rechte Sternenstunde auszulesen, des Himmels Häuser forschend zu durchspüren, ob nicht der Feind des Wachsens und Gedeihens in seinen Ecken schadend sich verbergt. Drum lasst mir Zeit, tut ihr indes das Eure. Ich kann jetzt noch nicht sagen, was ich tun will. Nachgeben aber werde ich nicht. Ich nicht. Absetzen sollen sie mich auch nicht. Darauf verlasst euch. Hast du den Questenberg bewachen lassen? Sprach er nicht einige in geheim? Ich habe ihn scharf bewacht. Er war mit niemand als dem Octavio. Die Herren Generale. Lass sie kommen. Ich habe den Inhalt Ihrer Sendung zwar vernommen, Questenberg, und wohl erwogen, auch meinen Schluss gefasst, den nichts mehr ändert. Doch es gebührt sich, dass die Kommandeurs aus Ihrem Mund des Kaisers Willen hören. Gefällt es Ihnen denn, Sie Ihres Auftrags vor diesen edlen Häuptern zu entledigen? Ich bin bereit. Doch bitte ich zu bedenken, dass kaiserliche Herrschgewalt und Würde aus meinem Munde spricht, nicht eigene Kühnheit. Den Eingang spart. Als seine Majestät, der Kaiser, ihren mutigen Armeen ein ruhmgekröntes, kriegserfahrenes Haupt geschenkt in der Person des Herzogs Friedland, geschah sie froher Zuversicht, das Glück des Krieges schnell und günstig umzuwenden. Auch war der Anfang ihren Wünschen hold, gereinigt ward Böheim von den Sachsen, der Schweden Siegeslauf gehemmt, erschöpften aufs neue leichten Atem diese Länder, als Herzog Friedland die zerstreuten Feindesheere herbei von allen Strömen Deutschlands zog, herbei auf einen Sammelplatz beschwor, den Rheingraf, Bernhard, Banner, Ochsenstirn und jene nie besiegten König selbst, um endlich hier im Angesichte Nürnbergs das blutig große Kampfspiel zu entscheiden. Zur Sache, wenn's beliebt. Anklagen ist mein Amt und meine Sendung. Es ist mein Herz, das gern beim Lob verweilt. In Nürnbergs Lager ließ der schwedische König den Ruhm, in Lützens Ebenen das Leben. Doch wer erstaunte nicht, als Herzog Friedland nach diesem großen Tag wie ein Besiegter nach Böheim floh, vom Kriegeschauplatz schwand, indes der junge weimarische Held ins Frankenland unaufgehalten drang, bis an die Donau reißend Bahn sich machte und stand mit einem Mal vor Regensburg zum Schrecken aller gut katholischen Christen. Da rief der Bayern wohlverdienter Fürst um schnelle Hilfe in seiner höchsten Not. Es schickt der Kaiser 7 Reitende an Herzog Friedland ab mit dieser Bitte und fleht, wo er als Herr befehlen kann. Umsonst. Es hört in diesem Augenblick der Herzog nur den alten Hass und Groll, gibt das gemeine beste Preis, die Rachgier an einem alten Feinde zu vergnügen, und so fällt Regensburg. Von welcher Zeit ist denn die Rede, Max? Ich habe gar kein Gedächtnis mehr. Er meint, wie wir in Schlesien waren. So, so, so. Was aber hatten wir denn dort zu tun? Die Schweden drauszuschlagen und die Sachsen. Recht, über der Beschreibung da vergesse ich den ganzen Krieg. Nur weiter fortgefahren. Am Oderstrome endlich rechtfertigte der Fürst den alten Ruhm. Auf Steinausfeldern streckt das schwedische Heer die Waffen, ohne Schwertstreich überwunden, und hier mit anderen lieferte des Himmels Gerechtigkeit den alten Aufruhrstifter die fluchbeladene Fackel dieses Kriegs, Matthias Thurn, des Rächers Händen aus. Doch in großmütige Hand war er gefallen. Statt Strafe fand er Lohn. Und reich beschenkt entließ der Fürst den Erzfeind seines Kaisers. Ich weiß, ich weiß. Sie hatten schon in Wien die Fenster, die Balkons vorausgemietet, ihn auf dem armen Sünderkern zu sehen. Die Schlacht hätte ich mit Schimpf verlieren mögen. Doch das vergeben mir die Wiener nicht, dass ich um ein Spektakel sie betrog. Befreit war Schlesien, und alles rief den Herzog nun ins hart bedrängte Bayern. Er setzt auch wirklich sich in Marsch. Gemächlich durchzieht er Böheim auf dem längsten Wege, doch ehe er noch den Feind gesehen, wendet er schleunig um, bezieht sein Winterlager, drückt des Kaisers Länder mit des Kaisers Heer. Das Heer war zum Erbarmen. Jede Notdurft, jede Bequemlichkeit gebrach, der Winter kam. Was denkt die Majestät von ihren Truppen? Sind wir nicht Menschen? Nicht der Kälte und Nässe, nicht jeder Notdurft sterblich unterworfen? Fluchwürdig Schicksal der Soldaten. Wo er hinkommt, flieht man vor ihm. Wo er weggeht, verwünscht man ihn. Er muss sich alles nehmen, man gibt ihm nichts. Und jeglichem gezwungen zu nehmen, ist er jeglichem ein Greuel. Hier stehen meine Generals. Carafa, Graf Deodati. Butler, sagt es ihm, wie lang der Sold den Truppen ausgeblieben. Ein Jahr schon fehlt die Löhnung. Und sein Sold muss dem Soldaten werden, danach heißt er. Das klingt ganz anders, als der Fürst von Friedland vor 8, 9 Jahren sich vernehmen ließ. Ja, meine Schuld ist es, weiß wohl, ich selbst habe mir den Kaiser so verwöhnt. Da, vor 9 Jahren, beim Dänenkriege, stellte ich eine Macht ihm auf von 40.000 Köpfen oder 50, die aus dem eigenen Säckel keinen Deuting kosteten. Durch Sachsens Kreise zog die Kriegesfurie, bis an die Scheren des Belts den Schrecken seines Namens tragend. Ja, war noch eine Zeit, im ganzen Kaiserstaate kein Name geehrt, gefeiert wie der meine. Und Albrecht Wallenstein, so hieß der dritte Edelstein in seiner Krone. Doch auf dem Regensburger Fürstentag, da brach es auf. Da lag es kund und offen, aus welchem Beutel ich gewirtschaftet hatte. Und was war nun mein Dank dafür, dass ich, ein treuer Fürstenknecht, der Völkerfluch, auf mich gebürdet diesen Krieg, der nur ihn groß gemacht, die Fürsten zahlen lassen? Was? Aufgeopfert wurde ich ihren Klagen, abgesetzt wurde ich. Eure Gnaden weiß, wie sehr auf jenem unglücksvollen Reichstag die Freiheit ihm gemangelt. Tod und Teufel, ich hatte, was ihm Freiheit schaffen konnte. Nein, Herr, seitdem es mir so schlecht bekam, dem Thron zu dienen, auf des Reiches Kosten, habe ich vom Reich ganz anders denken lernen. Vom Kaiser freilich habe ich diesen Stab. Doch führe ich jetzt ihn als des Reiches Feldherr, zur Wohlfahrt aller, zu des ganzen Heil. Nicht mehr zur Vergrößerung des einen. Zur Sache doch, was ist's, was man von mir begehrt? Fürs Erste wollen seine Majestät, dass die Armee ohne Aufschub Böhmen räume. Kann das geschehen, meine Generals? Es ist nicht möglich. Es kann nicht geschehen. Der Kaiser hat auch schon dem Oberst Seuss Befehl geschickt, nach Bayern vorzurücken. Was tat der Seuss? Was er schuldig war. Er rückte vor. Er rückte vor. Und ich, sein Chef, gab ihm Befehl, ausdrücklichen nicht von dem Platz zu weichen. Steht es so, mein Kommando? Das ist der Gehorsam, den man mir schuldig, ohne den kein Kriegsstand zu denken ist. Sie, meine Generale, seien Richter. Was verdient der Offizier, der eidvergessen seine Order bricht? Den Tod. Graf Piccolomini? Was hat er verdient? Nach des Gesetzeswort, den Tod. Den Tod! Den Tod nach Kriegesrecht. Dazu verdammt ihn das Gesetz, nicht ich. Und wenn ich ihn begnadige, geschieht's aus schuldiger Achtung gegen meinen Kaiser. Wenn's so steht, habe ich hier nichts mehr zu sagen. Nur auf Bedingung nahm ich dies Kommando. Und gleich die erste war, dass mir zum Nachteil kein Menschenkind, auch selbst der Kaiser nicht, bei der Armee zu sagen haben sollte. Denn für den Ausgang ich mit meiner Ehre und meinem Kopf soll haften, muss ich Herr darüber sein. Was machte diesen Gustav unwiderstehlich, unbesiegt auf Erden? Hieß, dass er König war in seinem Heer. Ein König, aber einer, der es ist, ward nie besiegt noch als durch seinesgleichen. Jedoch zur Sache. Das Beste soll noch kommen. Der Kardinalinfant wird mit dem Frühjahr aus Mailand rücken und ein spanisch Heer durch Deutschland nach den Niederlanden führen. Damit er sicher seinen Weg verfolge, will der Monarch, dass hier aus der Armee 8 Regimenter ihn zu Pferd begleiten. Ich merk, 8 Regimenter, wohl 8000 Pferde. Es ist richtig, ich sehe es kommen. Es ist nichts dahinter zu sehen. Die Klugheit rät, die Not gebeut. Wie, mein Herr Abgesandter? Ich soll's wohl nicht merken, dass man's müde ist, die Macht des Schwertes griff in meiner Hand zu sehen. Dass man begierig diesen Vorwand hascht, den spanischen Namen braucht, mein Volk zu mindern, ins Reich zu führen, eine neue Macht, die mir nicht untergeben sei. Mich so gerade beiseite zu werfen? Dazu bin ich euch noch zu mächtig. Mein Vertrage heischt's, dass alle Kaiserheere mir gehorchen, soweit die deutsche Sprache geredet wird. Von spanischen Truppen aber und Infanten, die durch das Reich als Gäste wandern ziehen, steht im Vertrage nichts. Da kommt man denn so in der Stille hinter ihm herum, macht mich erst schwächer, dann entbehrlich, bis man kürzeren Prozess kann mit mir machen. Wozu die krummen Wege, Herr Minister? Gerad heraus, den Kaiser drückt das Paktum mit mir. Er möchte gerne, dass ich ginge. Ich will ihm den Gefallen tun. Es tut mir leid um meine Obersten. Noch sehe ich nicht, wie sie zu ihren vorgeschossenen Geldern, zum wohlverdienten Lohne kommen werden. Neue Regiment bringt neue Menschen auf und früheres Verdienst faltet schnell. Es dienen viel Ausländische im Heer. Und war der Mann nur sonst brav und tüchtig, ich pflegte eben nicht nach seinem Stammbaum, noch seinem Katechismus viel zu fragen. Das wird auch anders werden künftig hin. Nun, mich geht's nichts mehr an. Da sei Gott für, dass es bis dahin kommen soll. Die ganze Armee wird furchtbar gegen sich erheben. Der Kaiser wird missbraucht, es kann nicht sein. Es kann nicht sein, denn alles ging zu Trümmern. Das wird es, treuer Isolan. Zu Trümmern wird alles gehen, was wir bedächtig bauten. Deswegen aber findet sich doch ein Feldherr und auch ein Kriegsheer. Läuft wohl noch dem Kaiser zusammen, wenn die Trommel wird geschlagen? Hör mich, mein Feldherr, hört mich, ihr Obersten. Lass dich beschwören, Fürst. Beschließe nichts, bis wir zusammen Rat gehalten, dir Vorstellungen gemacht. Kommt, meine Freunde. Ich hoffe, es ist noch alles herzustellen. Kommt, kommt, im Vorsaal treffen wir die anderen. Wenn guter Rat Gehör bei Ihnen findet, Kriegsrat von Questenberg, vermeiden Sie es, in diesen ersten Stunden sich öffentlich zu zeigen. Schwerlich möchte Sie der goldene Schlüssel vor Misshandlung schützen. Der Rat ist gut. Octavio, du wirst für unseres Gastes Sicherheit werfen. Da haben Sie sich wohl von Questenberg. Nichts, nichts von dem verhassten Gegenstand. Sie taten Ihre Schuldigkeit. Ich weiß den Mann von seinem Amt zu unterscheiden. Und sagt mir, Illo, wie gedenkt ihr es diesen Abend beim Gastmahl mit den Obristen zu machen? Gebt Acht. Wir setzen eine Formel auf, worin wir uns dem Herzog insgesamt verschreiben. Sein zu sein mit Leib und Leben. Nicht unser letztes Blut für ihn zu sparen. Jedoch der Eidespflichten unbeschadet, die wir dem Kaiser schuldig sind. Merkt wohl, die nehmen wir in einer eigenen Klausel ausdrücklich aus und retten das Gewissen. Nun hört. Die also abgefasste Schrift wird Ihnen vorgelegt vor Tische. Keiner wird daran Anstoß nehmen. Hört nun weiter. Nach Tafel. Wenn der trübe Geist des Weins das Herz nun öffnet und die Augen schließt, lässt man ein unterschobenes Blatt, worin die Klausel fehlt, zur Unterschrift herumgehen. Wie? Denkt ihr, dass Sie sich durch einen Eid gebunden glauben werden, den wir Ihnen durch Gaukelkunst betrüblich abgelistet? Gefangen haben wir sie immer. Lasst sie dann über arglich schreien, so viel sie mögen. Am Hofe glaubt man ihrer Unterschrift. Doch mehr als ihrem Heiligsten beteuern. Verräter sind sie einmal, müssen sein. So machen sie aus der Not wohl eine Tugend. Nun, mir ist alles lieb. Geschieht nur was. Kommt zu den Obristen. Das Eisen muss geschmiedet werden, weil es glüht. Geht ihr hin, Illo. Ich muss die Gräfin Terzky hier erwarten. Wisst, dass wir auch nicht müßig sind. Wenn ein Strick reißt, ist schon ein anderer in Bereitschaft. Ja, ja. Eure Hausfrau lächelte so listig. Was habt ihr? Ein Geheimnis. Still, sie kommt. Kommt Thekla? Ich halte ihn länger nicht zurück. Gleich wird sie da sein. Schick ihn nur. Zwar weiß ich nicht, ob wir uns Dank damit beim Herrn verdienen werden. Über diesen Punkt, du weißt, hat er sich nie herausgelassen. Du hast mich überredet und musst wissen, wie weit du gehen kannst. Ich nehm's auf mich. Es braucht hier keiner Vollmacht. Ohne Worte verstehen wir uns. Errate ich etwa nicht, warum die Tochter hergefordert worden? Warum just Max gewählt, sie abzuholen? Doch dir geziemt es nicht, in solchem Spiel die Hand zu haben. Nicht doch. Meiner Feinheit bleibt alles überlassen. Wohl. Du sollst dich in der Schwester nicht betrogen haben. General! Sorg nur, dass du ihm den Kopf recht warm machst, was zu denken gibst, wenn er zu Tisch kommt. Dass er sich nicht lange bedenke bei der Unterschrift. Sorg du für deine Gäste. Geh und schick ihn. Denn alles liegt dran, dass er unterschreibt. Wasserterzki? Darf ich? Sie ist nicht da. Wo ist sie? Ungütige Tante, Sie verstecken sie. Sie haben Ihre Lust daran, mich zu quälen. Der Dank für meine Mühe. Oh, fühlten Sie, wie mir zumute ist, seitdem wir hier sind, so an mich halten, Wort und Blicke wegen, das bin ich nicht gewohnt. Sie werden sich an manches noch gewöhnen, schöner Freund. Auf dieser Probe Ihrer Folgsamkeit muss ich durchaus bestehen. Nur unter der Bedingung kann ich mich überhaupt damit befassen. Wo aber ist sie? Warum kommt sie nicht? Sie müssen es ganz in meine Hände legen. Wer kann es besser auch mit Ihnen meinen? Kein Mensch darf's wissen, auch Ihr Vater nicht. Der gar nicht. Damit hat's nicht Not. Es ist hier kein Gesicht, an das ich's richten möchte, was die entzückte Seele mir bewegt. Oh, Tante Terzky, ist denn alles hier verändert? Oder bin nur ich's? Ich sehe mich wie unter fremden Menschen. Keine Spur von meinen vorigen Wünschen mehr und Freuden. Wo ist das alles hin? Ich war doch sonst in eben dieser Welt nicht unzufrieden. Wie schal ist alles nun und wie gemein. Doch muss ich bitten, einige Blicke noch auf diese ganz gemeine Welt zu werfen, wo eben jetzt viel Wichtiges geschieht. Es geht hier etwas vor mich. Ich sehe es. An ungewöhnlich treibender Bewegung. Wenn's fertig ist, kommt's wohl auch bis zu mir. Wo denken Sie, dass ich gewesen, Tante? Doch keinen Spott. Mich ängstigte des Lagers Gewühl, die Flut zudringlicher Bekannten, der fade Scherz, das nichtige Gespräch. Es wurde mir zu eng, ich musste fort, Stillschweigen suchen, diesem vollen Herzen und eine reine Stelle für mein Glück. Kein Lächeln, Gräfin. In der Kirche war ich. Es ist ein Kloster hier zur Himmelspforte, da ging ich hin. Da fand ich mich allein. Auf dem Altar hing eine Mutter Gottes, ein schlicht Gemälde war's. Doch war's der Freund, den ich in diesem Augenblick suchte. Genießen Sie Ihr Glück. Vergessen Sie die Welt um sich herum. Es soll die Freundschaft indessen wachsam für Sie sorgen, handeln. Nur seien Sie dann auch lenksam, wenn man Ihnen den Weg zu Ihrem Glücke zeigen wird. Wo aber bleibt sie denn? Oh, goldene Zeit der Reise, wo uns jede neue Sonne vereinigte, die späte Nacht nur trennte. Daran kein Sand und keine Glocke schlug. Es schien die Zeit dem Überseligen in ihrem ewigen Laufe stillzustehen. Die Uhr schlägt keinem Glücklichen. Wie lange ist es, dass Sie Ihr Herz entdeckten? Heut früh wagte ich das erste Wort. Wie heute erst? In diesen 20 Tagen? Auf jenem Jagdschloss war es, zwischen hier und Nepomuk, wo Sie uns eingeholt. Der letzten Station des ganzen Wegs. In einem Erker standen wir, den Blick stumm in das öde Feld hinausgerichtet. Und vor uns ritten die Dragoner auf, die uns der Herzog zum Geleit gesendet. Schwer lag auf mir des Scheidens Bangigkeit und zitternd endlich wagte ich dieses Wort. Dies alles mahnt mich, Fräulein, dass ich heute von meinem Glück scheiden muss. Sie werden in wenig Stunden einen Vater finden, von neuen Freunden sich umgeben sehen, verloren in der Menge. Sprechen Sie mit meiner Base Terzky, fiel sie schnell mir ein. Die Stimme zitterte. Ich sah ihn glühend rot die schönen Wangen färben und von der Erde, langsam sich erhebend, trifft mich ihr Auge. Ich beherrsche mich nicht länger, fasse kühn sie in die Arme. Mein Mund berührt den ihrigen. Da rauschte es im nahen Saal und trennte uns. Sie waren's. Was nun geschehen, wissen Sie. Und sind Sie so bescheiden, oder haben Sie so wenig Neugier, dass Sie mich nicht auch um mein Geheimnis fragen? Ihr Geheimnis? Ja. Wie ich unmittelbar nach Ihnen ins Zimmer trat, wie ich die Nichte fand, was Sie in diesem ersten Augenblick des überraschten Herzens... Nun! Spart euch die Mühe, Tante. Das hört er besser von mir selbst. Mein Fräulein, was ließen Sie mich sagen, Tante Terzky? Ist er schon lange hier? Ja, wohl, und seine Zeit ist bald vorüber. Wo bleibt ihr auch so lang? Die Mutter weinte wieder so, ich sehe sie leiden und kann's nicht ändern, dass ich glücklich bin. Jetzt habe ich wieder Mut, sie anzusehen. Heute konnte ich's nicht. Der Glanz der Edelsteine, der sie umgab, verbarg mir die Geliebte. So sah mich nur ihr Auge, nicht ihr Herz. Oh, diesen Morgen, als ich sie im Kreise der ihrigen in Vaters Armen fand, mich einen Fremdling sah in diesem Kreise, wie drängte mich in diesem Augenblick, ihm um den Hals zu fallen, Vater ihn zu nennen. Doch sein strenges Auge hieß die heftig wallende Empfindung schweigen, und jene Diamanten schreckten mich, die wie ein Kranz von Sternen sie umgaben. Oh, still von dieser Mummerei! Sie sehen, wie schnell die Bürde abgeworfen war. Er ist nicht heiter. Warum ist das nicht? Ihr, Tante, habt ihn mir so schwer gemacht. War er doch ein ganz anderer auf der Reise, so ruhig, hell, so froh, beredt. Ich wünschte, sie immer so zu sehen und niemals anders. Sie fanden sich in ihres Vaters Armen, in einer neuen Welt, die ihnen huldigt. Wär's auch durch Neuheit nur, ihr Auge reizt. Ja, vieles reizt mich hier, ich will es nicht leugnen. Was hab ich Neues nicht und Unerhörtes in dieser kurzen Gegenwart gesehen? Und doch muss alles dies dem Wunder weichen, dass dieses Schloss geheimnisvoll verwahrt. Was wäre das? Ich bin doch auch bekannt in allen dunklen Ecken dieses Hauses. Von Geistern wird der Weg dazu beschützt. Zwei Greife halten Wache an der Pforte. Ach so, der astrologische Turm. Wie hat sich dies Heiligtum, das sonst so streng verwahrt wird, gleich in den ersten Stunden euch geöffnet? Mein kleiner alter Mann mit weißen Haaren und freundlichem Gesicht, der seine Gunst mir gleich geschenkt, schloss mir die Pforten auf. Das ist des Herzogs Astrolog, der Sehne. Es ward mir wunderbar zumut, als ich aus vollem Tageslichte schnell hineintrat, denn eine düstere Nacht umgab mich plötzlich, von seltsamer Beleuchtung schwach erhellt. In einem Halbkreis standen um mich her 6 oder 7 große Königsbilder, den Zepter in der Hand, und auf dem Haupt trug jedes einen Stern. Und alles Licht im Turm schien von den Sternen nur zu kommen. Das wären die Planeten, sagte mir mein Führer. Sie regierten das Geschick, drum seien sie als Könige gebildet. Der Äußerste, ein grämlich finsterer Greis mit dem trübgelben Stern, sei der Saturnus. Der mit dem roten Schein, grad von ihm über in kriegerischer Rüstung, sei der Mars. Und beide bringen wenig Glück den Menschen. Doch eine schöne Frau stand ihm zur Seite. Sanft schimmerte der Stern auf ihrem Haupt. Das sei die Venus, das Gestirn der Freude. Zur linken Hand erschien Merkur, geflügelt. Ganz in der Mitte glänzte silberhell ein heiterer Mann mit einer Königsstirn. Das sei der Jupiter, des Vaters Stern. Und Mond und Sonne standen ihm zur Seite. Oh, nimmer will ich seinen Glauben schelten an der Gestirne, an der Geister macht. Nicht bloß der Stolz des Menschen füllt den Raum mit Geistern, mit geheimnisvollen Kräften. Auch für ein liebend Herz ist die gemeine Natur zu eng. Und tiefere Bedeutung liegt in dem Märchen meiner Kinderjahre, als in der Wahrheit, die das Leben lehrt. Es ist ein holder, freundlicher Gedanke, dass über uns in unermessenen Höhen der liebe Kranz aus funkelnden Gestirnen, da wir erst wurden, schon geflochten ward. Nicht Rosen bloß. Auch Dornen hat der Himmel. Wohl dir, wenn sie den Kranz dir nicht verletzen. Was Venus band, die Bringerin des Glücks, kann Mars, der Stern des Unglücks, schnell zerreißen. Was war das? Hört ihr nichts? Mir war es, als hörte ich im Tafelzimmer heftigen Streit und Lärmen. Ich will doch gehen und nachsehen. Trau ihnen nicht. Sie meinen's falsch. Sie könnten... Trau niemand hier als mir. Ich sah es gleich. Sie haben einen Zweck. Zweck? Aber welchen? Was hätten Sie davon, uns Hoffnung... Das weiß ich nicht. Doch glaub mir, es ist nicht Ihr Ernst, uns zu beglücken, zu verbinden. Wozu auch diese Terzkes? Haben wir nicht eine Mutter? Ja, die gütige verdient, dass wir uns kindlich ihr vertrauen. Sie liebt dich, schätzt dich hoch vor allen anderen, doch nimmer hätte sie den Mut, ein solch Geheimnis vor dem Vater zu bewahren. Um ihrer Ruhe willen muss es ihr verschwiegen bleiben. Warum überall auch das Geheimnis? Weißt du, was ich tun will? Ich werfe mich zu deines Vaters Füßen. Er soll mein Glück entscheiden. Er ist wahrhaft, unverstellt und hasst die krummen Wege. Er ist so gut, so edel. Das bist du. Du kennst ihn erst seit heute. Ich aber lebe schon 10 Jahre unter seinen Augen. Ist es denn das erste Mal, dass er das Seltene, das Ungehoffte tut? Es sieht ihm gleich zu überraschen wie ein Gott. Er muss entzücken stets und in Erstaunen setzen. Wer weiß, ob er in diesem Augenblick nicht mein Geständnis, deines, bloß erwartet, uns zu vereinigen. Du schweigst. Du siehst mich zweifelnd an. Was hast du gegen deinen Vater? Ich? Nichts. Nur zu beschäftigt finde ich ihn, als dass er Zeit und Muße könnte haben, an unser Glück zu denken. Folg mir. Lass nicht zu viel uns an die Menschen glauben. Wir wollen diesen Terzkes dankbar sein für jede Gunst, doch ihnen auch nicht mehr vertrauen, als sie würdig sind. Und uns im Übrigen auf unser Herz verlassen. Oh, werden wir auch jemals glücklich werden? Sind wir's denn nicht? Bist du nicht mein? Bin ich nicht dein? In meiner Seele lebt ein hoher Mut. Die Liebe gibt in mir. Ich sollte minder offen sein, mein Herz dir mehr verbergen, also willst die Sitte. Wo aber wäre Wahrheit hier für dich, wenn du sie nicht auf meinem Munde findest? Mein Mann schickt her, es sei die höchste Zeit, er soll zur Tafel. Trennt euch. Nicht doch, es ist ja kaum ein Augenblick. Fort, fort, man vermisst sie. Der Vater hat sich 2-mal schon erkundigt. Ei nun, der Vater. Was versteht ihr, Nichte? Was soll er überhaupt bei der Gesellschaft? Es ist sein Umgang nicht. Es mögen würdige, verdiente Männer sein. Er aber ist für sie zu jung, taugt nicht in die Gesellschaft. Ihr möchtet ihn wohl lieber ganz behalten. Ihr habt's getroffen. Das ist meine Meinung. Ja, lasst ihn ganz hier. Lasst den Herrn sagen... Habt ihr den Kopf verloren, Nichte? Graf, Sie wissen die Bedingungen. Ich muss gehorchen, Fräulein. Leben Sie wohl. Was sagen Sie? Nichts. Gehen Sie. Gar nichts. Wenn Sie mir zürnen. Max, weg! Wenn jemand käme. Lebt wohl. Was war das, Fräulein Nichte? Ihr werft euch in meinen Kopf? Ihr solltet euch doch dächtig mit eurer Person ein wenig teurer machen. Was meint ihr, Tante? Ihr sollt nicht vergessen, dass ihr des Fürsten Friedland Tochter seid. Nun, und was mehr? Was? Eine schöne Frage. Was wir geworden sind, ist er geboren. Er ist von altlombardischem Geschlecht, ist einer Fürstin Sohn. Sprecht ihr im Traum? Für wahr, man wird ihn höflich noch drum bitten, die reichste Erbin in Europa zu beglücken mit seiner Hand. Das wird nicht nötig sein. Ihr haltet euer Spiel schon für gewonnen. Jauchzt nicht zu früh. Seid nur gut. Es ist noch nicht so weit. Ich glaub es wohl. Denkt ihr, der Fürst hat sein bedeutend Leben in kriegerischer Arbeit aufgewendet, jedwedem stillen Erdenglück entsagt, den Schlaf von seinem Lager weggebannt, sein edles Haupt der Sorge hingegeben, nur um ein glücklich Paar aus euch zu machen? um dich zuletzt aus deinem Stift zu ziehen, den Mann dir im Triumphe zuzuführen, der deinen Augen wohlgefällt. Das hätte er wohlfeiler haben können. Was er mir nicht gepflanzt, das könnte doch freiwillig mir die schönen Früchte tragen. Du siehst's wie ein verliebtes Mädchen an. Blick um dich her, besinn dich, wo du bist. Zu keiner Hochzeit findest du die Wände geschmückt, der Gäste Haupt begrenzt. Hier ist kein Glanz als der von Waffen. Oder denkst du, man führte diese Tausende zusammen beim Brautfest, dir den Reihen aufzuführen? Du siehst des Vaters Stirn gedankenvoll, der Mutter Aug in Tränen. Auf der Waage liegt das große Schicksal unseres Hauses. Lass jetzt des Mädchens kindische Gefühle, die kleinen Wünsche hinter dir. Beweise, dass du des außerordentlichen Tochter bist. So wurde mir's im Kloster vorgesagt. Ich hatte keine Wünsche, kannte mich als seine Tochter nur des Mächtigen. Und seines Lebens Schall, der auch zu mir drang, gab mir kein anderes Gefühl als dies. Ich sei bestimmt, mich leidend ihm zu opfern. Das ist dein Schicksal. Füge dich ihm willig. Ich und die Mutter geben dir das Beispiel. Das Schicksal hat mir den gezeigt, dem ich mich opfern soll. Ich will ihm folgen. Dein Herz, mein liebes Kind, und nicht das Schicksal. Der Zug des Herzens ist des Schicksals Stimme. Ich bin die Seine. Sein Geschenk allein ist dieses neue Leben, das ich lebe. Er hat ein Recht auf sein Geschöpf. Was war ich, ehe seine schöne Liebe mich beseelte? Ich will auch von mir selbst nicht kleiner denken als der Geliebte. Ernst liegt das Leben vor der ernsten Seele. Dass ich mir selbst gehöre, weiß ich nun. Den festen Willen habe ich kennenlernen, den unbezwinglichen in meiner Brust. Und an das Höchste kann ich alles setzen. Du wolltest dich dem Vater widersetzen, wenn er es anders nun mit dir beschlossen? Ihm denkst du's abzuzwingen? Wisse, Kind, sein Name ist Friedland. Auch der meinige. Er soll in mir die echte Tochter finden. Nun, wahrlich. Darauf ist er nicht bereitet. Er hätte jedes Hindernis besiegt. Und in dem eigenen Willen seiner Tochter sollte ihm der neue Streit entstehen? Kind, Kind! Noch hast du nur das Lächeln deines Vaters. Hast seines Zornes Auge nicht gesehen. Ich will dich nicht erschrecken, liebes Kind. Zum Äußersten soll's ja nicht kommen, hoffe ich. Auch weiß ich seinen Willen nicht. Kann sein, dass seine Zwecke deinem Wunsch begegnen. Doch das kann nimmermehr sein Wille sein. Dass du, die stolze Tochter seines Glücks, wie ein verliebtes Mädchen dich gebärdest, wegwerfest an den Mann, der, wenn ihm je der hohe Lohn bestimmt ist, mit dem höchsten Opfer, das Liebe bringt, dafür bezahlen soll. Dank dir für deinen Wink. Er macht mir meine böse Ahnung zur Gewissheit. Wir haben keinen Freund und keine treue Seele hier. Wir haben nichts als uns selbst. Das ist kein Schauplatz, wo die Hoffnung wohnt. Nur dumpfes Kriegsgetöse rasselt hier. Es geht ein finstrer Geist durch unser Haus. Schleunig will das Schicksal mit uns enden. Es lockt mich durch die himmlische Gestalt. Ich sehe sie nah und sehe sie näher schweben. Es zieht mich fort mit göttlicher Gewalt dem Abgrund zu. Ich kann nicht widerstreben. Oh, wenn ein Haus im Feuer soll vergehen, dann treibt der Himmel sein Gewölk zusammen. Es schießt der Blitz herab aus heitern Höhen, aus unterirdischen Schlünden fahren Flammen. Blind wütend schleudert selbst der Gott der Freude den Pechkranz in das brennende Gebäude. Thank you. Pax Piccolomini! Was wir lieben! Nun, wo steckt er? Geschwind an seinen Platz! Der Terzky hat der Mutter Ehrenweine preisgegeben. Es geht hier zu wie auf dem Heidelberger Schloss. Das Beste hat er schon versäumt. Sie teilen dort an der Tafel Fürstenhüte aus. Des Eggenberg, Slavata, Liechtenstein, des Sternberg Güter werden ausgeboten samt allen großen böhmischen Lehen. Und wenn er hurtig macht, fällt auch für ihn was ab. Marsch! Setz er sich! Graf Piccolomini! Ihr sollt ihn haben! Lies diese Eidesformel, Max. Ob dir es gefällt, so wie wir es aufgesetzt. Es haben sie alle nach der Reihe gelesen und jeder wird den Namen drunter setzen. Nachdem unser hochgebietender Feldherr, der durchlauchtigste Fürst von Friedland, wegen vielfältig empfangener Kränkungen des Kaisers Dienst zu verlassen gemeint gewesen, auf unser einstimmiges Bitten aber sich bewegen lassen, noch länger bei der Armee zu verbleiben und ohne unser Genehmhalten sich nicht von uns zu trennen, als verpflichten wir uns wieder insgesamt, anstatt eines körperlichen Eides, auch bei ihm ehrlich und getreu zu halten, uns auf keinerlei Weise von ihm zu trennen und für denselben alles das Unsere bis auf den letzten Blutstropfen aufzusetzen, soweit nämlich unser dem Kaiser geleisteter Eid es erlauben wird. Soweit nämlich unser dem Kaiser geleisteter Eid es erlauben wird. Bist du gewillt, dies Blatt zu unterschreiben? Na, wie soll er nicht? Jedweder Offizier von Ehre kann das, muss das. Wind und Feder. Lass gut sein. Bis nach der Tafel. Komm her. Komm her. Bringst du die Abschrift, Neumann? Gib. Sie ist doch so verfasst, dass man sie leicht verwechselt. Ich habe sie Zeile um Zeile nachgemalt. Nichts als die Stelle von dem Eid blieb weg. Wie deine Exzellenz es mir geheißen. Gut. Leg sie dorthin. Und mit dieser gleich ins Feuer. Was sie soll, hat sie geleistet. Wie ist es mit dem Piccolomini? Ich denke gut. Er hat nichts eingewendet. Er ist der Einzige, dem ich nicht recht traue. Er und der Vater. Habt ein Auge auf beide. Wie sieht's an eurer Tafel aus? Ich hoffe, ihr haltet eure Gäste warm. Sie sind ganz kordial. Ich denke, wir haben sie. Was will der Butler? Still. Lasst euch nicht stören. Ich habe euch wohl verstanden, Feldmarschall. Glück zum Geschäfte. Und was mich betrifft, so könnt ihr auf mich rechnen. Können wir's? Mit oder ohne Klausel, gilt mir gleich. Versteht ihr mich? Der Fürst kann meine Treue auf jede Probe setzen, sagt ihm das. Ich bin des Kaisers Offizier, solange es ihm beliebt, des Kaisers General zu bleiben. Und bin des Friedlands Knecht, sobald es ihm gefallen wird, sein eigener Herr zu sein. Ihr trefft einen guten Tausch. Kein Karger, kein Ferdinand ist, dem ihr euch verpflichtet. Ich biete meine Treue nicht feil, Graf Terzky. Und wollte euch nicht geraten haben, mir vor einem halben Jahr noch abzudingen, wozu ich jetzt freiwillig mich erbiete. Ja, mich samt meinem Regiment bring ich dem Herzog. Und nicht ohne Folgen soll das Beispiel bleiben, denke ich, das ich gebe. Wem ist es nicht bekannt, dass Oberst Butler dem ganzen Heer voran als Muster leuchtet? Meint ihr, Feldmarschall? Nun, so reut mich nicht die Treue, 40 Jahre lang bewahrt, wenn mir der wohlgesparte gute Name so voller Rache kauft im 60. Stoßt euch an meine Rede nicht, ihr Herren. Euch mag es gleich viel sein, wie ihr mich habt. Und werdet, hoffe ich, selber nicht erwarten, dass euer Spiel mein grades Urteil krümmt. Dass Wankelsinn und schnell bewegtes Blut noch leichte Ursache sonst den alten Mann vom lang gewohnten Ehrenpfade treibt. Kommt, ich bin darum minder nicht entschlossen, weil ich es deutlich weiß, wovon ich scheide. Sagt's rundheraus, wofür wir euch zu halten? Für einen Freund. Nehmt meine Hand darauf. Mit allem, was ich hab, bin ich der Eure. Nicht Männer bloß, auch Geld bedarf der Fürst. Ich habe in seinem Dienst mehr was erworben. Ich leihe es ihm. Und überlebt er mich, ist's ihm vermacht schon längst. Er ist mein Erbe. Ich stehe allein da in der Welt und kenne nicht das Gefühl, das an ein teures Weib, den Mann und an geliebte Kinder bindet. Mein Name stirbt mit mir. Mein Dasein endet. Nicht eures Geld bedarf's. Ein Herz wie eures wiegt Tonnen Goldes auf und Millionen. Ich kam, ein schlichter Reitersbursch aus Irland, nach Prag mit einem Herrn, den ich begrub. Vom niedern Dienst im Stalle stieg ich auf, durch Kriegsgeschick zu dieser Wirt und Höhe, das Spielzeug eines grillenhaften Glücks. Auch Wallenstein ist der Fortuna-Kind. Ich liebe einen Weg, der meinem gleicht. Verwandte sind sich alle starken Seelen. Es ist ein großer Augenblick der Zeit. Dem Tapfern, dem Entschlossenen ist sie günstig. Der Prinz von Weimar rüstet sich mit Kraft am Main, ein mächtig Fürstentum zu gründen. Dem Mansfeld fehlte nur dem Halberstädter ein längeres Leben, mit dem Ritterschwert Landeigentum sich tapfer zu erfechten. Wer unter diesen reicht an unseren Friedland? Nichts ist so hoch, wonach der Starke nicht Befugnis hat, die Leiter anzusetzen. Das ist gesprochen wie ein Mann. Kommt zur Gesellschaft, kommt. Wo ist der Kellermeister? Lass aufgehen, was du hast. Die besten Weine, heute gilt es. Unsere Sachen stehen gut. Der edle Wein. Wenn meine alte Herrschaft, die Frau Mama, dies wilde Leben sehe, in ihrem Grabe kehrte sie sich um. Ja, ja, Herr Offizier, es geht zurück mit diesem edlen Haus, kein Maß noch Ziel. Und die durchlauchtigste Verschwägerung mit diesem Herzog bringt uns wenig Segen. Behüte Gott, jetzt wird der Floh erst angehen. Meint er, es ließ sich vieles davon sagen. Sie wollen gar zu hoch hinaus. Kurfürsten und Königen wollen sie es im Prunke gleich tun. Und wo der Fürst sich hingetraut, da will der Graf, mein gnädiger Herre, nicht dahinter bleiben. Der Fürst von Weimar, Herzog Bernhard, lebe! Habt ihr gehört? Sie lassen den Weimarer leben, Österreichs Feind, den Lutheraner. Vorhin, da brach der Deodat des Kaisers Gesundheit aus. Mhm. Da blieb's ganz meischen still. Beim Trunk geht vieles drein, ein ordentlicher Bediente muss kein Ohr für sowas haben. Gebt Acht! Sie machen Aufbruch, fort und drückt die Sessel. Gute Nacht, Colalto. Sagte besser guten Morgen. Herr Bruder, Brosit, Mahlzeit. Lichter, Lichter. Herr Bruder, 2 Minuten noch. Hier ist noch was zu unterschreiben. Unterschreiben, so viel ihr wollt. Verschont mich nur mit Lesen. Ich will euch nicht bemühen. Es ist der Eid, den ihr schon kennt. Nur einige Federstriche. Herr Graf, erlaubt mir, dass ich mich empfehle. Eilt doch nicht so. Doch einen Schlaftrunk? Bin's nicht im Stand. Ein Spielchen? Exkursiert mich. Vergebt die Herren, das Steht wird mir sauer. Macht's euch bequem, Herr Generalfeldzeugmeister. Das Haupt ist frisch, der Magen ist gesund. Die Beine aber wollen nicht mehr tragen. Der Krieg in Pommern hat mir's zugezogen, da mussten wir raus. In Schnee und Eis, das werde ich wohl mein Lebtag nicht vermissen. Jawohl, der Schwed frug nach der Jahreszeit nichts. Vater? Max? Du bist sehr lange ausgeblieben, Freund. Ich? Dringende Geschäfte hielten mich. Doch wie ich sehe, bist du noch nicht hier. Du weißt, dass Großgewühl mich immer still macht. Ich darf nicht wissen, was so lang dich aufhielt. Und Terzky weiß es doch? Was weiß der Terzky? Er war der Einzige, der dich nicht vermisste. Fehlt keiner mehr? Hat alles unterschrieben? Es haben's alle. Nun... Wer unterschreibt noch? Zähl nach, just 30 Namen müssen es sein. Ein Kreuz steht hier. Das Kreuz bin ich. Er kann nicht schreiben, doch sein Kreuz ist gut und wird ihm honoriert von Jud und Christ. Gehen wir zu seinem Obrist. Es wird spät. Ein Piccolomini nur ist aufgeschrieben. Max fehlt. Gebt Acht. Es fehlt an diesem Steine ein Gast, der uns den ganzen Abend nichts getaugt. Bring ich dir. Er seufzt bei all der Groll in diesem Bundestrunk. Weiß wohl, du hast mich nie geliebt. Gott strafe mich, ich dich auch nicht. Lass Vergangenes vergessen sein. Ich schätze dich unendlich. Bin dein bester Freund. Und dass ihr es wisst, wer mir in eine falsche Katze schilt, der hat's mit mir zu tun. Bist du bei Sinnen? Bedenk doch wieder, wo du bist. Was wollt ihr, sind lauter gute Freunde. Es ist kein Schelm mehr unter uns und das freut mich. Nehmt ihn doch mit euch fort, ich bitte euch, Butler. Na, Max, wird's bald, Bruder, hat das durchstudiert. Was soll ich? Deinen Namen drunter setzen. Meinen Namen? Lasst ruhen bis morgen, es ist ein Geschäft, hab heute keine Fassung. Schick's mir's morgen. Bedenk er doch. Frisch, Max, unterschrieben. Nun, du bist der Jüngste von der ganzen Tafel. Wirst doch allein nicht klüger wollen sein als wir zusammen. Nur sieh doch, der Vater hat auch. Wir haben alle unterschrieben. Braucht euer Ansehen doch, Octavio. Bedeutet ihn... Mein Sohn ist mündig. Wovon ist die Rede? Max weigert sich, das Blatt zu unterschreiben. Es wird bis morgen ruhen können, sage ich. Es kann nicht ruhen bis morgen. Wir unterschrieben alle. Und du musst auch. Du musst dich unterschreiben. Illo, schlaf wohl. Nein, Max, so entkommst du nicht. Der Fürst soll seine Freunde kennenlernen. Wie ich für ihn gesinnt bin, weiß der Fürst. Es wissen's alle. Und der Fratzen braucht's nicht. Das ist der Dank. Das hat der Fürst davon. Dass er die Welschen immer vorgezogen! Der Wein spricht aus ihm, hört ihr nicht, ich bitte euch! Wer nicht ist mit mir, der ist wider mich! Die zärtlichen Gewissen, wenn sie nicht durch eine Hintertür, durch eine Klausel... Der Schanz Rase geht nicht Acht auf ihn! Durch eine Klausel! Sich salvieren können. Was Klausel? Hol der Teufel diese Klausel. Was ist denn hier so hochgefährliches? Ihr macht mir Neugier, näher hinzuschauen. Was machst du, Illo? Willst du uns verderben? Ich merkte es wohl. Vor Tische las man's anders. Es kam mir auch so vor. Vor Tisch war ein gewisser Vorbehalt und eine Klausel drin vom Kaisers Dienst. Schämt euch, ihr Herren, bedenkt, worauf es ankommt. Die Frage ist jetzt, ob wir den General behalten sollen oder ziehen lassen. Man kann's so scharf nicht nehmen und genau. Bis morgen also. Hier, nehmt das Papier. Schreib, Judas! Oder zieh! Bring ihn zu Bette. Sobald mein Sohn herein ist, weiset ihn zu mir. Was ist die Glocke? Gleiches Morgen. Setzt euer Licht hierher. Wir legen uns nicht mehr zu Bette. Ihr könnt schlafen gehen. Bist du mir böse, Vater? Weiß Gott, ich bin nicht schuld an dem verhassten Streit. Ich sah wohl, du hattest unterschrieben. Was du gebilligt. Nun, das konnte mir auch recht sein. Doch es war, du weißt, ich kann in solchen Sachen nur dem eigenen Licht, nicht Fremdem folgen. Folg ihm ferner auch, mein bester Sohn. Es hat dich treuer jetzt geleitet, als das Beispiel deines Vaters. Erklär dich deutlicher. Ich werde es tun. Nach dem, was diese Nacht geschehen ist, darf kein Geheimnis bleiben zwischen uns. Max, sage mir, was denkst du von dem Eid, den man zur Unterschrift uns vorgelegt? Für etwas Unverfängliches halte ich ihn. Obgleich ich dieses Förmliche nicht liebe. Sei offen, Max. Du hattest keinen Argwohn? Worüber Argwohn? Nicht den mindesten. Dank deinem Engel, Piccolomini. Unwissend zog er dich zurück vom Abgrund. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich will dir's sagen. Zu einem Schelmenstück solltest du den Namen hergeben. Deinen Pflichten, deinem Eid, mit einem einzigen Federstrich entsagen. Vater, bleib sitzen. Viel noch hast du von mir zu hören, Freund. Hast jahrelang gelebt in unbegreiflicher Verblendung. Ich darf nicht länger schweigen. Muss die Binde von deinen Augen nehmen. Ehe du sprichst, bedenk es wohl, wenn von Vermutungen die Rede sein soll. Und ich fürchte fast, es ist nichts weiter. Spare sie. Ich bin jetzt nicht gefasst, sie ruhig zu vernehmen. So ernsten Grund du hast, dies Licht zu fliehen, so dringenden hab ich, dass ich dir's gebe. Ich konnte dich der Unschuld deines Herzens, dem eigenen Urteil ruhig anvertrauen. Doch deinem Herzen selbst seh ich das Netz verderblich jetzt bereiten. Das Geheimnis, das du vor mir verbirgst, entreißt mir meines. So wisse denn. Man hintergeht dich, spielt auf Schändlichste mit dir und mit uns allen. Der Herzog stellt sich an, als wollte er die Armee verlassen. Und in dieser Stunde wird's eingeleitet, die Armee dem Kaiser zu stehlen und dem Feinde zuzuführen. Das Pfaffenmärchen kenne ich. Aber nicht aus deinem Mund erwarte ich's zu hören. Der Mund, aus dem du's gegenwärtig hörst, verbürget dir, es sei kein Pfaffenmärchen. Zu welchem Rasenden macht man den Herzog? Er könnte daran denken, 30.000 geprüfter Truppen, ehrlicher Soldaten, worunter mehr denn 1.000 Edelleute, von Eid und Pflicht und Ehre wegzulocken, zu einer Schurkentat sie zu vereinen? So was nichtswürdig Schändliches begehrt er keineswegs. Was er von uns will, führt einen weit unschuldigeren Namen. Nichts will er, als dem Reich den Frieden schenken. Und weil der Kaiser diesen Frieden hasst, so will er ihn, dazu zwingen. Zufriedenstellen will er alle Teile und zum Ersatz für seine Mühe Böhmen, das er schon innehat, für sich behalten. Hat er es um uns verdient, Octavio, dass wir so unwürdig von ihm denken? Von unserem Denken ist hier nicht die Rede. Die Sache spricht die klärsten Beweise. Mein Sohn, dir ist nicht unbekannt, wie schlimm wir mit dem Hofe stehen. Doch von den Ränken, den Lügenkünsten hast du keine Ahnung, die man in Übung setzte, Meuterei im Lager auszusehen. Aufgelöst sind alle Bande, die den Offizier an seinen Kaiser fesseln, den Soldaten vertraulich binden an das Bürgerleben. Pflicht und gesetzlos steht er gegenüber dem Staat gelagert, den er schützen soll, und drohet, gegen ihn das Schwert zu kehren. Es ist so weit gekommen, dass der Kaiser in diesem Augenblick vor seinen eigenen Armeen zittert, der Verräter Dolcher in seiner Hauptstadt fürchtet, seiner Burg. Ja, im Begriffe steht, die zarten Enkel nicht vor den Schweden, vor den Lutheranern, nein, vor den eigenen Truppen wegzuflüchten. Hör auf, du Ängstigest, erschütterst mich. Ich weiß, dass man vor leeren Schrecken zittert. Doch wahres Unglück bringt der falsche Wahn. Es ist kein Wahn. Der bürgerliche Krieg entbrennt, der unnatürlichste von allen, wenn wir nicht schleunig rettend ihm begegnen. Der Obersten sind viele längst erkauft, der Subalternen Treue wankt. Es wanken schon ganze Regimenter, Garnisonen. Ausländern sind die Festungen vertraut. Dem Schafgotsch, dem Verdächtigen, hat man die ganze Mannschaft Schlesiens, dem Terzki 5 Regimenter, Reiterei und Fußvolk, dem Illo, Kinski, Butler, Isolan, die bestmontierten Truppen übergeben. Uns beiden auch. Weil man uns glaubt zu haben, zu locken meint, durch glänzende Versprechen. So teilt er mir die Fürstentümer Glatz und Sagan zu, und wohl sehe ich den Angel, womit man dich zu fangen denkt. Nein. Nein? Nein, sag ich dir. Oh, öffne doch die Augen. Weswegen glaubst du, dass man uns nach Pilsen beorderte? Um mit uns Rat zu pflegen? Wann hätte Friedland unseres Rats bedurft? Wir sind berufen, uns ihm zu verkaufen. Besinn dich doch, was du gehört, gesehen. Zeug das verfälschte Blatt. Die weggelassene, so ganz entscheidungsvolle Klausel nicht. Man wolle zu nichts Gutem uns verbinden. Was mit dem Blatte diese Nacht geschehen, ist mir nichts weiter als ein schlechter Streich von diesem Illo. Dies Geschlecht von Meklam pflegt alles auf die Spitze gleichzustellen. Sie sehen, dass der Herzog mit dem Hof zerfallen ist, vermeinen ihm zu dienen, wenn sie den Bruch unheilbar nur erweitern. Der Herzog, glaub mir, weiß von all dem nichts. Es schmerzt mich, deinen Glauben an den Mann, der dir so wohlbegründet scheint, zu stürzen. Doch hier darf keine Schonung sein. Du musst Maßregeln nehmen, schleunige, musst handeln. Ich will dir also nur gestehen, dass alles, was ich dir jetzt vertraut, was so unglaublich dir scheint, dass ich es aus seinem eigenen, des Fürsten Munde habe. Nimmermehr. Er selbst vertraute mir, was ich zwar längst auf anderem Weg schon in Erfahrung brachte, dass er zum Schweden wolle übergehen und an der Spitze des verbundenen Heers den Kaiser zwingen wolle. Er ist heftig, es hat der Hof empfindlich ihn beleidigt. In einem Augenblick des Unmuts, sei es, mag er sich leicht einmal vergessen haben. Bei kaltem Blute war er, als er mir dies eingestand. Und weil er mein Erstaunen als Furcht auslegte, wies er im Vertrauen mir Briefe vor der Schweden und der Sachsen, die zu bestimmter Hilfe Hoffnung gaben. Es kann nicht sein. Siehst du, dass es nicht kann? Du hättest ihm deinen Abscheu ja gezeigt. Er hätte sich weisen lassen, oder du... Du stündest nicht mehr lebend mir zur Seite. Wohl habe ich mein Bedenken ihm geäußert, hab dringend, hab mit Ernst ihn abgemahnt. Doch meinen Abscheu, meine innerste Gesinnung, habe ich tief versteckt. Du wärst so falsch gewesen. Das sieht meinem Vater nicht gleich. Mein bester Sohn, es ist nicht immer möglich, im Leben sich so kinderrein zu halten, wie es uns die Stimme lehrt im Innersten. In steter Notwehr gegen arge List bleibt auch das redliche Gemüt nicht wahr. Ich klügle nicht. Ich tue meine Pflicht. Der Kaiser schreibt mir mein Betragen vor. Wohl wäre es besser, überall dem Herzen zu folgen. Doch darüber würde man sich manchem guten Zweck versagen müssen. Hier gilt's, mein Sohn, dem Kaiser wohl zu dienen. Das Herz mag dazu sprechen, was es will. Ich soll dich heute nicht fassen, nicht verstehen. Der Fürst, sagst du, entdeckte redlich dir sein Herz zu einem bösen Zweck, und du willst ihn zu einem guten Zweck betrogen haben? Hör auf, ich bitte dich. Du raubst den Freund mir nicht. Lass mich den Vater nicht verlieren. Noch weißt du alles nicht, mein Sohn. Ich habe dir noch was zu eröffnen. Herzog Friedland hat seine Zurüstung gemacht. Er traut auf seine Sterne. Unbereitet denkt er, uns zu überfallen. Mit der sicheren Hand meint er, den goldenen Zirkel schon zu fassen. Er irret sich. Wir haben auch gehandelt. Er fasst sein bös geheimnisvolles Schicksal. Nichts Rasches, Vater. Oh, bei allem Guten, lass dich beschwören. Keine Übereilung. Mit leisen Tritten schlich er seinen bösen Weg. So leis und schlau ist ihm die Rache nachgeschlichen. Schon steht sie ungesehen, finster hinter ihm. Ein Schritt nur noch. Schaudernd rühret er sie an. Du hast den Questenberg bei mir gesehen. Noch kennst du nur sein öffentlich Geschäft. Auch ein Geheimnis hat er mitgebracht, das bloß für mich war. Darf ich's wissen? Max, des Reiches Wohlfahrt lege ich mit dem Worte des Vaters Leben dir in deine Hand. Der Wallenstein ist deinem Herzen teuer. Du nährst den Wunsch, die Hoffnung, ihm viel näher noch anzugehören. Vater. Deinem Herzen trau ich. Doch bin ich deiner Fassung auch gewiss? Wirst du's vermögen, ruhigen Gesichts vor diesen Mann zu treten, wenn ich dir sein ganz Geschick nun anvertrauet habe? Nachdem du seine Schuld mir anvertraut. Hier. Nimm das Blatt. Was? Wie? Ein offener kaiserlicher Brief? Lies ihn. Der Fürst verurteilt und geächtet? So ist's. Oh, das geht weit. Oh, unglücksvoller Irrtum! Lies weiter, fass dich. Wie? Was? Du? Du bist... Bloß für den Augenblick. Und bis der König von Ungarn bei dem Heer erscheinen kann, ist das Kommando mir gegeben. Und glaubst du, dass du es ihm entreißen werdest? Das denke ja nicht, Vater. Vater. Vater, ein unglückseliger Amt ist dir geworden. Dies Blatt hier, dieses willst du geltend machen. Den Mächtigen seines Heeres mit umringt von seinen tausenden Entwaffnen. Du bist verloren. Du, wir alle sind's. Was ich dabei zu wagen habe, weiß ich. Ich stehe in der Allmachthand. Sie wird das fromme Kaiserhaus mit ihrem Schilde bedecken und das Werk der Nacht zertrümmern. Der Kaiser hat noch treue Diener. Auch im Lager gibt es der braven Männer genug, die sich zur guten Sache munter schlagen werden. Die Treuen sind gewarnt, bewacht die anderen. Den ersten Schritt erwarte ich nur. Sogleich... Was nennst du einen solchen Schritt? Er wird nie einen Bösen tun. Du aber könntest... Du hast's getan. Den Frömmsten auch missdeuten. Wie strafbar auch des Fürsten Zwecke waren, die Schritte, die er öffentlich getan, verstatteten noch eine milde Deutung. Nicht eher denke ich, dieses Blatt zu brauchen, bis eine Tat getan ist, die unwidersprechlich den Hochverrat bezeugt und ihn verdammt. Und wer soll Richter drüber sein? Du selbst. Oh, dann bedarf es dieses Blattes nie. Ich hab dein Wort. Du wirst nicht eher handeln, bevor du mich selber überzeugt. Was gibt's? Ein Eilboot wartet vor der Tür. So früh am Tag? Wer ist's? Wo kommt er her? Das wird er mir nicht sagen. Führ ihn herein. Lass nichts davon verlauten. Seid ihr es, Cornett? Ihr kommt vom Grafen Gallas? Gebt hier den Brief. Bloß mündlich ist mein Auftrag. Der Generalleutnant traute nicht. Was ist's? Er lässt euch sagen, darf ich frei hier sprechen? Mein Sohn weiß alles. Wir haben ihn. Wen meint ihr? Den Unterhändler, den Sesin. Habt ihr? Im Böhmerwald erwischt ihn Hauptmann Moorbrand vorgestern früh, als er nach Regensburg zum Schweden unterwegs war mit Depeschen. Und die Depeschen? Hat der Generalleutnant sogleich nach Wien geschickt, mit dem Gefangenen. Nun endlich. Endlich. Das ist große Zeitung. Der Mann ist uns ein kostbares Gefäß, das wichtige Dinge einschließt. Fand man viel? An 6 Pakete mit Graf Terzkis Wappen. Keins von des Fürsten Hand? Nicht, dass ich wüsste. Und der Sesina? Der tat sehr erschrocken, als man ihm sagt, es ginge hin nach Wien. Graf Altring aber sprach ihm guten Mut ein, wenn er nur alles wollte frei bekennen. Ist Altringer bei eurem Herrn? Ich hörte, er liege krank zu Linz. Schon seit 3 Tagen ist er zu Frauenberg beim Generalleutnant. Sie haben 60 Fähnlein schon beisammen, erlesenes Volk und lassen euch entbieten, dass sie von euch Befehle nur erwarten. In wenig Tagen kann sich viel ereignen. Wann müsst ihr fort? Ich warte auf eure Order. Geht. Ruht euch aus und haltet euch verborgen. Ich denke, euch noch vor Abend abzufertigen. Die Sachen liegen der Entwicklung nahe. Und ehe der Tag, der eben jetzt am Himmel verhängnisvoll heranbricht, untergeht, muss ein entscheidend Los gefallen sein. Was nun, mein Sohn? Jetzt werden wir bald klar sein. Denn alles, weiß ich, ging durch den Sesina. Ich will auf kürzerem Weg mir Licht verschaffen. Leb wohl. Max, wohin? Bleib da. Zum Fürsten. Was? Wenn du geglaubt, ich werde eine Rolle in deinem Spiele spielen, hast du dich in mir verrechnet. Mein Weg muss gerad sein. Ich gehe zum Herzog. Heute noch werde ich ihn auffordern, seinen Leumund vor der Welt zu retten, eure künstlichen Gewebe mit einem geraden Schritte zu durchreißen. Das wolltest du? Das will ich. Zweifle nicht. Ich habe mich in dir verrechnet, ja. Ich rechnete auf einen weisen Sohn, der die wohltätigen Hände würde segnen, die ihn zurück vom Abgrund ziehen. Und einen Verblendeten entdecke ich, den 2 Augen zum Tor machten, Leidenschaft umnebelt, den selbst des Tages volles Licht nicht heilt. Befrage ihn. Geh. Sei unbesonnen genug, ihm deines Vaters, deines Kaisers Geheimnis preiszugeben. Nötige mich zu einem lauten Bruche vor der Zeit. Und jetzt, nachdem ein Wunderwerk des Himmels bis heute mein Geheimnis hat beschützt, lass mich's erleben, dass mein eigener Sohn mit unbedachtsam rasendem Beginnen der Staatskunst mühevolles Werk vernichtet. Oh, diese Staatskunst, wie verwünsche ich sie! Ihr werdet ihn durch eure Staatskunst noch zu einem Schritte treiben, ja. Ihr könntet ihn, weil ihr ihn schuldig wollt, noch schuldig machen. Oh, das kann ich gut endigen. Und mag sich entscheiden, wie es will. Ich sehe ahnend die unglückselige Entwicklung nahen. Denn dieser Königliche, wenn er fällt, wird eine Welt im Sturze mit sich reißen. Und wie ein Schiff, das mitten auf dem Weltmeer in Brand gerät, mit einem Mal und berstend auffliegt und alle Mannschaft, die es trug, ausschüttet plötzlich zwischen Meer und Himmel, wird er uns alle, die wir an sein Glück befestigt sind, in seinen Fall hinabziehen. Halte du es, wie du willst. Doch mir vergönne, dass ich auf meine Weise mich betrage. Rein muss es bleiben zwischen mir und ihm. Und ehe der Tag sich neigt, muss ich's erklären, ob ich den Freund, ob ich den Vater soll entbehren. Lass es jetzt gut sein, Seni. Komm herab. Der Tag bricht an und Mars regiert die Stunde. Es ist nicht gut mehr operieren. Komm, wir wissen genug. Nur noch die Venus lass mich betrachten, Hoheit. Eben geht sie auf, wie eine Sonne glänzt sie in dem Osten. Glückseliger Aspekt. So stellt sich endlich die große Drei verhängnisvoll zusammen. Und beide Segenssterne, Jupiter und Venus, nehmen den verderblichen, den tückischen Mars in ihrer Mitte. Zwingen den alten Schadenstifter mir zu dienen. Denn lange war er feindlich mir gesinnt und störte ihre segenvollen Kräfte. Und beide große Lumina von keinem Malefico beleidigt. Der Saturn unschädlich, machtlos, in cadente domo. Jetzt muss gehandelt werden, schleunig, ehe die Glücksgestalt mir wieder wegflieht überm Haupt. Denn stets in Wandlung ist der Himmelsbogen. Man pocht, sieh, wer es ist. Lass öffnen! Es ist Terzky. Was gibt's so Dringendes? Wir sind beschäftigt. Leg alles jetzt beiseite, ich bitte dich. Es leidet keinen Aufschub. Öffne, Seni. Vernahmst du schon? Er ist gefangen. Ist vom Gallas schon dem Kaiser ausgeliefert. Wer ist gefangen? Wer ist ausgeliefert? Wer unser ganz Geheimnis weiß. Um jede Verhandlung mit den Schweden weiß und Sachsen. Durch dessen Hände alles ist gegangen. Sie sehen doch nicht. Sag nein, ich bitte dich. Gerade auf dem Weg nach Regensburg zum Schweden... Ergriffen in des Gallas abgeschickt. Alles ist in ihrer Hand. Sie haben die Einsicht nun in alles, was geschehen. Weiß er es? Er weiß es. Er denkst du einen Frieden und doch zu machen mit dem Kaiser? Vorwärts musst du. Denn rückwärts kannst du jetzt nicht mehr. Sie haben Dokumente gegen uns in Händen, die unwidersprechlich zeugen. Von meiner Handschrift nichts. Du gabst nichts Schriftliches. Besinn dich aber, wie weit du mündlich gingst mit dem Sesin. Und wird er schweigen? Wenn er sich mit deinem Geheimnis retten kann, wird er es bewahren? Es ist ein böser Zufall. Oh, einen Glücklichen will ich ihn nennen. Hat er auf dich die Wirkung, die er soll? Treibt dich zu schneller Tat. Der schwedische Oberst. Er ist gekommen. Weißt du, was er bringt? Er will nur dir allein sich anvertrauen. Ein böser, böser Zufall. Freilich, Sesina weiß zu viel und wird nicht schweigen. Er ist ein böhmischer Rebell und Flüchtling. Sein Hals ist ihm verwirkt. Kann er sich retten auf deine Kosten? Wird er Anstand nehmen? Und wenn sie auf der Folter ihn befragen? Nicht herzustellen mehr ist das Vertrauen. Und mag ich handeln, wie ich will? Ich werde ein Landsverräter ihnen sein und bleiben. Ich will doch hören, was der Schwede mir zu sagen hat. Wollt ihn rufen, Terzke? Er steht schon draußen. Wart noch ein wenig. Es hat mich überrascht. Es kam zu schnell. Ich bin es nicht gewohnt, dass mich der Zufall blind walten, finster herrschend mit sich führe. Hören fürs Erste nur. Erwegs nachher. Wär es möglich? Könnte ich nicht mehr, wie ich wollte? Nicht mehr zurück, wie mir es beliebt? Ich müsste die Tat vollbringen, weil ich sie gedacht. Nicht die Versuchung von mir wies, das Herz genährt mit diesem Traum. Auf ungewisse Erfüllung hin die Mittel mir gespart, die Wege bloß mir offen abgehalten. Beim großen Gott des Himmels. Es war nicht mein Ernst, beschlossene Sache war es nie. In dem Gedanken bloß gefiel ich mir, die Freiheit reizte mich und das Vermögen. War es Unrecht an dem Gaukelbilde, mich der königlichen Hoffnung zu ergötzen? Blieb in der Brust mir nicht der Wille frei und sah ich nicht den guten Weg zur Seite, der mir die Rückkehr offen stets bewahrte? Wohin denn sehe ich plötzlich mich geführt? Bahnlos liegt's hinter mir. Und eine Mauer aus meinen eigenen Werken baut sich auf, die mir die Umkehr türmend hemmt. Strafbar wahrscheinlich. Und ich kann die Schuld, wie ich's versuchen mag, nicht von mir wälzen. Denn mich verklagt der Doppelsinn des Lebens. Und selbst der frommen Quelle reine Tat wird der Verdacht schlimm deutend mir vergiften. War ich, wofür ich gelte, der Verräter? Ich hätte mir den guten Schein gespart, die Hülle hätte ich dicht um mich gezogen, dem Unmut Stimme nie geliehen. Der Unschuld des unverführten Willens mir bewusst gab ich der Laune Raum, der Leidenschaft. Kühn war das Wort, weil es die Tat nicht war. Jetzt werden Sie, was planlos ist geschehen, weitsehend planvoll mir zusammenknüpfen. Und was der Zorn und was der frohe Mut mich sprechen ließ im Überfluss des Herzens, zu künstlichem Gewebe mir vereinen und eine Klage furchtbar daraus bereiten, dagegen ich verstummen muss. So habe ich mit eigenem Netz verderblich mich umstrickt. Und nur Gewalttat kann es reißend lösen. Ernst ist der Anblick der Notwendigkeit. Nicht ohne Schauder greift des Menschenhand in des Geschicks geheimnisvolle Urne. In meiner Brust war meine Tat noch mein. Einmal entlassen aus dem sicheren Winkel des Herzens, ihrem mütterlichen Boden hinausgegeben in des Lebens Fremde, gehört sie jenen tückschen Mächten an, die keines Menschen Kunst vertraulich macht. Und was ist dein Beginn? Hast du dir es auch redlich selbst bekannt? Du willst die Macht, die ruhig, sicher Throne der erschüttern, die in verjährt geheiligtem Besitz in der Gewohnheit festgegründet ruht, die an der Völker frommem Kinderglauben mit tausend zähen Wurzeln sich befestigt. Das wird kein Kampf der Kraft sein mit der Kraft. Den fürchte ich nicht. Mit jedem Gegner wage ich's, den ich kann sehen und ins Auge fassen, der selbst voll Mut auch mir den Mut entflammt. Ein unsichtbarer Feind ist's, den ich fürchte, der in der Menschenbrust mir widersteht, durch feige Furcht allein mir fürchterlich. Nicht, was lebendig kraftvoll sich verkündigt, ist das gefährlich Furchtbare. Das ganz Gemeine ist's, das ewig Gestrige, das immer war und immer wiederkehrt und morgen gilt, weil es heute hat gegolten. Denn aus Gemeinem ist der Mensch gemacht. Und die Gewohnheit nennt er seine Arme. Das Jahr übt eine heiligende Kraft. Was grau vor Alter ist, das ist ihm göttlich. Sei im Besitze und du wohnst im Recht. Und heilig wird's die Menge dir bewahren. Der schwedische Oberst. Ist es? Nun, er komme. Noch ist sie rein. Noch. Das Verbrechen kam nicht über diese Schwelle. Noch. So schmal ist die Grenze, die zwei Lebenspfade scheidet. Ihr nennt euch Wrangel? Gustav Wrangel, Oberst vom Lauregiment des Södermannland. Ein Wrangel war es, der vor Stralsund viel Böses mir zugefügt, durch tapfere Gegenwehr schuld war, dass mir die Seestadt widerstand. Das Werk des Elements, mit dem Sie kämpften, nicht mein Verdienst, Herr Herzog. Euer Kreditiv? Kommt ihr mit ganzer Vollmacht? Es sind so manche Zweifel noch zu lösen. Der Kanzler, merke ich, traut mir noch nicht recht. Ja, ich gestehe es, es liegt das Spiel nicht ganz zu meinem Vorteil. Seine Würden meint, wenn ich dem Kaiser, der mein Herr ist, so mitspielen kann, ich könnte das Gleiche tun am Feinde. Und das eine wäre mir noch eher zu verzeihen als das andere. Ist das nicht eure Meinung auch, Herr Wrangel? Ich habe hier bloß ein Amt und keine Meinung. Der Kaiser hat mich bis zum Äußersten gebracht. Ich kann ihm nicht mehr ehrlich dienen. Zu meiner Sicherheit aus Notwehr tue ich den harten Schritt, den mein Bewusstsein tadelt. Ich glaub's. So weit geht niemand, der nicht muss. Woran denn zweifelt man? An meinem Willen? An meinen Kräften? Ich versprach dem Kanzler, wenn er mir 16.000 Mann vertraut, mit 18.000 von des Kaisers Heer dazuzustoßen. Euer Gnaden sind bekannt für einen hohen Kriegesfürsten. Noch mit Erstaunen redet man davon, wie Sie vor Jahren gegen Menschen denken, ein Heer wie aus dem Nichts hervorgerufen. Hier dennoch... Dennoch? Seine Würden meint, ein leichter Ding doch möchte es sein, mit nichts ins Feld zu stellen, 60.000 Krieger, als nur ein 60-teil davon. Nun was? Nur frei heraus. Zum Treubruch zu verleiten. Meint er? Er urteilt wie ein Schwed und wie ein Protestant. Ihr Lutherischen fechtet für eure Bibel. Euch jetzt um die Sache. Mit eurem Herzen folgt ihr eurer Fahne. Wer zu dem Feinde läuft von euch, der hat mit zweien Herren zugleich den Bund gebrochen. Von all dem ist die Rede nicht bei uns. Herrgott im Himmel, hat man hierzulande denn keine Heimat, keinen Herd und Kirche? Ich will euch sagen, wie das zugeht. Ja, der Österreicher hat ein Vaterland und liebt's und hat auch Ursache, es zu lieben. Doch dieses Heer, das kaiserlich sich nennt, das hier in Böhmen hauset, das hat keines. Das ist der Auswurf fremder Länder, ist der aufgegebene Teil des Volks, dem nichts gehört als die allgemeine Sonne. Der Adel aber und die Offiziere? Solch eine Flucht und Felonie, Herr Fürst, ist ohne Beispiel in der Weltgeschichte. Sie sind auf jegliche Bedingung mein. Nicht mir, den eigenen Augen mögt ihr glauben. Hier ist das Blatt. Hier ist's. Begreift ihr nun? Begreif's, wer's kann. Herr Fürst, ich lasse die Maske fallen. Ja, ich habe Vollmacht, alles abzuschließen. Es steht der Rheingraf nur 4 Tagemärsche von hier mit 15.000 Mann. Er wartet auf Order, nur zu ihrem Heer zu stoßen. Die Order stell ich aus, sobald wir einig. Was ist des Kanzlers Forderung? 12 Regimenter gilt es, schwedisch Volk. Mein Kopf muss dafür haften. Alles könnte zuletzt nur falsches Spiel. Herr Schwede! Muss demnach darauf bestehen, dass Herzog Friedland förmlich, unwiderruflich breche mit dem Kaiser, sonst ihm kein schwedisch Volk vertraut wird. Was ist die Forderung? Sagt's kurz und gut. Die spanischen Regimenter, die dem Kaiser ergeben, zu entwaffnen, Prag zu nehmen und diese Stadt, wie auch das Grenzschloss Eger, den Schweden einzuräumen. Viel gefordert. Prag! Sei es um Eger, aber Prag geht nicht. Ich leiste euch jede Sicherheit, die ihr vernünftigerweise von mir fordern möget. Prag aber, Böhmen kann ich selbst beschützen. Man zweifelt nicht daran. Es ist uns auch nicht ums Beschützen bloß. Wir wollen Menschen und Geld umsonst nicht aufgewendet haben. Wie billig. Und solang, bis wir entschädigt, bleibt Prag verpfändet. Traut ihr uns so wenig? Der Schwede muss sich vorsehen mit dem Deutschen. Man hat uns übers Ostmeer hergerufen. Gerettet haben wir vom Untergang das Reich. Mit unserem Blut des Glaubens Freiheit, die heilige Lehre des Evangeliums versiegelt. Aber jetzt schon fühlt man nicht mehr die Wohltat, nur die Last. Er blickt mit scheelem Aug die Fremdlinge im Reiche und schickte gern mit einer Handvoll Geld uns heim in unsere Wälder. Nein, wir haben um Judas Lohn und klingend Gold und Silber den König auf der Wahlstatt nicht gelassen. Wir wollen Bürger bleiben auf dem Boden, den unser König fallend sich erobert. Wohl wählte sich der Kanzler seinen Mann. Er hätte mir keinen Zehern schicken können. Wir sind euch eines Besseren, Gustav Wrangel. Von Prag nichts mehr. Hier endigt meine Vollmacht. Euch meine Hauptstadt räumen? Lieber trete ich zurück zu meinem Kaiser. Wenn's noch Zeit ist. Das steht bei mir. Noch jetzt. Zu jeder Stunde. Vielleicht vor wenigen Tagen noch. Heut nicht mehr. Seit der Cessin gefangen sitzt, nicht mehr. Herr Fürst, wir glauben, dass Sie es ehrlich meinen. Seit gestern sind wir das gewiss. Und nun dies Blatt uns für die Truppen bürgt, ist nichts, was dem Vertrauen noch im Wege stünde. Prag soll uns nicht entzweien. Mein Herr Kanzler begnügt sich mit der Altstadt. Euer Gnaden lässt er den Ratschin und die kleine Seite. Doch Eger muss vor allem sich uns öffnen, eh an Konjunktion zu denken ist. Euch also soll ich trauen, ihr nicht mir. Ich will den Vorschlag in Erwägung ziehen. In keine gar zu lange, muss ich bitten. Ins zweite Jahr schon schleicht die Unterhandlung. Erfolgt auch diesmal nichts. So will der Kanzler auf immer sie für abgebrochen halten. Ihr drängt mich sehr. Ein solcher Schritt will wohl bedacht sein. Ehe man überhaupt dran denkt, Herr Fürst. Durch rasche Tat nur kann er glücken. Lebt wohl. Ich warte auf Nachricht. Ist's richtig? Seid ihr einig? Ist der Schwede ging ganz zufrieden fort. Ja, seid ihr einig? Hört, noch ist nichts geschehen. Und wohlerwogen, ich will es lieber doch nicht tun. Wie, was ist das? Von dieser Schweden Gnade leben, der Übermütigen? Ich trüge es nicht. Kommst du als Flüchtling ihre Hilfe bettelnd? Du bringst ihnen mehr, als du empfängst. Was gibt's? Ich komme, meinen Glückwunsch abzulegen. Komme ich zu früh etwa? Ich will nicht hoffen. Wer ruft euch? Hier ist kein Geschäft für Räuber. Gebraucht dein Ansehen, Terzky, heiße ich ihn. Nun, woran liegt es, Terzky? Sprich. Der Herzog will nicht. Will nicht? Was er muss? An euch ist jetzt. Versucht's, denn ich bin fertig. Spricht man von Treue mir und von Gewissen. Wie? Da noch alles lag in weiter Ferne. Der Weg sich noch unendlich vor dir dehnte, da hattest du Entschluss und Mut. Und jetzt, da aus dem Traume Wahrheit werden will, da die Vollbringung nahe, der Erfolg versichert ist, da fängst du an zu zagen? Der Obrist Piccolomini... Soll warten. Ich kann ihn jetzt nicht sehen. Ein andermal. Nur um zwei Augenblicke bittet er. Habe ein dringendes Geschäft. Wer weiß, was er uns bringt. Ich will doch hören. Wohl mag ihm's dringend sein. Du kannst's erwarten. Was ist? Du sollst es nachher wissen. Jetzt denke dran, den Wrangel abzufertigen. So geh. Wenn eine Wahl noch wäre, noch ein milderer Ausweg sich fände. Verlangst du weiter nichts? Ein solcher Weg liegt nah vor dir. Schick diesen Wrangel fort. Vergiss die alten Hoffnungen. Wirf dein vergangenes Leben weg, entschließe dich, ein neues anzufangen. Reis hin nach Wien zum Kaiser stehenden Fußes, nimm eine volle Kasse mit. Erklär, du habst der Diener Treue nur erproben, den Schweden bloß zum Besten haben wollen. Auch damit ist zu spät. Man weiß zu viel. Er würde nur das Haupt zum Todesblocke tragen. Das fürchte ich nicht. Gesetzlich ihn zu richten fehlt an Beweisen. Willkür meiden sie. Man wird den Herzog ruhig lassen ziehen, die Truppen auf den Ungarnkönig schwören und alles wird in seiner Ordnung bleiben. An einem Morgen ist der Herzog fort. Auf seinen Schlössern wird er jagen, bauen, sich einen Hofstatt gründen, goldene Schlüssel austeilen, gastfrei große Tafel geben und kurz ein großer König sein im Kleinen. Und weil er klug sich zu bescheiden weiß, lässt man ihn scheinen, was er mag. Ist dann eben auch der neuen Menschen einer, die der Krieg emporgebracht, ein übernächtiges Geschöpf der Hofgunst, die mit gleichem Aufwand Freiherren und Fürsten macht. Zeig deinen Weg mir an aus diesem Drang, hilfreiche Mächt. Einen solchen zeigt mir, den ich vermag zu gehen. Wenn ich nicht wirke mehr, bin ich vernichtet. Doch ehe ich sinke in die Nichtigkeit, so klein aufhöre, der so groß begonnen. Ehe mich die Welt mit den Elenden verwechselt, die der Tag erschafft und stürzt. Ehe spreche Welt und Nachwelt meinen Namen mit Abscheu aus und Friedland sei die Losung für jede Fluchensbettetat. Was ist denn hier so wider die Natur? Ich kann's nicht finden, sage mir's. Oh, lass des Aberglaubens nächtliche Gespenster nicht deines hellen Geistes Meister werden. Du bist des Hochverrats verklagt. Ob mit, ob ohne Recht, ist jetzt so nicht die Frage. Du bist verloren, wenn du dich nicht schnell der Macht bedienst, die du besitzest. Einst war mir dieser Ferdinand so huldreich. Er liebte mich, er hielt mich wert. Ich stand der Nächste seinem Herzen. Welchen Fürsten hat er geehrt wie mich? Und so zu Ende. So treu bewahrst du jede kleine Gunst. Und für die Kränkung hast du kein Gedächtnis. Muss ich dich dran erinnern, wie man dir zu Regensburg die treuen Dienste lohnte? Du hattest jeden Stand im Reich beleidigt, ihn groß zu machen. Hattest du den Hass, den Fluch der ganzen Welt auf dich geladen. Da ließ er dich fallen, ließ dich fallen. Dich dem Bayern, dem Übermütigen, zum Opfer fallen. Sage nicht, dass die zurückgegebene Würde das erste schwere Unrecht ausgesöhnt. Nicht wahrlich, guter Wille stellte dich. Dich stellte das Gesetz der Herren Not an diesen Platz, den man dir gern verweigert. Nicht ihrem guten Willen, das ist wahr, noch seiner Neigung danke ich dieses Amt. Missbrauch ich's, so missbrauch ich kein Vertrauen. Vertrauen? Neigung? Man bedurfte deiner. Nicht du, der stets sich selber treu geblieben. Die haben Unrecht, die dich fürchteten und doch die Macht dir in die Hände gaben. Denn Recht hat jeder eigene Charakter, der übereinstimmt mit sich selbst. Es gibt kein anderes Unrecht als den Widerspruch. Warst du ein anderer? Als du vor 8 Jahren mit Feuer und Schwert durch Deutschlands Kreise zogst, die Geißel schwangest über alle Länder, Hohn sprachest allen Ordnungen des Reichs, der Stärke fürchterliches Recht nur übtest und jede Landeshoheit niedertrast, um deines Sultans Herrschaft auszubreiten, da war es Zeit, den stolzen Willen dir zu brechen, dich zur Ordnung zu verweisen. Doch wohl gefiel dem Kaiser, was ihm nützte. Und schweigend drückt er diesen Freveltaten sein kaiserliches Siegel auf. Was damals gerecht war, weil du's für ihn tatst, Ist heute auf einmal schändlich, weil es gegen ihn gerichtet ist? Ruft mir den Wrangel. Und es sollen gleich drei Boten satteln. Nun, gelobt sei Gott. Octavio, mir meldet Altringer aus Linz, er läge krank. Doch habe ich sichere Nachricht, dass er sich zu Frauenberg versteckt beim Grafen Gallas. Nimm beide fest und schick sie mir hierher. Du übernimmst die spanischen Regimenter, machst immer Anstalt und bist niemals fertig. Und treiben sie dich gegen mich zu ziehen, so sagst du ja und bleibst gefesselt stehen. Ich weiß, dass dir ein Dienst damit geschieht, in diesem Spiel dich müßig zu verhalten. Du rettest gern, solange du kannst, den Schein. Darum habe ich diese Rolle für dich ausgesucht. Du wirst mir durch dein Nichtstun dieses Mal am nützlichsten. Erklärt sich unterdessen das Glück für mich, so weißt du, was zu tun. Ah, Max. Mein General. Sogleich zu dir. Jetzt, Alter, geh. Du musst heute Nacht noch fort. Nimm meine eigenen Pferde. Diesen da behalte ich hier. Macht's mit dem Abschied kurz. Wir werden uns ja, denke ich, alle froh und glücklich wiedersehen. Max, wir sprechen uns noch. Mein General. Der bin ich nicht mehr, wenn du des Kaisers Offizier dich nennst. So bleibt's dabei. Du willst das Heer verlassen. Ich habe des Kaisers Dienst entsagt. Und willst das Heer verlassen? Vielmehr hoffe ich, mir's enger noch und fester zu verbinden. Ja, Max, nicht eher wollte ich dir's eröffnen, als bis des Handelns Stunde würde schlagen. Der Hof hat meinen Untergang beschlossen, darum bin ich willens, ihm zuvorzukommen. Wir werden mit den Schweden uns verbinden. Sehr wackere Leute sind's und gute Freunde. Ich hab dich überrascht. Antwort mir nicht. Ich will dir Zeit vergönnen, dich zu fassen. Mein General, du machst mich heute mündig. Denn bis auf diesen Tag war mir's erspart, den Weg mir selbst zu finden und die Richtung. Dir folgte ich unbedingt. Auf dich nur brauchte ich zu sehen und war des rechten Pfads gewiss. Zum ersten Male heute verweisest du mich an mich selbst. Und zwingst mich, eine Wahl zu treffen zwischen dir und meinem Herzen. Sanft wiegte dich bis heute dein Geschick. Du konntest ungeteilten Herzens immer handeln. So kannst nicht ferner bleiben. Feindlich scheiden die Wege sich. Mit Pflichten streiten Pflichten. Du musst Partei ergreifen in dem Krieg, der zwischen deinem Freund und deinem Kaiser sich jetzt entzündet. Krieg. Ist das der Name? Ist das ein guter Krieg, den du dem Kaiser bereitest mit des Kaisers eigenem Heer? Nein, wende nicht dein Angesicht zu mir. Es war mir immer eines Gottes Antlitz. Kann über mich die Macht nicht gleich verlieren. Die Sinne sind in deinen Banden noch. Als gleich die Seele blutend sich befreit. Max, hör mich an. Oh, tu es nicht, tu es nicht. Sieh, deine reinen edlen Züge wissen noch nichts von dieser unglückseligen Tat. Bloß deine Einbildung befleckte sie. Wirf ihn heraus, den schwarzen Fleck, den Feind. Ein böser Traum bloß ist es dann gewesen. Es mag die Menschheit solche Augenblicke haben. Doch siegen muss das glückliche Gefühl. Hier ist deine Wahl. Ich muss Gewalt ausüben oder leiden. So steht der Fall. Nichts anderes bleibt mir übrig. Was heißt denn? Behaupte dich auf deinem Posten. Gewaltsam. Widersetze dich dem Kaiser. Wenn es sein muss, treib's zur offenen Empörung. Nur zum Verräter werde nicht. Das Wort ist ausgesprochen. zum Verräter nicht. Schnell fertig ist die Jugend mit dem Wort, das schwer sich handhabt wie des Messers Schneide. Gleich heißt dir alles schändlich oder würdig, böse oder gut, leicht beieinander wohnen die Gedanken. Doch hart im Raume stoßen sich die Sachen. Wo eines Platz nimmt, muss das andere rücken. Wer nicht vertrieben sein will, muss vertreiben. Da herrscht der Streit und nur die Stärke siegt. Dem bösen Geist gehört die Erde, nicht dem Guten. Was die Göttlichen uns senden von oben, sind nur allgemeine Güter. Ihr Licht erfreut, doch macht es keinen reich. Den Edelstein, das allgeschätzte Gold, muss man den falschen Mächten abgewinnen, die unterm Tage schlimm geartet hausen. Oh, fürchte diese falschen Mächte. Es sind Lügengeister, die dich berückend in den Abgrund ziehen. Trau ihnen nicht, ich warne dich. Oh, kehr zurück zu deiner Pflicht. Gewiss, du kannst's. Schick mich nach Wien. Lass mich deinen Frieden machen mit dem Kaiser. Es ist zu spät. Du weißt nicht, was geschehen. Und wäre es zu spät, und wäre es auch so weit, dass ein Verbrechen nur vom Fall dich rettet, so falle. Falle würdig, wie du standst. Verliere das Kommando, geh vom Schauplatz. Du kannst mit Glanze, tu's mit Unschuld auch. Du hast für andere viel gelebt. Leb endlich einmal dir selber. Ich begleite dich. Mein Schicksal trenne ich nimmer von dem deinen. Es ist zu spät. Indem du deine Worte verlierst, ist schon ein Meilenzeiger nach dem anderen zurückgelegt von meinen Eilenden, die mein Gebot nach Prag und Eger tragen. Ergib dich drein. Wir handeln, wie wir müssen. So lass uns das Notwendige mit Würde, mit festem Schritte tun. Was tue ich Schlimmeres, als jener Cäsar tat, dessen Name noch bis heute das Höchste in der Welt benennet? Er führte wieder Rom die Legionen, die Rom ihm zur Beschützung anvertraut. Warf er das Schwert von sich, er war verloren, wie ich es wäre, wenn ich entwaffnete. Ich spüre was in mir von seinem Geist. Gib mir sein Glück. Das andere will ich tragen. Max Piccolomini verließ dich eben. Wo ist der Wrangel? Fort ist er. So eilig? Ist's wahr, dass du den Alten willst verschicken? Wie? Den Octavio? Wo denkst du hin? Er geht nach Frauenberg, die spanischen und welschen Regimenter anzuführen. Das wollte Gott nicht, dass du das vollbringst. Dem Falschen willst du Kriegsvolk anvertrauen. Ihn aus den Augen lassen, gerade jetzt. In diesem Augenblicke der Entscheidung. Das wirst du nicht tun. Nein, um alles nicht. Und warum soll ich ihm dies eine Mal nicht trauen? Da ist stets getan. Was ist geschehen, das ihn um meine gute Meinung brächte? Mein alt erprobtes Urteil von ihm ändern? Weiß wohl, ihr wart den beiden nie gewogen. Weil ich sie achte, liebe, euch und anderen vorziehe, sichtbarlich, wie sie's verdienen. Drum sind sie euch ein Dorn im Auge. Was geht euer Neid mich an? Mein Geschäft. Liebt oder hasst einander, wie ihr wollt. Ich lasse jedem seinen Sinn und Neigung. Weiß doch, was mir an jeder von euch gilt. Der Questenberger, als er hier gewesen hat, stets zusammen auch gesteckt mit ihm. Geschah mit meinem Wissen und Erlaubnis. Und das geheime Boten an ihn kommen vom Gallas. Ist gewiss. Das ist nicht wahr. Oh, du bist blind. Mit deinen sehenden Augen. Du wirst mir meinen Glauben nicht erschüttern, der auf die tiefste Wissenschaft sich baut. Lügt er, dann ist die ganze Sternkunst Lüge. Denn wisst, ich habe ein Pfand vom Schicksal selbst, dass er der Treueste ist von meinen Freunden. Hast du auch eins, dass jenes Pfand nicht lügt? Es gibt im Menschenleben Augenblicke, wo er dem Weltgeist näher ist als sonst und eine Frage frei hat an das Schicksal. Solcher Moment war es, als ich in der Nacht, die vor der Lützner Aktion vorherging, gedankenvoll an einen Baum gelehnt, hinaus sah in die Ebene. Mein ganzes Leben ging, Vergangenes und Künftiges, in diesem Augenblick an meinem inneren Gesicht vorüber. Und an des nächsten Morgens Schicksal knüpfte der ahnungsvollste Geist die fernste Zukunft. Da sagte ich also zu mir selbst, so vielen gebietest du, sie folgen deinen Sternen und setzen wie auf eine große Nummer ihr alles auf dein einzig Haupt und sind in deines Glückes Schiff mit dir gestiegen. Doch kommen wird der Tag, wo diese alle das Schicksal wieder auseinanderstreut. Nur wenige werden treu bei dir verharren. Den möchte ich wissen, der Treueste mir von allen ist. die dieses Lager einschließt. Gib mir ein Zeichen, Schicksal. Der soll es sein, der an dem nächsten Morgen mir zuerst entgegenkommt mit einem Liebeszeichen. Und dieses bei mir denkend schlief ich ein. Und mitten in die Schlacht ward ich geführt im Geist. Groß war der Drang. Mir tötete ein Schuss das Pferd. Ich sank und über mir hinweg gleichgültig setzten Ross und Reiter. Und keuchend lag ich wie ein Sterbender zertreten unter ihrer Hufeschlag. Da fasste plötzlich hilfreich mich ein Arm. Es war Octavius. Und schnell erwach ich. Tag war es und... Octavio stand vor mir. Mein Bruder, sprach er. Reite heute nicht in Schecken, wie du pflegst. Besteige lieber das sichere Tier, das ich dir ausgesucht. Tu's mir zulieb. Es warnte mich ein Traum. Und dieses Tieres Schnelligkeit entriss mich Banias verfolgenden Dragonern. Mein Vetter ritt den Schecken an den Tag. Und Ross und Reiter sah ich niemals wieder. Das war ein Zufall. Es gibt keinen Zufall. Und was uns Blindes ungefähr nur dünkt, gerade das steigt aus den tiefsten Quellen. Versiegelt habe ich's und verbrieft, dass er mein guter Engel ist. Und nun kein Wort mehr. Das ist mein Trost. Der Max bleibt uns als Geisel. Und der soll mir nicht lebend hier vom Platze. Seid ihr nicht wie die Weiber, die beständig zurück nur kommen auf ihr erstes Wort, wenn man Vernunft gesprochen stundenlang? Des Menschen Taten und Gedanken wisst sind nicht wie Meeres blind bewegte Wellen. Die innere Welt, sein Mikrokosmos, ist der tiefe Schacht, aus dem sie ewig quellen. Sie sind notwendig wie des Baumes Frucht. Sie kann der Zufall nicht verwandeln. Habe ich des Menschen Kern erst untersucht, so weiß ich auch sein Wollen und sein Handeln. Nach mir, Piccolomini. Ich solle kommen, möglichst unauffällig. Soll's losgehen? Will der Fürst was unternehmen? Mir dürft ihr trauen. Setzt mich auf die Probe. Nun gut, Graf Isolan. Das kann geschehen. Herr Bruder, ich bin nicht von denen, die mit Worten tapfer sind und kommt zur Tat, das weiter schimpflich suchen. Der Herzog hat als Freund an mir getan. Weiß Gott, so ist's. Ich bin ihm alles schuldig. Auf meine Treue kann er bauen. Es wird sich zeigen. Nehmt euch in Acht. Nicht alle denken so, es halten sich hier noch viele mit dem Hof und meinen, dass die Unterschrift von gestern, die abgestohlene, sie zu nichts verbinde. Das freut mich. Freut euch. Dass der Kaiser noch so gute Freunde hat und wackere Diener. Spaßt nicht. Es sind nicht eben schlechte Männer. Gewiss nicht. Gott verhüte, dass ich spaße. Sehr ernstlich freut es mich, die gute Sache so stark zu sehen. Was? Teufel, wie ist das? Seid ihr denn nicht... Warum bin ich denn hier? Euch zu erklären, rund und nett, ob ihr ein Freund wollt heißen oder Feind des Kaisers. Darüber werde ich dem Erklärung geben, dem es zukommt, diese Frage an mich zu tun. Ob mir das zukommt, mag dies Blatt euch lehren. Wie? Was, das ist des Kaisers Hand und Siegel. Als werden sämtliche Hauptleute unserer Armee der Ordre unseres lieben, treuen des Generalleutnant Piccolomini wie unserer eigenen... Ja, so, ja, ja. Ich mache euch meinen Glückwunsch, Generalleutnant. Ihr unterwerft euch dem Befehl. Ich, aber ihr überrascht mich auch so schnell... Man wird mir doch Bedenkzeit, hoffe ich. 2 Minuten. Mein Gott, der Fall ist aber... Klar und einfach. Ihr sollt erklären, ob ihr euren Herrn verraten wollet oder treu ihm dienen. Mein Gott, Verrat! Wer spricht denn von Verrat? Das ist der Fall. Der Fürst ist ein Verräter, will die Armee dem Feind hinüberführen. Erklärt euch kurz und gut. Wollt ihr dem Kaiser abschwören? Euch dem Feind verkaufen? Wollt ihr? Mein Gott, wo denkt ihr hin? Ich des Kaisers Majestät abschwören? Sagt ich so? Wann hätte ich das gesagt? Noch habt ihr es nicht gesagt. Noch nicht. Ich warte drauf, ob ihr es werdet sagen. Seht ihr, das ist mir eben lieb, dass ihr mir selbst bezeugt. Ich habe sowas nicht gesagt. Ihr sagt euch also von dem Fürsten los. Spinnt der Verrat, Verrat trennt alle Bande. Und seid entschlossen, gegen ihn zu fechten. Er tat mir Gutes. Doch wenn er ein Schelm ist, verdamm ihn Gott. Die Rechnung ist zerrissen. Mich freut's, dass ihr im Guten euch gefügt. Heute Nacht in aller Stille brecht ihr auf mit allen leichten Truppen. Es muss scheinen, als käme die Ordre von dem Herzog selbst. Zu Frauenberg ist der Versammlungsplatz. Dort gibt euch Gallas weitere Befehle. Es soll geschehen. Gedenkt mir aber auch beim Kaiser, wie bereit ihr mich gefunden. Ich werde es rühmen. Und nun geht. Was gibt's noch? Vergebt mir auch mein barsches Wesen, Alter. Mein Gott, wie konnte ich ahnen, welch große Person ich vor mir hatte? Lass das gut sein. Ich bin ein lustiger alter Knab. Und wer mir auch ein rasches Wörtlein so über den Hof entschlüpft, bisweilen in der Lust des Weins. Ihr wisst ja, bös war's nicht gemeint. Macht euch darüber keine Sorge. Das gelang. Glück sei uns auch so günstig bei den anderen. Als nächsten Obrist Butler. Ich bitte, Obrist Butler. Ich bin zu eurer Ordre, Generalleutnant. Seid mir als werter Gast und Freund willkommen. Zu große Ehr für mich. Ihr habt die Neigung nicht erwidert, womit ich gestern euch entgegenkam. Es war mir ernst um euch. Denn eine Zeit ist jetzt, wo sich die Guten eng verbinden sollten. Ihr kamt durch Frauenberg? Hat euch Graf Gallas nichts anvertraut? Sagt mir's. Er ist mein Freund. Er hat verlorene Worte nur gesprochen. Das höre ich ungern. Denn sein Rat war gut. Und einen gleichen hätte ich euch zu geben. Spart euch die Mühe, mir die Verlegenheit so schlecht die gute Meinung zu verdienen. Die Zeit ist teuer, lasst uns offen reden. Ihr wisst, wie hier die Sachen stehen. Der Herzog sinnt auf Verrat. Ich kann euch mehr noch sagen. Er hat ihn schon vollführt. Geschlossen ist das Bündnis mit dem Feind vor wenigen Stunden. Nach Prag und Eger reiten schon die Boten und morgen will er zu dem Feind uns führen. Doch er betrügt sich. Denn die Klugheit wacht. Noch treue Freunde leben hier dem Kaiser und mächtig steht ihr unsichtbarer Bund. Dies Manifest erklärt ihn in die Acht und alle Gutgesinnten ruft es auf, sich unter meiner Führung zu versammeln. Nun wählt, ob ihr mit uns die gute Sache, mit ihm der Bösen böses Los wollt teilen. Sein Los ist meines. Ist das euer letzter Entschluss? Er ist's. Bedenkt euch, Obrist Butler, noch habt ihr Zeit. Wählt eine bessere Partei. Ihr habt die gute nicht ergriffen. Befehlt ihr sonst noch etwas, Generalleutnant? Seht eure weißen Haare. Nehmt's zurück. Lebt wohl. Was? Diesen guten, tapfern Degen. Wollt ihr in solchem Streite ziehen? Wollt in Fluch den Dank verwandeln, den ihr euch durch 40-jährige Treue verdient um Österreich? Dank vom Haus Österreich. Butler? Was beliebt? Wie war es mit dem Grafen? Grafen? Was? Dem Grafentitel, meine ich. Toten Teufel! Ihr suchtet darum nach, man wies euch ab. Nicht ungestraft sollt ihr mich höhnen. Zieht! Steckt ein. Sagt ruhig, wie es damit ging. Ich will Genugtuung nachher euch nicht verweigern. Mag alle Welt doch um die Schwachheit wissen, die ich mir selber nie verzeihen kann. Ja, Generalleutnant, ich besitze Ehrgeiz. Verachtung habe ich nie ertragen können. Es tat mir weh, dass Geburt und Titel bei der Armee mehr galten als Verdienst. Nicht schlechter wollte ich sein als meinesgleichen. So ließ ich mich in unglückseliger Stunde zu jedem Schöpfer leiten. Es war Torheit. Doch nicht verdiente ich sie, so hart zu büßen. Versagen konnte man's. Warum die Weigerung mit dieser kränkenden Verachtung schärfen? Ihr müsst verleumdet sein. Vermutet ihr den Feind, der euch den schlimmen Dienst geleistet? Sei es, wer es will, ein neidischer Schurke, der meine selbstverdiente Würde kränkt. Sagt, billigte der Herzog jenen Schritt? Er trieb mich dazu an, verwendete sich selbst für mich mit edler Freundeswärme. So? Wisst ihr das gewiss? Ich las den Brief. Ich auch. Doch anders lautete sein Inhalt. Durch Zufall bin ich im Besitz des Briefs, kann euch durch eigenen Anblick überführen. Hier. Oh. Was ist das? Ich fürchte, Obrist Butler, man hat mit euch ein schändlich Spiel getrieben. Der Herzog, sagt ihr, trieb euch zu dem Schritt? In diesem Briefe spricht er mit Verachtung von euch, rät dem Minister, euren Dünkel, wie er ihn nennt, zu züchtigen. Kein Feind verfolgt euch. Niemand will euch übel. Dem Herzog schreibt allein die Kränkung zu, die ihr empfangen. Deutlich ist die Absicht. Losreißen wollt ihr euch von eurem Kaiser. Zum blinden Werkzeug wollt ihr euch, zum Mittel verworfener Zwecke euch verächtlich brauchen. Er hat's erreicht. Zu gut nur glückt es ihm, euch wegzulocken von dem guten Pfade, auf dem ihr 40 Jahre seid gewandert. Kann mir des Kaisers Majestät verzeihen? Was wollt ihr? Fasst euch. Nehmt meinen Degen. Wozu? Besinnt euch. Nehmt hin. Nicht wert mehr bin ich dieses Degens. Empfangt ihn neu zurück aus meiner Hand und führt ihn stets mit Ehre für das Recht. Folgt mir nach Frauenberg, wo alle treuen Valgallas sich und Altringer versammeln. Viel andere brachte ich noch zu ihrer Pflicht zurück. Heute Nacht entfliehen sie aus Pilsen. Graf Piccolomini, darf euch der Mann von Ehre sprechen, der die Treue brach? Der darf es, der so Ernstliches bereut. So lasst mich hier auf Ehrenwort. Was sind ihr? Mit meinem Regimente lasst mich bleiben. Ich darf euch trauen. Doch sagt mir, was ihr brütet. Die Tat wird's lehren. Fragt mich jetzt nicht weiter. Traut mir, ihr könnt's. Bei Gott, ihr überlasset ihn seinem guten Engel nicht. Lebt wohl. Was gibt's? Ein Unbekannter brachte diesen Brief und ging gleich wieder. Des Fürsten Pferde stehen auch schon um. Es ist gut. Macht, dass ihr fortkommt. Euer treuer Isolan. Ach, lege diese Stadt erst hinter mir. Fort, fort. Hier ist nicht länger Sicherheit für mich. Wo aber bleibt mein Sohn? Max? Max? Ich reise ab, mein Sohn. Mein Sohn, leb wohl. Leb wohl. Du folgst mir doch bald nach. Ich dir? Dein Weg ist krumm. Er ist der meine nicht. Oh, wärst du wahr gewesen. Und gerade. Nie kam es dahin. Alles stünde anders. Er hätte nicht das Schreckliche getan. Die Guten hätten Kraft bei ihm gehalten. Nicht in der schlechten Garn wäre er gefallen. Warum so heimlich, hinterlistig, lauernd, gleich einem Dieb und Diebeshelfer schleichen? Vater, ich kann dich nicht entschuldigen. Ich kann's nicht. Der Herzog hat mich hintergangen. Schrecklich. Du aber hast viel besser nicht gehandelt. Mein Sohn, ach, ich verzeihe deinem Schmerz. Wär's möglich, Vater? Vater, hättest du's mit Vorbedacht bis dahin treiben wollen? Du steigst durch seinen Fall. Octavio, das will mir nicht gefallen. Gott im Himmel. Weh mir, ich habe die Natur verändert. Wie kommt der Argwohn in die freie Seele? Vertrauen, Glaube, Hoffnung ist dahin, denn alles log mir, was ich hochgeachtet. Nein. Nein. Nicht alles. Sie ja, lebt mir noch. Max, folg mir lieber gleich, das ist doch besser. Was? Ich Abschied noch von ihr genommen? Den letzten? Nimmermehr. Erspare dir die Qual der Trennung, der notwendigen. Komm mit mir. Komm, mein Sohn. Nein, so wahr Gott lebt. Und willst du mir das Einzige noch rauben, was mir mein Unglück übrig ließ? Ihr Mitleid. Muss grausam auch das Grausame geschehen. Das Unabänderliche soll ich noch unedel tun? Mit heimlich feiger Flucht wie ein Unwürdiger mich von ihr stehlen? Sie soll mein Leiden sehen. Meinen Schmerz. Sie wird von grässlich wütender Verzweiflung die Seele retten, diesen Schmerz des Todes mit sanften Trostesworten klagend lösen. Du reißest dich nicht los, vermagst es nicht. O komm, mein Sohn, und rette deine Tugend. Verschwende deine Worte nicht vergebens. Dem Herzen folge ich, denn ich darf ihm trauen. Max, Max, wenn das Entsetzliche mich trifft, wenn du, mein Sohn, mein eigenes Blut, ich darf's nicht denken, dich dem Schändlichen verkaufst, dies Brandmal aufdrückst unseres Hauses Adel, dann soll die Welt das Schauderhafte sehen, und von des Vaters Blute triefe soll des Sohnes Stahl im grässlichen Gefechte. Oh, hättest du vom Menschen besser stets gedacht, du hättest besser auch gehandelt. Fluch wird gar arg wohnen. Unglückseliger Zweifel. Und traue ich deinem Herzen auch? Wird's immer in deiner Macht auch stehen, ihm zu folgen? Du hast des Herzens Stimme nicht bezwungen. So wenig wird der Herzog es vermögen. O Max, ich sehe dich niemals wiederkehren. Unwürdig deiner wirst du nie mich sehen. Ich gehe nach Frauenberg. Die Pappenheimer lasse ich dir hier. Auch Lothringen, Toskana und Tiefenbach bleibt da, dich zu bedecken. Sie lieben dich und sind dem Eide treu und werden lieber tapfer streitend fallen, als von dem Führer weichen und der Ehre. Verlass dich drauf. Ich lasse fechtend hier das Leben oder führe sie aus Pilsen. Mein Sohn, leb wohl. Leb wohl. Wie? Keinen Blick der Liebe? Keinen Händedruck zum Abschied? Es ist ein blutiger Krieg, in den wir gehen. Und ungewiss verhüllt ist der Erfolg. So pflegten wir uns vormals nicht zu trennen. Ist es denn wahr? Ich habe keinen Sohn mehr. Ihr habt mich nichts zu fragen, Thekla. Gar nichts? Schon lange warte ich auf ein Wort von euch. Könnt ihr es ertragen, in so langer Zeit nicht einmal seinen Namen auszusprechen? Gesteht mir, Nichte, habt ihr ihn gesehen? Ich habe ihn heute und gestern nicht gesehen. Auch nichts von ihm gehört. Verbergt mir nichts. Kein Wort. Und könnt so ruhig sein. Es gefällt mir nicht, dass er sich gerade jetzt so still verhält. Gerade jetzt? Nachdem er alles weiß. Jetzt so wär's die Zeit, sich zu erklären. Sprecht deutlicher, wenn ich's verstehen soll. Ihr seid kein Kind mehr, Thekla. Euer Herz ist mündig, denn ihr liebt und kühner Mut ist bei der Liebe. Den habt ihr bewiesen. Ihr artet mehr nach eures Vaters Geist als nach der Mutter ihrem. Darum könnt ihr hören, was sie nicht fähig ist zu tragen. Ich bitte euch, ende diese Vorbereitung, sei es was es sei, heraus damit. Es kann mich mehr nicht ängstigen als dieser Eingang. Was habt ihr mir zu sagen? Fasst es kurz. Ihr müsst nur nicht erschrecken. Nennt's, ich bitte euch. Es steht bei euch, dem Vater einen großen Dienst zu leisten. Bei mir stünde das, was kann... Max Piccolomini liebt euch. Ihr könnt ihn unauflöslich an den Vater binden. Braucht's dazu meine? Ist er es nicht schon? Er war's. Und warum soll das nicht mehr sein? Nicht immer bleiben? Auch am Kaiser hängt er. Nicht mehr als Pflicht und Ehre von ihm fordern. Von seiner Liebe fordert man Beweise und nicht von seiner Ehre, Pflicht und Ehre. Das sind vieldeutig doppelsinnige Namen. Ihr sollt sie ihm auslegen, seine Liebe soll seine Ehre ihm erklären. Wie? Ihr wollt mich nicht erraten, nun so hört. Der Vater ist vom Kaiser abgefallen. Steht im Begriff, sich zu dem Feind zu schlagen mitsamt dem ganzen Heer. Oh, meine Mutter. Es braucht ein großes Beispiel, die Armee ihm nachzuziehen. Die Piccolomini stehen bei dem Heer in Ansehen. Sie beherrschen die Meinung und entscheidend ist ihr Vorgang. Des Vaters sind wir sicher durch den Sohn. Ihr habt jetzt viel in eurer Hand. Oh, meine ahnungsvolle Seele. Jetzt ist sie da, die kalte Schreckenshand, die mein fröhlich Hoffen schaudernd greift. Doch warum denke ich jetzt zuerst an mich? Oh, meine Mutter, meine Mutter! Fasst euch! Brecht nicht in eitle Klagen aus. Erhaltet dem Vater einen Freund, euch den Geliebten. So kann noch alles gut und glücklich werden. Gut werden, was? Wir sind getrennt auf immer. Ach, davon ist nun gar nicht mehr die Rede. Er lässt euch nicht, er kann nicht von euch lassen. Der Unglückliche. Wenn er euch wirklich liebt, wird sein Entschluss geschwind gefasst sein. Sein Entschluss wird bald gefasst sein, daran zweifelt nicht. Entschluss? Ist hier noch ein Entschluss? Fasst euch, ich höre die Mutter. Schwester, wer war hier? Ich hörte lebhaft reden. Es war niemand. Ich bin so schreckhaft. Jedes Rauschen kündigt mir den Fußtritt eines Unglücksboten an. Könnt ihr mir sagen, Schwester, wie es steht? Wird er dem Kaiser seinen Willen tun? Dem Kardinal die Reiter senden? Sprecht, hat er den Questenberg mit einer guten Antwort entlassen? Nein, das hat er nicht. Oh, dann ist's aus. Ich sehe das Ärgste kommen. Sie werden ihn absetzen. Es wird alles wieder so werden wie zu Regensburg. So wird's nicht werden. Diesmal nicht. Dafür seid ruhig. Oh, lassen Sie uns fliehen, liebe Mutter, schnell. Schnell, hier ist kein Aufenthalt für uns. Jedwede nächste Stunde brütet irgendein neues, ungeheures Schreckbild aus. Oh, der unbeugsam, unbezähmte Mann. Was hab ich nicht getragen und gelitten in dieser Ehe unglücksvollem Bund? Denn seit dem Unglückstag zu Regensburg, der ihn von seiner Höhe herunterstürzte, ist ein unsteter, ungeselliger Geist argwöhnisch finster über ihn gekommen. Ihm floh die Ruhe, und dem alten Glück der eigenen Kraft nicht fröhlich mehr vertrauend, wandte er sein Herz den dunklen Künsten zu, die keinen, der sie pflegte, noch beglückt. Ihr seht's mit euren Augen. Aber ist das ein Gespräch, womit wir ihn erwarten? Er wird bald hier sein, wisst ihr. Soll er Sie in diesen Zustand finden? Tante, wollt ihr mich entschuldigen? Wohin der Vater kommt? Ich kann ihn jetzt nicht sehen. Er wird euch aber vermissen, nach euch fragen. Ihr müsst bleiben, da kommt er schon, mit Illo. Es ist noch still im Lager? Alles still. In wenig Stunden kann die Nachricht da sein aus Prag, dass diese Hauptstadt unser ist. Dann können wir die Maske von uns werfen, den hiesigen Truppen den getanen Schritt zugleich mit dem Erfolg zu wissen tun. Der Butler, sagst du, hat sich nun erklärt? Aus freiem Trieb, unaufgefordert kam er, sich selbst sein Regiment hier anzubieten. So habe ich diesem würdig braven Mann, dem Butler, stilles Unrecht abzubitten. Denn ein Gefühl, dass ich nicht Meister bin, Furcht möchte ich's nicht gern nennen, überschleicht in seiner Nähe schaudernd mir die Sinne und hemmt der Liebe freudige Bewegung. Und dieser Redliche, vor dem der Geist mich warnt, reicht mir das erste Pfand des Glücks. Und sein geachtet Beispiel, zweifle nicht. Wird dir die Besten in dem Heer gewinnen. Jetzt geh und schick mir gleich den Isolanier her. Ich habe ihn mir noch jüngst verpflichtet. Mit ihm will ich den Anfang machen. Geh. Sieh da, die Mutter mit der lieben Tochter. Wir wollen einmal von Geschäften ruhen. Kommt, mich verlangt eine heitere Stunde im Kreis der Meinen zu verleben. Wir waren lang nicht so beisammen, Bruder. Weiß ich's? Noch nicht. Komm her, mein Mädchen. Setz dich zu mir. Es ist ein guter Geist auf deine Lippen. Die Mutter hat mir deine Fertigkeit gepriesen. Es soll eine zarte Stimme des Wohllauts in dir wohnen, die die Seele bezaubert. Eine solche Stimme brauche ich jetzt, den bösen Dämon zu vertreiben, der um mein Haupt die schwarzen Flügel schlägt. Wo hast du deine Zither, Thekla? Komm, lass deinen Vater eine Probe hören von deiner Kunst. Oh, meine Mutter, Gott! Wie, was ist das, Nichte? Verschont mich. Singen jetzt in dieser Angst der schwerbeladenen Seele. Vor ihm singen, denn meine Mutter stürzt ins Grab. Wie, Thekla, Launen? Soll dein gütiger Vater vergeblich einen Wunsch geäußert haben? Hier ist die Zither. Oh, mein Gott! Wie kann ich? Mein Kind? Oh, sie ist krank. Was ist dem Mädchen? Pflegt sie so zu sein? Nun, weil sie es denn selbst verrät, so will auch ich nicht länger schweigen. Wie? Sie liebt ihn. Liebt? Wen? Den Piccolomini liebt sie. Hast du es nicht bemerkt? Die Schwester auch nicht? Oh, war es dies, was ihr das Herz beklemmte? Gott segne dich, mein Kind. Du darfst dich deiner Wahl nicht schämen. Weiß er's? Er hofft, sie zu besitzen. Hofft, sie zu besitzen? Ist der Junge toll? Nun mag sie es selber hören. Die Friedländerin denkt er davon zu tragen? Der Einfall gefällt mir. Die Gedanken stehen ihm nicht niedrig. Weil du so viele Gunst ihm stets bezeigt, so... Will er mich auch endlich noch beerben? Nun ja, ich liebe ihn, all den Wert. Was aber hat das mit meiner Tochter Hand zu schaffen? Sind es die Töchter? Sind es die einzigen Kinder? Womit man seine Gunst bezeigt? Sein adeliger Sinn und seine Sitten? Erwerben ihm mein Herz, nicht meine Tochter. Sein Stand und seine Ahnen? Ahnen, was? Er ist ein Untertan. Und meinen Eidam will ich mir auf Europens Thronen suchen. Oh, lieber Herzog, streben wir nicht allzu hoch hinauf, dass wir zu tief nicht fallen mögen. Ließ ich mir so viel kosten, in die Höhe zu kommen, über die gemeinen Häupter der Menschen wegzuragen, um zuletzt die große Lebensrolle mit gemeiner Verwandtschaft zu beschließen? Hab ich darum? Sie ist das Einzige, was von mir nachbleibt, werden. Eine Krone will ich sehen auf ihrem Haupte. Oder will nicht leben. Oh, mein Gemahl, Sie bauen immer. Bauen bis in die Wolken. Bauen fort und fort. Und denken nicht daran, dass der schmale Grund das schwindelnd schwanke Werk nicht tragen kann. Terzky, wo kommst du her? Was ist in welches Bild des Schreckens? Hast du da ein Gespenst gesehen? Ist dein Befehl, dass die Kroaten reiten? Ich weiß wohl nichts. Wir sind verraten. Was? Sie sind davon. Heute Nacht. Die Jäger auch. Leer stehen alle Dörfer in der Runde. Wieso lang? Den hast du ja verschickt. Ich? Nicht? Du hast ihn nicht verschickt? Auch nicht den Deodat? Sie sind verschwunden, beide. Verzeiht, dass ich so ungemeldet komme. Elo. Hat dir der Terzky... Alles weiß der Fürst. Auch das Maradas, Esterhazy, Götz, Colalto, Kaunitz dich verlassen. Teufel! Still. Terzky, mein Gott, was gibt's? Was ist geschehen? Nichts, lass uns gehen. Nichts, sehe ich nicht, dass alles Lebensblut aus euren geisterbleichen Wangen wich, dass selbst der Bruder Fassung nur erkünstelt. Ein Adjutant fragt nach dem Grafen Terzky. Hör, was er bringt. Das konnte nicht so heimlich geschehen ohne Meuterei. Wer hat die Wache an den Toren? Tiefenbach. Lass Tiefenbach ablösen, unverzüglich, und Terzky ist Grenadier aufziehen. Komm! Lass ihn nicht von dir, Schwester, halt ihn auf, es ist ein Unglück. Oh Gott, was ist's? Komm mit! Bleib hier, von diesem Fenster muss man sehen. Geht, Schwester. Nimmermehr. Ich will's! Therese. Komm, Schwester, weil er es befiehlt. Was gibt's denn? Es ist ein Rennen und Zusammenlaufen bei allen Truppen. Niemand weiß die Ursache. Geheimnisvoll mit einer finsteren Stille stellt jedes Chor sich unter seine Fahnen. Die Tiefenbacher machen böse Mienen, nur die Wallonen stehen abgesondert in ihrem Lager. Lassen niemand zu und halten sich gesetzt, so wie sie pflegen. Zeigt Piccolomini sich unter ihnen. Man sucht ihn, er ist nirgends anzutreffen. Was überbrachte denn der Adjutant? Ihn schickt meine Regimenter ab, sie schwören nochmals Treue. Die erwarten voll Kriegeslust den Aufruf zum Gefechte. Ja, aber kam der Lärm in das Lager? Sollte ja dem Heer verschwiegen bleiben, bis sich zu Prag das Glück für uns entschieden. Oh, hast du mir geglaubt? Noch gestern Abend beschwuren wir dich, den Octavio, den Schleicher aus den Toren nicht zu lassen. Du gabst die Pferde selber ihm zur Flucht. Das alte Lied, einmal für allemal nichts mehr von diesem törichten Verdacht. Dem Isolane hast du auch getraut und war der Erste doch, der dich verließ. Und so sind alle, einer wieder andere. Verrat und Meuterei! Was nun wieder? Die Tiefenbacher, als ich die Order gab, sie abzulösen. Pflicht war gestern Schelmen. Und? Was denn? Sie verweigern den Gehorsam. Also lass sie niederschießen, Ogiborda. Gelassen? Welche Ursache geben Sie? Kein anderer sonst habe denn zu befehlen als Generalleutnant Piccolomini. Was ist das? So habe ich es hinterlassen und eigenhändig vorgezeigt vom Kaiser. Vom Kaiser? Hörst du's, Fürst? Auf seinen Antrieb sind gestern auch die Obersten entwichen. Hörst du's? Auch noch 6 andere Generale werden vermisst, die er berät hat, ihm zu folgen. Das habe alles schon seit lange schriftlich bei sich gehabt vom Kaiser. Und jüngst erst abgeredet mit dem Questenberger. Oh, hättest du mir doch geglaubt. Da siehst du's, wie die Sterne dir gelogen. Die Sterne lügen nicht. Das aber ist geschehen. Wieder Sternenlauf und Schicksal. Die Kunst ist redlich, doch dies falsche Herz bringt Lug und Trug in den wahrhaftigen Himmel. Nur auf der Wahrheit ruht die Wahrsagung. Wo die Natur aus ihren Grenzen wanket, da irret alle Wissenschaft. War es ein Aberglaube, menschliche Gestalt durch keinen solchen Argwohn zu entbehren? Oh, nimmer schäme ich dieser Schwachheit mich. Religion ist in der Tiere Trieb, es dringt der Wilde selbst nicht mit dem Opfer, dem mir das Schwert will, in den Busen stoßen. Das war kein Heldenstück, Octavio. Nicht deine Klugheit siegt über meine. Ein falsches Herz hat über mein gerades den schändlichen Triumph davongetragen. Dein Schild fing deinen Mordstreich auf. Du führtest ihn ruchlos auf die unbeschützte Brust. Ein Kind nur bin ich gegen solche Waffen. Usida, Butler, das ist noch ein Freund. Mein General, ich komme... Weißt du schon? Der Alte hat dem Kaiser mich verraten. Was sagst du? 30 Jahre haben wir zusammen ausgelebt und ausgehalten. In einem Feldbett haben wir geschlafen, aus einem Glas getrunken, einen Bissen geteilt. Und in dem Augenblick, da liebevoll vertrauend meine Brust an seiner schlägt, da sieht er sich den Vorteil, sticht das Messer mir listig lauernd langsam in das Herz. Vergesst den Falschen. Sagt, was wollt ihr tun? Wohl. Wohlgesprochen. Fahre hin. Ich bin noch immer reich an Freunden. Bin ich nicht? Nichts mehr von ihm. Jetzt gilt der schnellen Rat. Der Reitende, den mir Graf Kinski schickt aus Prag, kann jeden Augenblick erscheinen. Was er auch bringen mag, er darf den Meutern nicht in die Hände fallen. Drum geschwind, schickt einen sicheren Boten ihm entgegen, der auf geheimem Weg ihn zu mir führt. Mein Feldherr, wen erwartet ihr? Den Eilenden, der mir die Nachricht bringt, wie es mit Prag gelungen. Was ist euch? So wisst ihr es nicht? Was? Jener Bote? Nun? Ist herein. Ist herein? Mein Bote? Seit mehreren Stunden. Und ich weiß es nicht? Die Wache fing ihn auf. Verdammt! Sein Brief ist aufgebrochen... Läuft durchs ganze Lager. Ihr wisst, was er enthält? Befragt mich nicht. Oh, weh uns, Illo. Alles stürzt zusammen. Verhehlt mir nichts. Ich kann das Schlimmste hören. Prag ist verloren? Es ist verloren. Alle Regimenter zu Budweis, Tabor, Braunau, Königingrätz, zu Brünn und Znaim haben euch verlassen. Dem Kaiser neu gehuldiget. Ihr selbst mit Kinski, Terzky, Illo seid geächtet. Du hast es erreicht, Octavio. Fast bin ich jetzt so verlassen wieder, als ich einst vom Regensburger Fürstentage ging. Da hatte ich nichts mehr als mich selbst. Doch was ein Mann kann wert sein, habt ihr schon erfahren. Schon einmal galt ich euch statt eines Heers, ich Einzelner. Dahingeschmolzen vor der schwedischen Stärke waren eure Heere. Am Lech sank Tilly, euer letzter Hort. Ins Bayerland wie ein geschwollener Strom ergoss sich dieser Gustav. Und zu Wien in seiner Hofburg zitterte der Kaiser. Soldaten waren teuer, denn die Menge geht nach dem Glück. Da wandte man die Augen auf mich, den Helfer in der Not. Es beugte sich der Stolz des Kaisers vor dem Schwergekränkten. Ich sollte aufstehen mit dem Schöpfungswort und in die hohlen Läger Menschen sammeln. Ich tat's. Die Trommel ward gerührt. Mein Name ging wie ein Kriegsgott durch die Welt. Der Pflug, die Werkstatt wird verlassen. Alles wimmelt der altbekannten Hoffnungsfahne zu. Noch fühle ich mich denselben, der ich war. Es ist der Geist, der sich den Körper baut. Und Friedland wird sein Lager um sich füllen. Führt eure Tausende mir kühn entgegen. Gewohnt wohl sind sie, unter mir zu siegen, nicht gegen mich. Wenn Haupt und Glieder sich trennen, da wird sich zeigen, wo die Seele wohnte. Mut, Freunde, Mut, wir sind noch nicht zu Boden. 5 Regimenter Terzky sind unser und Butlers wackere Scharen. Morgen stößt ein Heer zu uns von 16.000 Schweden. Nicht mächtiger war ich, als ich vor 9 Jahren auszog, dem Kaiser Deutschland zu erobern. 10 Kürassiere von Pappenheim verlangen dich im Namen des Regiments zu sprechen. Lass sie kommen. Davon erwarte ich etwas. Gebet 8, sie zweifeln noch und sind noch zu gewinnen. Halt! Ich kenne dich wohl. Du bist aus Brügg in Flandern. Dein Name ist Merci. Heinrich Merci heiße ich. Du wurdest abgeschnitten auf dem Marsch, von Hessischen umringt und schlugst dich durch mit 180 Mann durch ihre 1000. So ist's, mein General. Du warst darunter, als ich die Freiwilligen herausließ, treten auf dem Altenberg, die schwedische Batterien wegzunehmen. So ist's, mein Feldherr. Ich vergesse keinen, mit dem ich einmal Worte abgewechselt. Bringt eure Sache vor. Ein kaiserlicher Brief kam uns zu Handen, der uns befiehlt, die Pflicht dir aufzukünden, weil du ein Feind und Landsverräter seist. Was habt ihr darauf beschlossen? Unsere Kameraden zu Prag und Olmütz haben schon gehorcht. Die Tiefenbacher folgten ihrem Beispiel. Wir aber glauben's nicht, dass du ein Feind und Landsverräter bist. Wir halten's bloß für Lug und Trug und spanische Erfindung. Du selber sollst uns sagen, was du vorhast. Denn du bist immer wahr mit uns gewesen. Daran erkenne ich meine Pappenheimer. Und dies entbietet dir dein Regiment. Ist's deine Absicht bloß, dies Kriegeszepter, das dir gebührt, in deinen Händen zu bewahren? Österreichs rechtschaffener Feldhauptmann zu sein? So wollen wir dir beistehen und dich schützen bei deinem guten Rechte gegen jeden. Denn das ist unsere Reiterpflicht, dass wir umkommen lieber, als dich sinken lassen. Wenn's aber so ist, wie des Kaisers Brief besagt, wenn's wahr ist, dass du uns zum Feind treuloserweise willst hinüberführen, was Gott verhüte. Ja, so wollen wir dich auch verlassen und dem Brief gehorchen. Hört, Kinder, ich weiß, dass ihr verständig seid, selbst prüft und denkt und nicht der Heere folgt. Drum habe ich euch, ihr wisst, auch ehrenvoll stets unterschieden in der Heereswoge. Habe euch als freie Männer stets behandelt, der eigenen Stimme Recht euch zugestanden. Ja, würdig hast du stets mit uns verfahren. Sprich nur ein Wort. Dein Wort soll uns genügen, dass es Verrat nicht sei, worauf du sinnst, dass du das Heer zum Feind nicht wollest führen. Mich verrät man, aufgeopfert hat mich der Kaiser meinen Feinden. Fallen muss ich, wenn meine braven Truppen mich nicht retten. Euch will ich mich vertrauen. Euer Herz sei meine Festung. Seht, auf diese Brust zielt man, nach diesem greisen Haupt. Das ist spanische Dankbarkeit. Das haben wir für jene Mordschlacht auf Lützens Ebenen. Drum machten wir die eisbedeckte Erde, den harten Stein zu unserem Pfühl. Ein ruheloser Marsch war unser Leben. Und wie des Windes Sausen heimatlos durchstürmten wir die kriegbewegte Erde. Ihr werdet dieses Kampfesende nimmer erblicken. Dieser Krieg verschlingt uns alle. Österreich will keinen Frieden. Darum eben, weil ich den Frieden suche, muss ich fallen. Was kümmert's Österreich, ob der lange Krieg die Heere aufreibt und die Welt verwüstet? Es will nur wachsen stets und Land gewinnen. Ihr wollt mir beistehen. Wollt mich mit den Waffen bei meinem Rechte schützen, das ist edelmütig. Doch denke nicht, dass ihr es vollenden werdet, das kleine Heer. Vergebens werdet ihr für euren Feldherrn euch aufgeopfert haben. Nein, lasst uns sicher gehen, Freunde suchen. Der Schwede sagt uns Hilfe zu. Lasst uns zum Scheinsinn nutzen, bis wir beiden furchtbar Europens Schicksal in den Händen tragen. So treibst du es mit den Schweden nur zum Schein? Du willst den Kaiser nicht verraten, willst uns nicht schwedisch machen? Sieh, das ist allein, was wir von dir verlangen zu erfahren. Was geht der Schwed mich an? Ich hasse ihn wie den Pfuhl der Hölle. Und mit Gott gedenke ich ihn bald über seine Ostsee heimzujagen. Mir ist's allein ums Ganze. Seht, ich habe ein Herz. Der Jammer dieses deutschen Volks erbarmt mich. Seht, 15 Jahre schon brennt die Kriegesfackel und noch ist nirgends Stillstand. Schwed und Deutscher, Papist und Lutheraner, keiner will dem anderen weichen, alles ist Partei und nirgends kein Richter. Sagt, wie soll das enden? Wer den Knäuel entwirren, der sich endlos selbst vermehrend wächst? Er muss zerhauen werden. Ich fühl's, dass ich der Mann des Schicksals bin und hoff's mit eurer Hilfe zu vollführen. Das ist nicht wohlgetan, mein Feldherr. Was? Das muss uns schaden bei den Gutgesinnten. Was ist denn? Es heißt, den Aufruhr öffentlich erklären. Was ist es denn? Graf Terzkys Regimenter reißen den kaiserlichen Adler von den Fahnen und pflanzen deine Zeichen auf. Rechts um! Marsch! Verflucht sei dieser Rat und der ihn gab! Halt, Kinder, halt! Es ist ein Irrtum, hört! Und streng will ich bestrafen, hört doch! Bleibt! Hört nicht! Die Nacht bedeute sie, bring sie zurück, es koste, was es wolle! Das stürzt uns ins Verderben. Butler, Butler, ihr seid mein böser Dämon. Oh, Albrecht, was hast du getan? Nun das noch. Verzeih mir, Bruder, ich vermochte es nicht, Sie wissen alles. Was hast du getan? Ist keine Hoffnung mehr. Ist alles denn verloren? Alles. Prag ist in des Kaisers Hand. Die Regimenter haben neu gehuldigt. Ein tückischer Octavio. Und auch Graf Max ist fort? Wo sollte er sein? Er ist mit seinem Vater über zu dem Kaiser. Mein Gott. Unglücklich, Kind. Unglücklichere Mutter. Du bringst sie nicht zurück? Hörst du den Auflauf? Das ganze Chor der Pappenheimer ist im Anzug. Sie verlangen den Oberst, den Max, zurück. Er sei hier auf dem Schloss, behaupten sie. Du hielst ihn mit Gewalt. Und wenn du nicht losgibst, so werde man ihn mit dem Schwerte zu befreien wissen. Was soll man daraus machen? Sag dich's nicht. Er ist noch hier. Er hat mich nicht verraten. Ist er noch hier? Oh, dann ist alles gut. Dann weiß ich, was ihn ewig halten soll. Da ist er. Ja, da ist er. Ich vermag's nicht länger. Dieses Harren, diese Angst geht über meine Kräfte. O Thekla, sieh mich an. Bekenn es frei vor allen. Fürchte niemand. Es höre, wer es will, dass wir uns lieben. Nein, Base Terzky, seht mich nicht erwartend, nicht hoffend an. Ich komme nicht zu bleiben. Abschied zu nehmen komme ich. Es ist aus. Ich muss dich verlassen, Thekla. Muss. Doch deinen Hass kann ich nicht mit mir nehmen. Nur einen Blick des Mitleids gönne mir. Sag, dass du mich nicht hassest. Sag mir's, Thekla. Du hier, mein Fürst? Nicht du bist, den ich hier gesucht. Dich sollten meine Augen nicht mehr schauen. Ich habe es nur mit ihr allein. Hier will ich von diesem Herzen freigesprochen sein. An allem anderen ist nichts mehr gelegen. Denkst du, ich soll der Tor sein und dich ziehen lassen? Und eine Großmutsszene mit dir spielen? Dein Vater ist zum Schelm an mir geworden. Du bist mir nichts mehr als ein Sohn. Soll's nicht umsonst dir meine Macht gegeben sein. Denk nicht, dass ich die alte Freundschaft ehren werde, die er so ruchlos hat verletzt. Die Zeiten der Liebe sind vorbei, der zarten Schonung, und Hass und Rache kommen an die Reihe. Du wirst mit mir verfahren, wie du Macht hast. Was mich hier zurückhält, weißt du. Sieh, alles. Alles wollte ich dir verdanken. Das Los der Seligen wollte ich empfangen aus deiner väterlichen Hand. Du hast zerstört. Auch daran liegt dir nichts. Gleichgültig trittst du das Glück der Deinen in den Staub. Wer Gott, dem du dienst, ist kein Gott der Gnade. Du schilderst deines Vaters Herz. Mir sandte der Abgrund den verstecktesten der Geister, den lügekundigsten herauf und stellte ihn als Freund an meine Seite. Ich hatte nimmer Arges gegen ihn. Weit offen ließ ich des Gedankens Tore und warf die Schlüssel weiser Vorsicht weg. Am Sternenhimmel sucht meine Augen, im weiten Weltenraum den Feind, den ich im Herzen meines Herzens eingeschlossen. Ich will den Vater nicht verteidigen. Weh mir, dass ich nicht kann. Doch wie gerieten wir, die nichts verschuldet, in diesen Kreis des Unglücks und Verbrechens? Wem brachen wir die Treue? Warum muss der Väter Doppelschuld und Freveltat auch uns, die Liebenden, zerreißen scheiden? Max, bleibe bei mir. Geh nicht von mir, Max. Sieh, als man dich im pragischen Winterlager ins Zelt mir brachte, einen zarten Knaben des deutschen Winters ungewohnt, die Hand war dir erstarrt an der gewichtigen Fahne. Du wolltest männlich sie nicht lassen. Damals nahm ich dich auf, bedeckte dich mit meinem Mantel. Ich selbst war deiner Wärterin nicht schämlich der kleinen Dienste mich. Ich pflegte deiner mit weiblich sorgender Geschäftigkeit. Bis du von mir erwärmt an meinem Herzen das junge Leben wieder freudig fühltest. Wann habe ich seitdem meinen Sinn verändert? Ich habe viele tausend reich gemacht. Mit Ländereien sie beschenkt, belohnt mit Ehrenstellen. Dich habe ich geliebt. Mein Herz. Mich selber habe ich dir gegeben. Sie alle waren Fremdlinge. Du warst das Kind des Hauses, Max. Du kannst mich nicht verlassen. Es kann nicht sein. Ich mag's und will's nicht glauben, dass mich der Max verlassen kann. Oh Gott. Ich habe dich gehalten und getragen von Kindesbeinen an. Was tat dein Vater für dich, das ich nicht reichlich auch getan? Ein Liebesnetz habe ich um dich gesponnen. Zerreiß es, wenn du kannst. Du bist an mich geknüpft mit jedem zarten Seelenbande, mit jeder heiligen Fessel der Natur, die Menschen aneinander ketten kann. Geh hin, verlass mich. Diene deinem Kaiser. Lass dich mit deinem goldenen Gnadenkettlein, mit seinem Widerfell dafür belohnen, dass dir der Freund, der Vater deiner Jugend, dass dir das heiligste Gefühl nichts galt. Oh Gott! Wie kann ich anders? Muss ich nicht. Mein Eid. Die Pflicht. Was gibt's? Die Pappenheimischen sind abgesessen und rücken an zu Fuß. Sie sind entschlossen, den Degen in der Hand das Haus zu stürmen. Den Grafen wollen sie befragen. Man soll die Ketten vorziehen. Das Geschütz auf Pflanze. Mit Kettenkugeln will ich sie empfangen. Mir vorzuschreiben mit dem Schwert. Den Neumann, Sie sollen sich zurückziehen. Augenblicks ist mein Befehl. Und in der Ordnung schweigend warten, was mir gefallen wird zu tun. Entlass ihn. Ich bitte dich, entlass ihn. Tod und Teufel. Was ist's? Aufs Rathaus steigen Sie. Das Dach wird abgedeckt. Sie richten die Kanonen ans Haus. Die rasen. Sie machen Anstalt, uns zu beschießen. Lass mich hinunter, Sie bedeuten. Keinen Schritt. Was bringst du, Terzky? Botschaft von unseren treuen Regimentern. Ihr Mut sei länger nicht zu bändigen. Sie flehen um Erlaubnis anzugreifen. Vom Prager und vom Mühltor sind sie Herr. Und wenn du nur die Losung wolltest geben, so könnten sie den Feind im Rücken fassen, ihn in die Stadt einkeilen, in der Enge der Straßen, leicht ihn überwältigen. Oh komm, lass ihren Eifer nicht erkalten. Die Butlerischen halten treu zu uns. Wir sind die größere Zahl und werfen sie und enden hier in Pilsen die Empörung. Wie ist es, Max? Willst du den Gang mit mir versuchen? Freiheit zu gehen hast du. Stelle dich mir gegenüber. Führe sie zum Kampf. Den Krieg verstehst du, hast bei mir etwas gelernt. Ich darf des Gegners mich nicht schämen. Und keinen schöneren Tag erlebst du, mir die Schule zu bezahlen. Es ist dahin gekommen, Vetter, Vetter, könnt ihr es tragen. Die Regimenter, die mir anvertraut sind. Dem Kaiser treu hinwegzuführen, habe ich gelobt. Dies will ich halten oder sterben. Mehr fordert keine Pflicht von mir. Ich fechte nicht gegen dich, wenn ich's vermeiden kann. Denn auch dein feindlich Haupt ist mir noch heilig. Was ist das? Er stürzt. Stürzt wer? Die Giefenbacher taten einen Schuss. Auf wen? Auf diesen Leimann, den du schicktest. Tod und Teufel, so will ich. Ich ihrer blinden Wut entgegenstellen. Um Gottes Willen nicht. Jetzt nicht, mein Kind. Jetzt nicht. Lass mich. Zu lange schon habe ich gezaudert. Das konnten sie sich frevelig erkühnen, weil sie mein Angesicht nicht sahen. Lass sehen, ob sie das Antlitz nicht mehr kennen, das ihre Sonne war in dunkler Schlacht. Es braucht der Waffen nicht. Ich zeige mich vom Altan dem Rebellenheere und schnell, bezähmt, gebt acht, kehrt der empörte Sinn ins alte Bette des Gehorsams wieder. Wenn Sie ihn sehen, es ist noch Hoffnung, Schwester. Hoffnung, ich habe keine. Das ertrage ich nicht. Ich glaube dir recht zu tun und muss hier stehen wie ein Hassenswerter, vom Fluch belastet, vom Abscheu aller, die mir teuer sind. In mir ist Nacht. Ich weiß das Rechte nicht zu wählen. Sie wissen es nicht? Ihr Herz sagt es Ihnen nicht? So will ich es Ihnen sagen. Ihr Vater hat den schreienden Verrat an uns begangen, an des Fürstenhaupt gefrevelt, uns in Schmach gestürzt. Daraus ergibt sich klar, was Sie, sein Sohn, tun sollen. Gut machen, was der Schändliche verbrochen. Ein Beispiel aufzustellen, frommer Treu, dass nicht der Name Piccolomini ein Schandlied sei, ein Fluch im Haus der Wallensteiner. Wo ist eine Stimme der Wahrheit, der ich folgen darf? Uns alle bewegt der Wunsch, die Leidenschaft. Thekla, hier, auf dieses Herz, das Unfehlbare, heilig reine, will ich's legen. Deine Liebe will ich fragen, die nur den Glücklichen beglücken kann, vom unglückselig Schuldigen sich wendet. Kannst du mich dann noch lieben, wenn ich bleibe? Erkläre, dass du es kannst. Und ich bin euer. Bedenkt. Bedenke nichts. Sag, wie du es fühlst. An euren Vater nicht denkt. Friedlands Tochter. Ich frage dich. Ich, die Geliebte, frage ich. Soll ich dem Kaiser Eid und Pflicht abschwören? Soll ich ins Lager des Octavio die vatermörderische Kugel senden? Oh, Max. Nein, übereile dich auch nicht. Ich kenne dich. Nicht das Große, nur das Menschliche geschehe. Denk, was der Fürst von ihr an mir getan. Denk auch, wie sie mein Vater hat vergolten. Leg alles, alles in die Waage. Sprich und lass dein Herz entscheiden. Oh, das Deine hat längst entschieden. Folge deinem ersten Gefühl. Unglückliche. Wie könnte das Rechte sein, was dieses zarte Herz nicht gleich zuerst ergriffen und gefunden? Geh und erfülle deine Pflicht. Ich würde dich immer lieben. Was du auch erwählt. Du würdest edel stets und deiner würdig gehandelt haben, aber Reue soll nicht deiner Seele schönen Frieden stören. So muss ich dich verlassen. Von dir scheiden. Wie du dir selbst getreu bleibst, bist du's mir. Fahrt. Eile, deine gute Sache von unserer Unglückseligen zu trennen. Auf unserem Haupte liegt der Fluch des Himmels. Es ist dem Untergang geweiht. Auch mich wird meines Vaters Schuld mit ins Verderben hinabziehen. Traure nicht um mich. Mein Schicksal wird bald entschieden sein. Was war das? Es ist vorbei. Und alles ist verloren. Wie? Und sie gaben nichts auf seinen Anblick? Nichts. Alles war umsonst. Sie riefen Vivat? Vivat, dem Kaiser. Die Pflichtvergessenen. Man ließ ihn nicht einmal zum Worte kommen. Als er zu reden anfing, fielen sie mit kriegerischem Spiel betäubend ein. Hier kommt er. Terzky. Mein Fürst. Lass unsere Regimenter sich fertig halten, heute noch aufzubrechen. Denn wir verlassen Pilsen noch vor Abend. Butler. Mein General. Der Kommandant zu Eger ist euer Freund und Landsmann. Schreibt ihm gleich durch einen Eilenden, er soll bereit sein, uns morgen in die Festung einzunehmen. Ihr folgt uns selbst mit eurem Regiment. Es soll geschehen, mein Feldherr. Max. Scheidet. Oh Gott. Da sind die Pappenheimer, die dich suchen. Hier ist er. Er ist frei. Ich halte nicht mehr. Du hassest mich, mein Fürst. Treibst mich im Zorn von dir. Zerreißen soll das Band der alten Liebe nicht sanft sich lösen. Und du willst den Riss, den schmerzlichen, mir schmerzlicher noch machen. Du weißt, ich habe ohne dich zu leben noch nicht gelernt. In eine Wüste gehe ich hinaus. Und alles, was mir wert ist, alles bleibt hier zurück. Oh, wende deine Augen nicht von mir weg. Noch einmal zeige mir dein ewig teures und verehrtes Antlitz. Verstoß mich nicht. Ist hier kein anderes Auge, das Mitleid für mich hätte? Pase Terzky. Ehrwürdige Mutter. Gehen Sie, Graf, wohin die Pflicht Sie ruft. So können Sie uns einst ein treuer Freund, ein guter Engel werden am Thron des Kaisers. Hoffnung geben Sie mir, Sie wollen mich nicht ganz verzweifeln lassen. Oh, täuschen Sie mich nicht mit leerem Blendwerk. Mein Unglück ist gewiss. Und dank dem Himmel, der mir ein Mittel eingibt, es zu enden. Ihr auch hier? Ob es Butler? Und ihr wollt mir nicht folgen? Wohl, bleibt eurem neuen Herrn getreuer als dem alten. Kommt, versprecht mir. Die Hand geht mir darauf, dass ihr sein Leben beschützen, unverletzlich wollt bewahren. Des Kaisers Acht hängt über ihm und gibt sein fürstlich Haupt jedwedem Mordknecht preis, der sich den Lohn der Bluttat will verdienen. Jetzt steht ihm eines Freundes fromme Sorge, der Liebe, treues Auge Not. Und ich scheidend um ihn sehe. Such die Verräter eures Vaters. in das Gallerslager. Hier ist nur einer noch. Geht und befreit uns von seinem hasserswürdigen Anblick. Geht! Blast! Blast! Oh, wären es die Schwedenhörner! Und ging's von hier gerade in das Feld des Todes. Und alle Schwerter, alle, die ich hier entblößt muss sehen, durchdrängen meinen Busen. Was wollt ihr? Kommt ihr mich von hier hinwegzureißen? Oh, treibt mich nicht zur Verzweiflung, tut's nicht. Ihr könntet es bereuen. Bedenket, was ihr tut. Es ist nicht wohlgetan, zum Führer den Verzweifelten zu wählen. Ihr reißt mich weg von meinem Glück. Wohlan, ihr habt gewählt zum eigenen Verderben. Wer mit mir geht, der sei bereit zu sterben. Ist herein, der Wallenstein nach Eger. Ihn führte sein Verhängnis. Der Rechen ist gefallen hinter ihm, und wie die Brücke, die ihn trug, beweglich sich niederließ und schwebend wieder hob, ist jeder Rettungsweg ihm abgeschnitten. Bis hierher, Friedland, und nicht weiter, sagt die Schicksalsgöttin. Aus der böhmischen Erde erhob sich dein bewundert Meteor, weit durch den Himmel einen Glanzweg ziehend, und hier an Böhmens Grenze muss es sinken. Herr Oberst Butler? Bürgermeister und Kommandant der Stadt. Ja, oh, wie verlangt mich euch zu hören. Der Herzog ein Verräter. Oh mein Gott. Und flüchtig und sein fürstlich Haupt geächtet. Die Acht ist ausgesprochen über ihn. Und ihn zu liefern, lebend oder tot, ist jeder treue Diener aufgefordert. Verräter an dem Kaiser, solch ein Herr. Oh, was ist Menschengröße? Spart eure Klagen, bis ihr Mitleid braucht, denn jetzt noch ist der Mächtige zu fürchten. Die Schweden sind im Anmarsch gegen Eger, und schnell, wenn wir es nicht rasch entschlossen hindern, wird die Vereinigung geschehen. Das darf nicht sein. Es darf der Fürst nicht freien Fußes mehr aus diesem Platz. Denn Ehr und Leben habe ich verpfändet, ihn gefangen hier zu nehmen. Und euer Beistand ist's, auf den ich rechne. So sagt, wollt ihr die Acht an ihm vollziehen? Mir eure Hilfe leihen, ihn zu verhaften? Ja, ist es an dem, verhält sich's, wie er spricht? Hat er den Kaiser seinen Herrn verraten? Ja, dann ist nicht Rettung mehr für ihn. Doch es ist hart, dass unter allen eben mich das Los zum Werkzeug seines Sturzes muss erwählen. Brecht ab, er kommt. Ein starkes Schießen war ja diesen Abend zur linken Hand, als wir den Weg hierher gemacht. Vernahm man's auch hier in der Festung? Wohl hörten wir's, mein General. Es machte der Wind den Schall gerade von Süden her, von Neustadt oder Weidenschins zu kommen. Das ist der Weg, auf dem die Schweden nahmen. Wie stark ist die Besatzung? 180 dienstfähige Mann, der Rest sind Invaliden. Und wie viel stehen im Jochimstal? 200 Arkebusierer habe ich hingeschickt, den Posten zu verstärken gegen die Schweden. Ihr seid genau in eures Kaisers Dienst. Ich bin mit euch zufrieden, Oberstleutnant. Der Posten in dem Jochimstal soll abziehen, samt allen, die dem Feind entgegenstehen. In euren treuen Händen, Kommandant, lasse ich mein Weib, mein Kind und meine Schwester. Denn hier ist meines Bleibens nicht. Nur Briefe erwarte ich mit dem frühesten, die Festung samt allen Regimentern zu verlassen. Willkommene Botschaft. Frohe Zeitungen. Was bringst du, Terzky? Eine Schlacht ist vorgefallen bei Neustadt. Und die Schweden blieben Sieger. Was sagst du? Woher kommt dir diese Nachricht? Ein Landmann brachte es mit von Hirschenreuth. Nach Sonnenuntergang hab's angefangen. Ein kaiserlicher Trupp sei eingebrochen in das schwedische Lager. 2 Stunden hab das Schießen angehalten und 1000 Kaiserliche seien geblieben. Ihr Oberst mit. Mehr wusste nicht zu sagen. Wie käme kaiserliches Volk nach Neustadt? Es kann nicht sein. Wir werden's alsbald hören, denn hier kommt Illo fröhlich und voll Eile. Ein Reitender ist da und will ich sprechen. Hat's mit dem Siege sich bestätigt? Sprich. Was bringt er? Woher kommt er? Von einem Rheingrafen, was er bringt, will ich voraus dir melden. Die Schweden stehen 5 Meilen nur von hier. Bei Neustadt hat der Piccolomini sich mit der Reiterei auf sie geworfen. Ein fürchterliches Morden sei geschehen. Doch endlich habt die Menge überwältigt. Die Pappenheimer alle. Auch der Max, der sie geführt, seien auf dem Platz geblieben. Wo ist der Bote? Bringt mich zu ihm. Ihr habt gehört, was dieser Illo brachte, dass sich die Schweden siegend nahen. Wohl hört ich's. 12 Regimenter sind sie stark. Und 5 stehen in der Nähe, den Herzog zu beschützen. Wir haben nur mein einzig Regiment und nicht 200 stark ist die Besatzung. So ist's. Nicht möglich ist's, mit so geringer Mannschaft solch einen Staatsgefangenen zu bewahren. Das ist zu fürchten. Wisst, ich bin Bürge worden für den Ausgang. Mit meinem Haupte haft ich für das Seine. Wort muss ich halten fürs, wohin es will. Und ist der Lebende nicht zu bewahren, so ist der Tote uns gewiss. Versteh ich euch? Gerechter Gott, ermorden wollt ihr ihn? Das ist mein Vorsatz. Des Feldherrn heilige Person? Das war er. Was er war, löst kein Verbrechen aus, ohne Urteil. Die Vollstreckung ist statt Urteils. Das wäre Mord und nicht Gerechtigkeit. Klar ist die Schuld, der Kaiser hat gerichtet. Und seinen Willen nur vollstrecken wir. Zu Henkers Dienst drängt sich kein edler Mann. Hier ist das Manifest, das uns befiehlt, uns seiner zu bemächtigen. Es ist an euch gerichtet wie an mich. Wollt ihr die Folgen tragen, wenn er zum Feind entrinnt, durch unsere Schuld? Oh Gott im Himmel! Auch dieser Illo, dieser Terzky, dürfen nicht leben, wenn der Herzog fällt. Diesen Abend bei eines Gastmahls Freuden wollten wir sie lebend greifen und im Schloss bewahren. Ich gehe sogleich, die nötigen Befehle zu erteilen. Nun soll es bald anders werden. Morgen ziehen die Schweden ein. 12.000 tapfere Krieger. Dann grad auf Wien. Hey, lustig, Alter. Kein so herb Gesicht bei solcher Freudenbotschaft. Jetzt ist es an uns, Gesetze vorzuschreiben. Und Racht zu nehmen an den Schändlichen, die uns verlassen. Einer hat schon gebüßt. Der Piccolomini. Nicht ruhen soll dieser Degen, bis er sich in österreichischem Blute satt gebadet. Pfui, welche Rede ist das, Herr Feldmarschall? Warum so wütend gegen euren Kaiser? Hofft nicht zu viel von diesem ersten Sieg. Bedenkt, wie schnell des Glückes Rad sich dreht, denn immer noch sehr mächtig ist der Kaiser. Nicht fehlen kann's uns, glaub mir's nur. Das Glück verlässt den Herzog nicht. Bekannt ist's ja, nur unterm Wallenstein kann Österreich siegen. Der Fürst wird ehestens ein großes Heer zusammen haben. Die alten Tage sehe ich wiederkehren. Der Große wird er wieder, der er war. Wir aber sind in seiner Gunst die Nächsten. Was meint ihr, Terzky? Lassen wir die Stadt erleuchten, den Schwedischen zu Ehr? Und wer es nicht tut, der ist ein Spanischer und ein Verräter? Lass das, es wird dem Herzog nicht gefallen. Was? Wir sind Meister hier. Und keiner soll sich für kaiserlich bekennen, wo wir herrschen. Gute Nacht, Gordon. Lasst euch zum letzten Mal den Platz empfohlen sein. Schickt Runden aus. Zur Sicherheit kann man das Wort noch ändern. Schlag 10 bringt ihr dem Herzog selbst die Schlüssel. Dann seid ihr eures Schließeamtes quitt. Denn morgen ziehen die Schweden in die Festung. Ey, Unglückseligen. Wie ahnungslos sie das ausgespannte Mordnetz stürzen in ihrer blinden Siegestrunkenheit. Ihr vernahmt's, der nächste Morgen schon gehört den Schweden. Die Nacht nur ist noch unser. Sie sind schnell. Noch schneller wollen wir sein. Ein großer Rechenkünstler war der Fürst von jeher. Alles wusste er zu berechnen. Die Menschen wusste er, gleich des Brettspiels Steine nach seinem Zweck zu setzen und zu schieben. Gerechnet hat er fort und fort, und endlich wird doch der Kalkül irrig sein. Nur seiner Fehler nicht gedenket jetzt. An seine Größe denkt, an seine Milde, an seines Herzens liebenswerte Züge. Es ist zu spät. Nicht Mitleid darf ich fühlen. Doch meines Wortes Ehre muss ich lösen. Und sterben muss er. Ich bin entehrt, wenn uns der Fürst entkommt. Nun, solchen Mann zu retten, was ist eines Opfers wert? Seid edelmütig. Das Herz und nicht die Meinung ehrt den Mann. Er ist ein großer Herr, der Fürst. Ich aber bin nur ein kleines Haupt. Das wollt ihr sagen. Was liegt der Welt dran, meint ihr, ob der Niedriggeborene sich ehret oder schändet, wenn nur der Fürstliche gerettet wird? Ein jeder gibt dem Wert sich selbst. Wie hoch ich mich selbst anschlagen will, das steht bei mir. So hochgestellt ist keiner auf der Erde, dass ich mich selber neben ihm verachte. Den Menschen macht sein Wille groß und klein. Und weil ich meinem treu bin, muss er sterben. Wie wusste sie es denn so schnell? Sie scheint Unglück geahnt zu haben. Das Gerücht von einer Schlacht erschreckte sie, worin der kaiserliche Obrist sei gefallen. Ich sah es gleich, sie flog dem schwedischen Kurier entgegen und entriss ihm schnell durch Fragen das Geheimnis. Zu spät vermissten wir sie, eilten nach. Ohnmächtig lag sie schon in seinen Armen. So unbereitet musste dieser Schlag sie treffen. Armes Kind. Wie ist's? Erholt sie sich? Sie schlägt die Augen auf. Sie lebt. Wo bin ich? Komm zu dir, Thekla. Sei mein starkes Mädchen. Sieh deine Mutter und deines Vaters Arme, die dich halten. Wo ist er? Ist er nicht mehr hier? Wer, meine Tochter? Wer dieses Unglückswort aussprach? Oh, denke nicht daran, mein Kind. Hinweg von diesem Bilde, wende die Gedanken. Lasst ihren Kummer reden, lasst sie klagen. Mischt eure Tränen mit den ihrigen. Denn einen großen Schmerz hat sie erfahren. Doch wird sie es überstehen. Denn meine Thekla hat ihres Vaters unbezwungenes Herz. Ich bin nicht krank. Ich habe Kraft zu stehen. Was weint die Mutter? Habe ich sie erschreckt? Es ist vorüber, ich besinn mich wieder. Wo ist er? Man verberge mir ihn nicht. Ich habe Stärke genug, ich will ihn hören. Nein, Thekla, dieser Unglücksbote soll nie wieder unter deine Augen treten. Mein Vater! Liebes Kind? Gewähren Sie mir eine Bitte. Sprich. Erlauben Sie, dass dieser fremde Mann gerufen werde. Dass ich ihn allein vernehme und befrage. Immer mehr. Warum willst du ihn sprechen, meine Tochter? Ich bin gefasster, wenn ich alles weiß. Ich will nicht hintergangen sein. Die Mutter will mich nur schonen. Ich will nicht geschont sein. Das Schrecklichste ist ja gesagt. Ich kann nicht Schrecklicheres mehr hören. Tu es nicht. Ich wurde überrascht von meinem Schrecken. Mein Herz verriet sich bei dem fremden Mann. Er war ein Zeuge meiner Schwachheit. Ja, herstellen muss ich mich in seiner Achtung. Und sprechen muss ich ihn notwendig, dass der fremde Mann nicht ungleich von mir denke. Ich finde, sie hat recht und bin geneigt, dir diese Bitte zu gewähren. Ruf ihn. Ich, deine Mutter, aber will dabei sein. Am liebsten spreche ich ihn allein. Ich werde alsdann umso gefasster mich betragen. Lass es geschehen. Lass es mit ihm allein ausmachen. Es gibt Schmerzen, wo der Mensch sich selbst nur helfen kann. Ein starkes Herz will sich auf seine Stärke nur verlassen. Es ist mein starkes Mädchen. Nicht als Weib, als Heldin will ich sie behandelt sehen. Wo gehst du hin? Ich hörte Terzky sagen, du denkest, morgen früh von hier zu gehen, uns aber hier zu lassen? Ja, ihr bleibt dem Schützewackerer Männer übergeben. Und nimm uns mit dir, Bruder. Lass uns nicht in dieser düsteren Einsamkeit im Ausgang mit sorgendem Gemüt entgegenharren. Das gegenwärtige Unglück trägt sich leicht, doch grauenvoll vergrößert ist der Zweifel und der Erwartung Qual dem weit Entfernten. Wer spricht von Unglück? Bessere deine Rede. Ich habe ganz andere Hoffnungen. Der schwedische Herr. Sieh, wie du dich entfernst. Kind, du kannst ihn unmöglich sprechen. Folge deiner Mutter. Lasst sie mit ihm allein. Prinzessin, ich muss um Verzeihung bitten. Mein unbesonnen, rasches Wort, wie konnte ich? Die Schuld ist mein. Ich selbst entriss es ihnen. Sie waren nur die Stimme meines Schicksals. Mein Schrecken unterbrach den angefangenen Bericht. Ich bitte darum, dass Sie ihn enden. Prinzessin, es wird Ihren Schmerz erneuern. Ich bin darauf gefasst. Ich will gefasst sein. Wie fing das Treffen an? Vollenden Sie. Wir standen keines Überfalls gewärtig bei Neustadt, schwach verschanzt in unserem Lager, als gegen Abend eine Wolke Staubes aufstieg vom Wald her, unser Vortrab fliehend ins Lager stürzte, rief, der Feind sei da. Wir hatten eben nur noch Zeit, uns schnell aufs Pferd zu werfen. Da durchbrachen schon im vollen Rosseslauf dahergesprengt die Pappenheimer den Verhack. Schnell war der Graben auch, der sich ums Lager zog, von diesen stürmischen Scharen überflogen. Doch unbesonnen hatte sie der Mut vorausgeführt, den anderen. Weit dahinten war noch das Fußvolk. Nur die Pappenheimer waren dem kühnen Führer kühn gefolgt. Von vorn und von den Flanken fassten wir sie jetzt und mit der ganzen Reiterei und drängten sie zurück zum Graben. Nicht vorwärts konnten sie, auch nicht zurück, gekeilt in Drang voll fürchterlicher Enge. Da rief der Rheingraf ihrem Führer zu, in guter Schlacht sich ehrlich zu ergeben. Doch Oberst Piccolomini, zum Graben winkt er, sprengt der Erste selbst sein edles Ross darüber weg. Ihm stürzt das Regiment nach. Doch schon war's geschehen. Sein Pferd, von einer Partisan durchstoßen, bäumt sich wütend, schleudert weit den Reiter ab und hoch weg über ihn geht die Gewalt der Rosse, keinem Zügel mehr gehorchend. Oh, mein teures Fräulein. Ich entferne mich. Es ist vorüber. Bringen Sie es zu Ende. Da ergriff, als sie den Führer fallen sahen, die Truppen grimmig wütende Verzweiflung. Der eigenen Rettung denkt jetzt keiner mehr, gleich wilden Tigern fechten sie. Es reizt ihr starrer Widerstand die unsrigen, und eher nicht erfolgt des Kampfes Ende, als bis der letzte Mann gefallen ist. Und wo? Wo ist? Sie sagten mir nicht alles. Heut früh bestatteten wir ihn. Das ganze Heer begleitete die Bahre. Ein Lorbeer schmückte seinen Sarg. Drauf legte der Rheingraf selbst den eigenen Siegerdegen. Und alle rührte sein Geschick. Gern hätte der Rheingraf ihn gerettet, doch er selbst vereitelt es. Man sagt, er wollte sterben. Wo ist sein Grab? In einer Klosterkirche bei Neustadt ist er beigesetzt. Wie heißt das Kloster? St. Katharinenstift. Ist weit bis dahin. 7 Meilen zählt man. Wie geht der Weg? Man kommt bei Tirschenreuth und Falkenberg durch unsere ersten Posten. Wer kommandiert Sie? Oberst Zeckendorf. Sie haben mich in meinem Schmerz gesehen und mir ein menschlich Herz gezeigt. Empfangen Sie den Ring. Ein Angedenken dieser Stunde. Prinzessin. Gehen Sie. Jetzt, gute Neubrunn, zeige mir die Liebe, die du mir stets gelobt. Beweise dich als meine treue Freundin und Gefährtin. Wir müssen fort, noch diese Nacht. Fort und wohin? Wohin? Es ist nur ein Ort in der Welt, wo er bestattet liegt zu seinem Sarge. Was können Sie dort wollen, teures Fräulein? Was dort, Unglückliche? Dort ist alles, was noch übrig ist von ihm. Der einzige Fleck ist mir die ganze Erde. Oh, halte mich nicht auf. Komm und mach Anstalt. Lass uns auf Mittel denken, zu entfliehen. Bedachten Sie auch Ihres Vaters Zorn? Ich fürchte keines Menschen Zürnen mehr. Ich suche einen auf, der nicht mehr ist. Will ich denn in die Arme? Oh mein Gott, ich will ja in die Gruft nur des Geliebten. Dort wird mir leichter werden, augenblicks. Oh, geh. Wir könnten längst schon auf dem Weg sein. Sein Geist ist's, der mich ruft. Es ist die Schar der Treuen, die sich rächend ihm geopfert. Unedler Säumnis klagen sie mich an. Sie wollten auch im Tod nicht von ihm lassen, der ihres Lebens Führer war. Das taten die rohen Herzen. Und ich sollte leben? Nein. Auch für mich ward jener Lorbeerkranz, der deine Totenbahre schmückt, gewunden. Was ist das Leben ohne Liebesglanz? Ich werf es hin, da sein Gehalt verschwunden. Du standest an dem Eingang in die Welt, die ich betrat mit klösterlichem Zagen. Sie war von 1000 Sonnen aufgehellt. Ein guter Engel schienst du hingestellt, mich aus der Kindheit fabelhaften Tagen schnell auf des Lebens Gipfel hinzutragen. Da kommt das Schicksal, roh und kalt. Fasst es des Freundes zärtliche Gestalt und wirft ihn unter den Hufschlag seiner Pferde. Das ist das Los des Schönen auf der Erde. Da sind wir, General. Was ist die Losung? Es lebe der Kaiser. Wie? Wie? Ist's nicht der Friedland, dem wir treu geschworen? Sind wir nicht hergeführt, ihn zu beschützen? Wir einen Reichsfeind und Verräter schützen? Nun ja, du nahmst uns ja für ihn in Pflicht. Und bist ihm doch hierher gefolgt, nach Eger. Ich tat's, ihn desto sicherer zu verderben. Ja, so. Das ist was anderes. Elende, so leicht entweicht ihr eurer Pflicht und Fahne. Zum Teufel, Herr, ich folgte deinem Beispiel. Kann der ein Schelm sein, dachte ich, kannst du's auch. Wir denken nicht nach. Das ist deine Sache. Du bist der General und kommandierst. Nun gut, wir kennen einander. Höret an. Wir hören. Es ist des Kaisers Will und Ordonnanz, den Friedland lebend oder tot zu fahren. So steht's im Brief. Und stattliche Belohnung wartet dessen an Geld und Gütern, der die Tat vollführt. Es klingt ganz gut. Das Wort klingt immer gut von dort her. Ja, wir wissen schon. so eine guldene Gnadenkette etwa, ein krummes Ross, ein Pergament und sowas. Ja. Der Fürst zahlt besser. Ja, der ist splendid. Mit dem ist's aus. Sein Glücksstern ist gefallen. Ist das gewiss? Ich sag's euch. Ist's vorbei mit seinem Glück? Vorbei auf immerdar. Er ist so arm wie wir. Oh. So arm wie wir? Ja, MacDonald, da muss man ihn verlassen. Verlassen ist er schon von 20.000. Wir müssen mehr tun, Landsmann. Kurz und gut, wir müssen ihn töten. Töten? Töten? Töten, sag ich. Und dazu hab ich euch erlesen. Uns? Euch, Hauptmann Devereux und MacDonald. Wählt einen anderen. Hand an den Feldherrn legen. Herr General, das dünkt mir doch zu grässlich. Ja, das ist wahr. Man hat auch sein Gewissen. Wenn ihr's verschmäht, es finden sich genug. Nein. Wenn er fallen muss, so können wir den Preis so gut verdienen als ein anderer. Was denkst du, Bruder MacDonald? Wann soll er fallen? Heute, in dieser Nacht. Denn morgen stehen die Schweden vor den Toren. Stehst du mir für die Folgen, General? Ich stehe für alles. Ist's des Kaisers Will, sein netter, runder Will. Man hat Exempel, dass man den Mord liebt und den Mörder straft. Das Manifest sagt, lebend oder tot. Und lebend ist's nicht möglich, seht ihr selbst. Tot also. Tot. Wie aber kommt man an ihn? Die Stadt ist angefüllt mit Terzkischen. Dann ist doch noch der Terzki und der Ilo. Mit diesen beiden fängt man an, versteht sich. Was? Sollen die auch fallen? Die zuerst. Hör, der Bruder, das wird ein blutiger Abend. Hast du schon deinen Mann dazu? Trag's mir auf. Dem Major Geraldin ist zu übergeben. Es ist ein Essen auf dem Schloss. Dort wird man sie bei Tafel überfallen, niederstoßen. Herr General, dir kann es nichts verschlagen. Hör, lass mich tauschen mit dem Geraldin. Die kleinere Gefahr ist bei dem Herzog. Ach, Gefahr! Was Teufel denkst du von mir, Herr? Des Herzogs Aug! Nicht seinen Degen fürchte ich. Was kann sein Aug dir schaden? Alle Teufel, du kennst mich, dass ich keine Memme bin. Doch sieh, es sind noch nicht 8 Tag, dass mir der Herzog 20 Goldstück reichen lassen zu diesem warmen Rock, den ich anhab. Und wenn er mich nun mit der Pike sieht dastehen, wie auf dem Rock sieht, sieh so. Der Teufel hol mich, ich bin keine Memme. Der Herzog gab dir diesen warmen Rock. Und du, ein armer Wicht, bedenkst dich ihm, dafür den Degen durch den Leib zu rennen. Und einen Rock, der noch viel wärmer hält, hing ihm der Kaiser um, den Fürstenmantel. Wie dankte er es ihm? Mit Aufruhr und Verrat? Das ist auch wahr. Den Dank erholt der Teufel. Ich bring ihn um. Jetzt aber geht. Wählt aus dem Regimente 20, 30 handfeste Kerls. Lasst sie dem Kaiser schwören. Wenn's 11 geschlagen, wenn die ersten Runden passiert sind, führt ihr sie in aller Stille dem Hause zu. Ich werde selbst nicht weit sein. Wär's nur vorüber, MacDonald. Mir ist seltsam dabei zumut, weiß der Teufel. Mir auch. Es ist ein gar zu großes Haupt. Man wird uns für 2 Bösewichter halten. Seid unbesorgt. Ihr rettet Kron und Reich dem Ferdinand. Der Lohn kann nicht gering sein. So ist sein Zweck, den Kaiser zu entthronen? Das ist er. So müsst er fallen durch des Henkers Hand, wenn wir nach Wien lebendig ihn geliefert. Dies Schicksal könnt er nimmermehr vermeiden. Komm, MacDonald, er soll als Feldherr enden und ehrlich fallen von Soldatenhänden. Kommst du von ihr? Erholt sie sich? Was macht sie? Sie soll gefasster sein nach dem Gespräch, sagt mir die Schwester. Jetzt ist sie zu Bette. Ihr Schmerz wird sanfter werden. Sie wird weinen. Auch dich, mein Bruder, finde ich nicht wie sonst. Nach einem Sieg erwartet ich dich heiterer. O bleibe stark. Erhalte du uns aufrecht, denn du bist unser Licht und unsere Sonne. Sei ruhig, mir ist nichts. Wo ist dein Terzky? Zu einem Gastmahl sind sie, er und Ilo. Es ist schon finstere Nacht. Geh auf dein Zimmer. Heiß mich nicht gehen. Oh, lass mich um dich bleiben. Am Himmel ist geschäftige Bewegung. Des Turmes Fahne jagt der Wind. Schnell geht der Wolkenzug. Die Mondessichel wankt und durch die Nacht zuckt ungewisse Helle. Kein Sternbild ist zu sehen. Der matte Schein dort, der Einzelne, ist aus der Cassiopeia. Und dahin steht der Jupiter. Doch jetzt deckt ihn die Schwärze des Gewitterhimmels. Was sehnst du? Mir deucht, wenn ich ihn sehe, wär mir wohl. Es ist der Stern, der meinem Leben strahlt. Und wunderbar oft stärkte mich sein Anblick. Du wirst ihn wiedersehen. Ihn wiedersehen? Oh, niemals wieder. Wie? Er ist dahin, ist Staub. Wen meinst du denn? Er ist der Glückliche. Er hat vollendet. Für ihn ist keine Zukunft mehr. Oh, ihm ist wohl. Ach, du sprichst von Piccolomini. Wie starb er? Oh, wende deine Blicke nicht zurück. Vorwärts in hellere Tage, lass uns schauen. Freue dich des Siegs, vergiss, was er dir kostet. Nicht heute erst wird dir der Freund geraubt. Als er sich von dir schied, da starb er dir. Verschmerzen werde ich diesen Schlag, das weiß ich. Denn was verschmerzt denn nicht der Mensch? Doch fühle ich's wohl, was ich in ihm verlor. Die Blume ist hinweg aus meinem Leben. Und kalt und farblos sehe ich's vor mir liegen. Was ich mir ferner auch erstreben mag, das Schöne ist doch weg. Das kommt nicht wieder. Denn über alles Glück geht doch der Freund, der's fühlend erst erschafft, der's teilend mehrt. Verzag nicht an der eigenen Kraft. Dein Herz ist reich genug, sich selber zu beleben. Du liebst und preisest Tugenden an ihm, die du in ihm gepflanzt, in ihm entfaltet. Wer stört uns noch in später Nacht? Es ist der Kommandant, er bringt die Festungsschlüssel. Verlass uns, Schwester, Mitternacht ist da. Mir wird heute so schwer, von dir zu gehen, und bange Furcht bewegt mich. Furcht? Wovor? Du möchtest schnell wegreisen diese Nacht, und beim Erwachen fänden wir dich nimmer. Einbildung. Meine Seele wird schon lang von trüben Ahnungen geängstigt. Und wenn ich wachend sie bekämpft, sie fallen mein banges Herz in düstern Träumen an. Dein Geist ist nun einmal damit beschäftigt. Sagt dir die innere Ahnungsstimme nichts? Nichts. Sei ganz ruhig. Und heute träumte mir, du liefest vor mir her durch einen langen Gang, durch weite Seele. Es wollte gar nicht enden. Türen schlugen zusammen, krachend, keuchend folgt ich, konnte dich nicht erreichen. Plötzlich fühlte ich mich von hinten angefasst, mit kalter Hand. Du warst's. Und küsstest mich. Und über uns schien eine rote Decke sich zu legen. Das ist der rote Teppich meines Zimmers. Wenn's dahin kommen sollte, wenn ich dich, der jetzt in Lebensfülle vor mir steht... Des Kaisers Achtsbrief ängstigt dich. Buchstaben verwunden nicht. Er findet keine Hände. Fände er sie aber. Dann ist mein Entschluss gefasst. Ich führe bei mir, was mich tröstet. Gordon, ist's ruhig in der Stadt? Die Stadt ist ruhig. Ich höre rauschende Musik. Das Schloss ist von Lichtern hell. Wer sind die Fröhlichen? Dem Grafen Terzky und dem Feldmarschall wird ein Bankett gegeben auf dem Schloss. Es ist des Sieges wegen. Dies Geschlecht kann sich nicht anders freuen als bei Tisch. Kämmerling, entkleide mich, ich will mich schlafen legen. Gib acht, was fällt dir? Die goldene Kette ist entzwei gesprungen. Nun, sie hat lang genug gehalten. Geht. Das war des Kaisers erste Gunst. Er hing sie als Herzog mir um im Krieg von Friaul. Und aus Gewohnheit trug ich sie bis heute. Aus Aberglauben, wenn ihr wollt. Sie sollte ein Talisman mir sein. Nun, es sei, mir muss fortan ein neues Glück beginnen, denn dieses Bannes Kraft ist aus. Kommt da nicht Seni und wie außer sich? Was führt dich noch so spät hierher? Furcht deinetwegen, Hoheit. Sag, was gibt's? Flieh, Hoheit, eh der Tag anbricht. Vertraue dich den Schwedischen nicht an. Was fällt dir ein? Vertraue dich diesen Schweden nicht. Was ist denn? Erwarte nicht die Ankunft dieser Schweden. Von falschen Freunden droht dir nahes Unheil. Die Zeichen stehen grausenhaft. Nah, nah umgeben dich die Netze des Verderbens. Du träumst, Baptist, die Furcht betört dich. Wie kann mir Unglück kommen von den Schweden? Sie suchten meinen Bund, er ist der Vorteil. Mein fürstlicher Gebieter, darf ich reden? Oft kommt ein nützlich Wort aus schlechtem Mund. Sprich frei. Wenn dennoch eben dieser Schweden Ankunft gerade die es wäre, die das Verderben beflügelte auf ihr so sicheres Haupt. Und noch ist Zeit, mein Fürst. Oh, hör ihn, hör ihn. Zeit und wozu? Steht auf. Ich will's, steht auf. Der Rheingraf ist noch fern, gebieten Sie, und diese Festung wird sich ihm verschließen. Will er uns dann belagern? Er versuch's. Erfahren soll er, was ein Heldenhaufen vermag. Beseelt von einem Heldenführer, dem's ernst ist, seinen Fehler gut zu machen. Das wird den Kaiser rühren und versöhnen. Gordon, des Eifers Wärme führt euch weit. Es darf der Jugendfreund sich was erlauben. Blut ist geflossen, Gordon. Nimmer kann der Kaiser mir vergeben. Könnte er's, ich könnte nimmer mir vergeben lassen. Hätte ich vorher gewusst, was nun geschehen, dass es den liebsten Freund mir würde kosten und hätte mir das Herz wie jetzt gesprochen, kann sein, ich hätte mich bedacht. Kann sein, auch nicht. Doch was nun schone noch? Zu ernsthaft hat's angefangen, um in nichts zu enden. Hab es denn seinen Lauf? Sieh, es ist Nacht geworden. Auf dem Schloss ist's auch schon stille. Leuchte, Kämmerling. Gute Nacht, Gordon. Ich denke, einen langen Schlaf zu tun. Denn dieser letzten Tage Qual war groß. Sorgt, dass Sie nicht zu zeitig mich erwecken. Ihr steht still, bis ich das Zeichen gebe. Mein Gott, es ist Butler. Er bringt die Mörder schon. Die Lichter sind aus. In tiefem Schlafe liegt schon alles. Was soll ich tun? Versuche ich, ihn zu retten? Bringe ich das Haus, die Wachen in Bewegung? Aber breche ich nicht meinen Eid dem Kaiser? Still, horch. Wer spricht da? Butler! Es ist Gordon. Was sucht ihr hier? Entließ der Herzog euch so spät? Ihr tragt die Hand in einer Binde? Sie ist verwundet. Dieser Illo focht wie ein Verzweifelter, bis wir ihn endlich zu Boden streckten. Sie sind tot! Es ist geschehen. Ist er zu Bett? Butler! Ist er, sprecht! Nicht lange kann die Tat verborgen bleiben. Er soll nicht sterben. Nicht durch euch, seht, der Himmel will euren Arm nicht. Seht, er ist verwundet. Nicht meines Armes braucht. Er schläft und mordet nicht deinen eigenen Schlaf. Nein, er soll wachend sterben. Nein, Unmensch, erst über meinen Leichnam sollst du hingehen, denn nicht will ich das Grässliche erleben. Schwachsinniger Alter! Schwedische Trompeten. Die Schweden stehen vor Eger. Lasst uns eilen. Gott. Auf euren Posten, Kommandant. Sprengt die Türen. Schlafgemach ist leer und sie ist nirgends zu finden. Auch die Neubrunn wird vermisst, die bei ihr wachte. Wäre nur mein Mann zurück vom Gastmahl. Ob der Herzog noch wach ist? Mir war es, als hörte ich Stimmen hier und Tritte. Ich will noch hingehen, an der Türe lauschen. Horch, wer ist da? Es eilt die Treppe herauf. Es ist ein Irrtum. Es sind nicht die Schweden. Ihr sollt nicht weiter gehen. Butler! Wo ist er? Ach, Gräfin, sagen Sie... Sie kommen von der Burg. Wo ist mein Mann? Ihr Mann, oh, fragen Sie nicht. Gehen Sie. Nicht eher, bis Sie mir entdeckten. In diesem Augenblick hängt die Welt um Gottes Willen. Gehen Sie, indem wir sprechen, Gott im Himmel. Butler! Butler! Es war ein Irrtum. Es sind nicht die Schweden. Die Kaiserlichen sind die eingedrungen. Der Generalleutnant schickt mich her, wird gleich selber hier sein. Ihr sollt nicht weitergehen. Er kommt zu spät. Was ist zu spät? Wer wird gleich selbst hier sein? Octavio in Eger eingedrungen. Verräterei, Verräterei! Wo ist der Herzog? O blutige, entsetzungsvolle Tat. Was ist geschehen, Seni? Was ist, um Gottes Willen? Drin liegt der Fürst ermordet. Euer Mann ist erstochen auf der Burg. Platz! Platz! Den Generalleutnant! Es darf nicht sein! Es ist nicht möglich! Butler! Gordon, ich will es nicht glauben. Sagt nein! Gnädiger Himmel! Hier ist das goldene Vlies des Fürsten Degen. Gott der Gerechtigkeit. Ich hebe meine Hand auf. Ich bin an dieser ungeheuren Tat nicht schuldig. Eure Hand ist rein. Ihr habt die meinige dazu gebraucht. Ruchloser. Musst es so rasch gehorcht sein? Konntest du dem Gnädigen nicht Zeit zur Gnade gönnen? Des Menschen Engel ist die Zeit. Die rasche Vollstreckung an das Urteil anzuheften, ziemt nur dem unveränderlichen Gott. Was scheltet ihr mich? Was ist mein Verbrechen? Ich habe eine gute Tat getan. Ich habe das Reich von einem furchtbaren Feinde befreit und mache Anspruch auf Belohnung. O Gräfin Terzky, muss es dahin kommen? Das sind die Folgen unglückseliger Taten. Es sind die Früchte ihres Tuns. Der Herzog ist tot. Mein Mann ist tot. Die Herzogin ringt mit dem Tode. Meine Nichte ist verschwunden. Dies Haus des Glanzes und der Herrlichkeit steht nun verödet, leer. O Gräfin, auch mein Haus ist verödet. Er soll noch umkommen? Er soll noch misshandelt werden? Der Fürst ist tot. Des Kaisers Rache kann befriedigt sein. Verschonen Sie die alten Diener. Nichts von Misshandlung, nichts von Rache, Gräfin. Die schwere Schuld ist schwer gebüßt, der Kaiser versöhnt. Nichts geht vom Vater auf die Tochter hinüber als sein Ruhm und sein Verdienst. Fassen Sie Vertrauen und übergeben Sie sich hoffnungsvoll der kaiserlichen Gnade. Ich vertraue mich der Gnade eines größeren Herrn. Wo soll der fürstliche Leichnam seine Ruhestatt finden? In der Kartause, die er selbst gestiftet? Lassen Sie ihn dort begraben sein. Auch für die Reste meines Mannes bitte ich um gleiche Gunst. Der Kaiser ist Besitzer von unseren Schlössern. Gönne man uns nur ein Grab noch bei den Gräbern unserer Ahnen. Sie zittern, Gräfin. Sie erbleichen, Gott. Und welche Deutung gebe ich Ihren Reden? Sie denken würdiger von mir, als dass Sie glaubten, ich überlebte meines Hauses Fall. Wir fühlten uns nicht zu gering, die Hand nach einer Königskrone zu erheben. Es sollte nicht sein. Doch wir denken königlich. und achten einen freien, mutigen Tod anständiger als ein entehrtes Leben. Ich habe Gift. Oh, rettet! Helft! Es ist zu spät. In wenig Augenblicken ist mein Schicksal erfüllt. Oh, Haus des Mordes und Entsetzens. Was gibt's? Gordon, was bringt der Mann? Ein Brief mit kaiserlichem Siegel. Dem Fürsten Piccolomini.